Добро пожаловать und welcome bei den Weltraumaffen. Heute mit Chris. Hallo. Abel. Juhu. Mars. Schönen guten Abend. Und Mondaffe und mir. Ja, Mondaffe ist gerade nicht da, aber der kommt noch dazu. Und heute geht's um ganz interessante Themen, so wie zum Beispiel hier Ehe abschaffen. Ja. Bis dahin Eheprivilegien umverteilen. So, wo haben wir das denn hergefunden? Sag mal, wo kriegen wir so Beiträge überhaupt hergeschickt? Findet ihr das selbst? Ja, wir sind einfach alle die übelsten Mädchenmannschaftleser. Was glaubst du denn? Einfach. Ich bin ja dafür, dass man jedem so die Möglichkeit gibt, einen Webspace zu haben, aber manches muss halt nicht sein. Aber okay, worum geht's denn hier? Was ist das denn? Ja, es ist noch nicht genug. Ja. Das ist halt, es gab ja immer dieses Argument von den Leuten, die unbedingt die Ehe für alle haben wollten, dass die Kritiker sagen immer, oh, als nächstes wollen die Leute ihren Hund heiraten oder was weiß ich, ja. Das war so, also das haben die gesagt. Also ich kann mich noch genau erinnern an irgendwelche Verrückten aus Amerika und so, die mal meinten so, ja, das ist nur der Anfang, weil wenn man das den Schwulen erlaubt, dann muss man das auch irgendwie den Menschen erlauben, ihre Schildkröte zu heiraten und so. Das hat mal echt einer gesagt. Also ein Argument, was ich in der Form immer wieder gehört habe, war, es wird sich ja auch darum bemüht, die Altersgrenze für diesen Konsent herabzusetzen, und dann haben sie jetzt halt quasi befürchtet, dass es Kinder eben in irgendeiner Form legalisieren könnte, ja. Dabei ging es ja jetzt wirklich nur um Homosexuelle, die adoptieren wollen. Ja, aber es gibt offensichtlich Leute, die wollen halt, denen reicht auch jetzt das, was am Freitag beschlossen worden ist, nicht. Sondern die möchten lieber, dass halt die ganze Struktur, die hinter Ehe steht und so, dekonstruiert, abgerissen und irgendwo in der Nordsee verklappt wird. Ja, das ist die Ehe-Lobby. Ist so ähnlich wie die Pharma-Lobby und die Tierindustrie-Lobby. Da gibt es auch eine Ehe-Lobby. Und die will die Eheprivilegien schützen. Out and proud Euphorie. Also hier ist erstmal auch wieder diese Geschichte mit den Stonewall Riots, die wir letztens schon hatten. Also hier werden die Stonewall Riots beschrieben als sexarbeitende schwarze Transfrauen und Transfrauen of Color protestierten unter anderem gegen Polizeigewalt. Ja, nein. Wir hatten da ja schon mal einen Artikel, wo es darum ging und wo wir festgestellt haben, nee, es waren wohl in hauptsächlich Schwule einfach und nicht die ganze LGBTQ+-XYA-Gender-Clique. Genau, das haben wir auch als einzelnes Video hochgeladen. Die homogene Vielfalt ist der Titel, falls sich das nochmal jemand anschauen will. Ja, und das ist halt hier so ein richtig typischer Artikel aus dieser feministischen Ecke. Ja, ist kolonial, rassistisch, heterosexistisch. Genau. Die im Kern kolonial rassistisch. Kolonialrassistisch, was soll das überhaupt sein? Ja, Ehe gibt's also, nicht für Schwarze, musst du wissen. Ist verboten. Ja, also, ja, in Asien gibt's auch keine Ehe. Das ist nur was Weiße dürfen. Also, kolonialrassistisch. Wie willst du ernst genommen werden, wenn du so merkwürdige Wörter verwendest? So. Tut ja keine RW-Stimmung. Kein Aufbruch. Manchmal werden Schwule und Lesben von der Ehe abschaffen rufen ausgenommen, weil es angeblich homofeindlich ist. Ah, jetzt bist du weiter. Mit der Ehe schützt und der Vorteil der Staat privilegierte Heten. Schönes abwertendes Nominativ. Also, ich weiß, dass das seit längerer Zeit halt noch nicht, also in der Leibeigenschaft dürfte nicht jeder heiraten, aber seit längerer Zeit schon darf jeder heiraten, egal ob privilegiert oder nicht privilegiert. Komisch. Es gibt so gut wie keine Einschränkungen für diese Gruppen, was Lebensplanung und Lebensführung betrifft. Was? Geldgeschenke, ach ja, sicher. Die sozialstaatlichen Transferleistungen für weiße, deutsche, hetige Mittel- und Oberschicht mit deutscher Staatsbürgerinnenschaft sind in Höhe und Umfang enorm. Ja, das kann daherkommen, dass weiß und heterosexuell hier nun mal die vorherrschende Kombination ist. Ich meine, Realität und so. Ah, nee, das muss rassistisch sein, weißt du? Weil Goethe war schwarz und wie viele Schwarze siehst du jetzt in den Medien? Da hast du es. Weißen profitieren mehr als jede andere soziale Gruppe von ihnen und noch einmal mehr, wenn sie untereinander verheiratet sind. Ne? Heiratet keine Weißen. Ne? Kauft nicht bei... Ach, nee. Und natürlich ist es nur, alle großen Parteien orientieren sich mit ihren politischen Linien an diesen Heten, weil das Geld nützt. Ja, also alle großen Parteien orientieren sich mit ihren politischen Linien an diesen Juden, weil dort das Geld sitzt. Ne? Ganz einfach. Ja. Was ich mich frage, ist, wie viel Einfluss solche Blog-Einträge, solche Postings überhaupt zugerechnet bekommen. Also das klingt mir alles zwar schon echt beschämend, aber irgendwie auch fremd und fernab von dem, was so vertrieben wird in den Medien. Die Mädchenmannschaft hat den Grimme Online-Preis gewonnen vor ein paar Jahren. Das ist der renommierteste Online-Preis, den wir so haben. Ja, okay, dann ist er wohl nicht mehr so gut. Ja. Aussage. Ja, das ist der Preis, den auch Anne Wizurek schon mal gewonnen hat für ihren Hashtag. Ja, okay, verstehe. Also ist das so ein nichtssagender Preis, so eine Trophäe. Ich meine, wer von den bedeutenden Leuten hat denn so ein Ding gewonnen? Naja, was heißt, bedeutende Leute machen ja keinen Online-Schnickschnack. Wie so oft ist das bei diesen Leuten halt eben auch so, dass man sich halt darüber streiten kann, wie viel Einfluss die halt eben haben. Also die normale Bevölkerung, wenn die sowas liest, denkt sie sich halt eben nur so, hä? Aber es gibt halt auch genug Leute, die politisch was zu sagen haben, die dann auf ihre Podien oder für irgendwelche Sachen dann halt solche Menschen dann einladen, weil das halt deren Ideologie irgendwie deckt. Und das ist in Deutschland gerade dank den Grünen, sind die schon immer dran an der Politik. Um das mal aktuell ins Verhältnis zu stellen, es ist gerade wieder der Grimme Online Award vergeben worden. Und zwar hat ihn dieses Jahr gewonnen, nicht mit uns, wie ich es vorhergesagt habe, und die Datteltäter. Weiß also nicht. Ein total nutzloser, nice, oberflächlicher Preis, der einen vielleicht irgendwann mal so eine Tür, nicht einen Eingang verschafft in die höhere Welt. War das nicht Ich bin hier? Ach stimmt, ich bin hier, so ist der Scheiß. Ich verliere den Überblick. Nicht was, mit uns, war das Scheiße mit den Muslimen, die nicht erschienen sind, ironischerweise. Okay. Nächster stimmt. Kandidat, Doppel-Einhorn. Ach Gott, schlimm, schlimm, schlimm. Ehe findet inmitten von Gewalt und Abhängigkeit statt. Die verschiedenen Gewaltdimensionen auf individueller, interpersoneller, institutioneller und struktureller Ebene, die Ehe begleiten. Buzzword. Ja, siehst du mal, Abel, was du da alles schon machst, ja? Du dachtest so, du heiratest und hast ein Kind, aber nein. Du hast jetzt noch mehr Privilegien, die du zu checken hast. Ach, häusliche Gewalt ist also ein Hetenproblem. Warum gibt es sie dann bei Lesben irgendwie öfter und viel heftiger als bei anderen Beziehungsformen? Weil die das weil sie in einer Heterogesellschaft leben, man, die schauen sich das ab. Ah, ja. Das sind Frauen mit internalisiertem Frauenhass. Ja. Internalisierter Frauenhass. Genau, es sind wieder diese bösen Schwingungen, die in der Luft liegen. Mhm. Ja, das ist Sexismus, der von den Medichlorianern des Patriarchats auf die armen Queer-Menschen abgestrahlt wird. Also diese armen Frauen, die sind in der Gesellschaft, in der sie hier im Westen in der Vergewaltigungskultur aufwachsen müssen, wo alles ringsrum sexistisch und schlimm ist und Feminismus ist die Lösung. Ja, wenn man es nicht annimmt, dann hast du halt internalisierten Frauenhass, ja, und wenn du dann noch einen Partner hast, ja, dann natürlich bist du dann gewaltbereiter, ja, ist ja auch bei Heteros so abgeguckt. So dumm, Alter. So dumm. Wenn du nicht weiß und nicht Ober- und Mittelschicht bist, dann kriegst du auch keine Privilegien von der Ehe, sondern wirst praktisch in die Ehe gezwungen. Ja? Ach, das ist echt so unglaublich, dieser ganze Quatsch. Ist auch schwulenfeindlich, wenn du keine Männer liebst. Ich liebe dich, Opex. Dankeschön, Ebel, ich liebe dich ist ja auch. Schwul. Ja, sind wir. Na und? Komm klar. Das heißt prosexuell, alles mal ausprobieren. Prosexuell, wenn schon. Das fängt ja gut an heute. Richtig mit Profis hier, ja. Das ist ein Niveau. Wir tanzen Limbo mit dem Niveau. Wie können wir uns von gewaltvollen Abhängigkeitsstrukturen freimachen? Ja? Wie ist es mit der Umverteilung von Care- und Sorgearbeit? Vielleicht sollten wir mit der Stokowski reden. Ja. Oder mit jedem. Auf jeden Fall zu Hause die Liebe organisieren, ne? Sieht doch stark danach aus. Ja, halt mal. Meistens privilegierte Heten vom Staat finanziell bevorteilt werden. Warum fließen diese Gelder nicht in Antidiskriminierungsorganisationen, also an mich? Sag mal, warum halten Typen an ihrem Sperma fest, als sei es heilig? Warum halten Frauen an ihren Eierstöcken fest, als sei es heilig? So. Das war aber misogyn. Tut mir leid. Guck mal, jetzt man scheinbar nur noch weiß und privilegiert, wenn man verheiratet ist. Stell dich einfach vor, diese einfachen Klammern wären dreifache Klammern. Dann verändert der Text ein bisschen so die Aussage. Vielleicht. Ach Gott. Menschen, die nicht auf Krankenkassen hoffen können. Wer soll das sein? Hast du nicht in Deutschland Versicherungspflicht? Ja. Also, so. Das ist unterdrückend. Ja, das heißt ja Pflicht, ne? Ja. Warum wird nicht auch viel mehr in persönlichen Umfeldern geguckt, wer braucht was und was kann ich geben? Ne? Das ist ja auch. Wir brauchen endlich eine anarchistische Gesellschaft, die gut organisiert ist. Kein Schritt nach vorn. Ehe für alle. Natürlich, jeder Mensch hat das Recht zu leben, wie er will. Man kann als schwuler Mann oder lesbische Frau genauso rückständig, bieder, spießig und kleinkariert leben wollen, wie manche Heterosexuellen das tun. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Haltet ihr euch, weil ihr eure Geschlechtsteile am liebsten irgendwie in bestimmte Leute steckt oder an bestimmten Leuten reibt, haltet ihr euch für bessere Menschen und die anderen sind alle rückständig, bieder und spießig? Seid ihr bekloppt? Ganz ehrlich? Ja, in diesem Fall ja nun nicht. In diesem Fall sagen sie ja quasi, dass die Ehe rückständig, bieder und spießig ist. Oh. Textanalyse. Uiuiui. Und wer meint, man müsse sich seine Liebe ausgerechnet von einem Staat, der einen über Jahrzehnte hinweg kriminalisiert und verfolgt hat, offiziell bestätigen lassen, soll dies bitte schön tun. Oh Mann, toll, ja genau. Wirk einfach allen Leuten rein, die jetzt das Recht ausnutzen, ja, die Ehe offiziell bestätigen zu lassen, ja. Stigmatisiere die jetzt noch weiter, toll. Ach, so schlimm. Vor allem erstmal da ein Fall von die Vergangenheit ist nicht die Gegenwart. Ja. Ja, vor allem, also wann, wie alt ist der Autor des Texts, dass er in Deutschland verfolgt worden ist für seine Sexualität? Da muss er ja eigentlich schon so im Rentenalter sein, ne? Ja. Ja, da muss er in den 60er Jahren schon volljährig gewesen sein. Hä, was dass ist denn? Schwule vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden. Oder hier der nächste Absatz. Hier, für Linke, Lesben, Schwule und auch Heterosexuelle kann es fortan gesellschaftspolitisch nur darum gehen, der Ehe, sprich der rückständigsten und romantisiertesten Form des Zusammenlebens, Paroli zu bieten. Also was wollt ihr jetzt? Ehe kaputt machen, dekonstruieren. Ja. Ja, toll, ne? Das ist einfach wirklich so jetzt hier einfach schon Weltraumaffen-Buzzword-Bingo aus einem Feld Kulturmarxismus. Der Kampf für eine vollumfängliche rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller Lebensformen geht mit der Einführung der Ehe für alle keineswegs zu Ende. Er fängt nun erst richtig an. Holy shit, Alter, das ist so, als würden die niemals vorangehen. Weißt du, so die würden, die wollen den Horizont erreichen. Das heißt, die können ihn nicht erreichen, die können sich dahin nur bewegen. So, ja, der neue Mensch, was soll denn jetzt als nächstes kommen? Also, wenn das hier für niemand der Anfang der war, neue Mensch. Hier für niemand. Der neue Mensch muss kommen. Ja. Ja, und er soll aussehen, wie ich es sage, ne? Toll. Oh, Gott. Gender-Trender. Yeah. I'm planning to sterilize my 7-year-old son before he sexually matures, then freeze my own eggs so he can one day find a surrogate and raise my offspring, his siblings, as their mother. Is that weird? Nein! Nein, das ist ganz nicht normal. Also wirklich das so, ja. Man muss ja schließlich sicher gehen, dass die nächsten Generationen noch gestörter sind als die, die sowas fordern, ja? Ja. Also so, auf dem Spielplatz sitzt du dann so da als Junge, denkst dir so, ja, hier, die Kinder reden darüber, wer Mädchen doof findet, wer Jungs doof findet. Und meine Mama will hier ihre Eierstücke einfrieren lassen. What the fuck? Ja. Ist ja ganz normal, ja. Ach, das ist so. Mein 7-Jähriger ist genderfluid, das hat er mal irgendwie gesagt und deswegen denke ich, Hormontherapie wäre jetzt das Beste für ihn. So, welche Eltern denken so? Warum sollten solche Eltern erstmal... Da habe ich letztens was Interessantes gelesen und zwar, da war eine Mutter, die erlaubt hat, dass ihr, ich glaube, 14-jähriger Sohn eine Geschlechtsumwandlung vollzieht. Hat auch Hormone bekommen, Brüste sind gewachsen, ja, aber dann konnte er sich keine künstliche Vagina machen lassen, weil sein noch nicht ausgereifter Penis das quasi nicht verkraftet hätte. Ja, also so viel mal dazu, zu Eltern, die ihre Kinder da unterstützen, ja, total uninformiert. Also ich muss jetzt mal sagen, die meisten Penisse verkraften das nicht, so eine Geschlechtsumwandlungsoperation. Ja, die sind dann nachher weg, schon klar, aber du musst ja auch quasi... Du musst ja auch quasi so, das ganze Gewebe muss es ja auch alles aushalten können, damit es verheilt und so, ja. Du kennst dich ja echt aus mit hier, so Transition Operations. Ja, willst du einen Zungenkuss? Nein, das ist schwul, ich bin Russe, ich bin voll hart männlich, ja, gar nicht schwul. Okay. Ja. Apropos Bingo, hier das große Broadly Bullshit Bingo zur Ehe für alle. Das ist ja, also ich glaube, das ist ein Wort zu viel. Ich glaube, das große Broadly-Bingo würde schon reichen. Immer diese Doppelung. Ja, das ist halt, das ist auch wieder Journalismus vom Feinsten. Ne? Also was, ich muss einen Artikel schreiben. Warte mal, was mache ich da? Oh, lass uns ein Bingo-Ding zu irgendeinem aktuellen Thema machen, weil das ist voll Republika. Oh. Ja, das ist dann unter Serious Games kannst du dann einen Gaming Award gewinnen, weil du ja ein Bingo gemacht hast. Das ist sehr interaktiv und das bringt ja den Menschen den Kulturmarxismus näher und deswegen ist das sehr viel wert in den Augen von Republikanern. LGBTQ-Geburtskurse revolutionieren, was wir unter Mutterschaft verstehen. Hilfe. Hilfe. Der Deutschen befürworten die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren, diese Scheißheten, die jeden unterdrücken. Ja. Unglaublich. Ja, und hier haben wir dann das Bullshit-Bingo, das uns die liebe Jasmina zusammengeschrieben hat. Ja. Wunderwaffe der deutschen Blogosphäre, die wird immer von einem Blog zum anderen weitergereicht nach 2-3 Monaten. Ja, ich glaube, da wird sie schon bleiben. Endlich da angekommen, wo man vielleicht nichts mehr verdient, aber auf jeden Fall ihre Ideologie sich deckt mit dem, was gemacht werden soll. Die dürfen doch alles. Warum wollen die auch noch heiraten? Bauch grummelt. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ja, genau. Das sagen dann die Leute, die besonders zufrieden sind mit ihrer Ehe wahrscheinlich. Im Vergleich. Da, siehst du da. Bald gibt's dann auch Sex mit Kindern. Legal! Ich will illegalen Sex mit Kindern! Aha. Stell dir einfach vor, wenn da wirklich die Vergewaltigungsrate geht zurück, wenn man es erlaubt, dass man so seinen Vergewaltiger heiraten darf. Dann so, nee, möchte ich nicht. Nee. Lieber nicht vergewaltigen, so, nee. Oder es macht es nicht mehr attraktiv, Kinder zu vergewaltigen, weil es ja jetzt dann legal ist. So, da ist kein Reiz mehr drin. Richtig, da ist der Kick einfach weg, ja. Ey, aber Bullshit-Bingo, im Vergleich zu Russland ist es bei uns doch wirklich entspannt. Ja. Hä? Ja, man denkt, dass Bullshit-Bingo eigentlich auch Bullshit sein müsste, ne? Ja, ist es ja auch. Also mittlerweile kommt mir Russland wie das geheiligte Land vor, ja. Ey, das will was heißen. Vorsichtig, das sind diese Putin-Pläne, von denen alle reden, ja. Ja, also natürlich. Gerade in dem Fall ist es das auch absolut nicht. Also die Verfolgung von Homosexuellen in Russland, die ist schon real. Das ist ja auch der Grund, warum sie das Beispiel halt ranziehen und dann wieder so tun, als wäre das irgendwie bezeichnend auch für die deutsche Gesellschaft. Das habe ich ja selber erlebt, als ich damals im Bundestag war, bei dieser Geschichte da von den Grünen, dieser Veranstaltung, Fachtagung, wo sie da irgendwie Antifeminismus und Homophobie in Europa als Thema hatten. Und da kam dann natürlich auch nur das Russland-Beispiel. Und das wurde dann direkt halt eben verknüpft mit, ja, und wir sind Feministen und uns geht's quasi auch schlecht. Total widerlich war das. Müssen wir dann alle heiraten? Die Ehe ist laut Grundgesetz ein schützenswertes Gut. Wie jetzt? Ja, das Bullshit siehst du doch. Auch, ja. Also eigentlich, ja. Hat das Bundesverfassungsgericht auch so bestätigt. Ja, vor allem, wieso wird da jetzt die Ehe generell angegriffen? Ich dachte, das wäre so erstrebenswert, dass man da sogar eine Ehe für alle draus machen muss. Hier, Leute, ich kann euch ein Beispiel geben für dieses Ich bin nicht homofeindlich, aber, ja, warum das Bullshit ist, also warum das da eigentlich nicht reinpasst, denn so, ich bin nicht homofeindlich, aber ich finde es nicht okay, wenn Leute sich halb nackt vor Kindern auf der Pride Parade rumtanzen, ja. So. Ja, klar, aber die Sache ist ja, wir leben heutzutage in einem Klima, da darfst du ja gar nichts mehr kritisieren. Und natürlich möchten Leute sich dann im Vorfeld absichern und sagen dann, ich bin ja nicht, ich hab nichts gegen Migranten, ich bin nicht homophob, ich bin nicht misogyn, keine Ahnung. Aber ich habe hier dieses eine Argument oder ich habe hier diese eine Sorge, über die ich gerne mal sprechen möchte. Und wenn du sagst, das ist aber Bullshit und nach dem Aber kann ja nur Frauenhass oder Rassismus kommen, ja, dann erstickst du dann ja schon wieder diese Diskussion. Ja, ja, klar. Das als Bullshit zu bezeichnen, ist einfach wieder ein faules, rhetorisches Werkzeug, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ja, ja, es ist eigentlich gar keine Diskussion geführt, weil man halt eben von vornherein sagt, sozusagen, unsere Position ist die einzig richtige und alle Leute, die was dagegen sagen, bei denen ist es auf jeden Fall Bullshit, sozusagen, den braucht man gar nicht ernst nehmen. Und in vielen Wer Punkten, kein Moralin trinkt, ist Untermensch. Ja, in vielen Punkten, warum verstehen die Leute nicht, dass es einfach schon wirklich so ein Anzeichen von einer Sekte ist, so Dogmatismus zu vertreiben? Ja, also das Lustige ist ja gerade, dass gerade in diesem Punkt halt eben viel von dem Dogmatismus auch von der Gegenseite immer gekommen ist. Ne? Ja. Und ich finde das echt lustig, dass jetzt quasi so zwei Glaubensschulen irgendwie sich da irgendwie clashen. So einmal irgendwie die heilige Queerness und dann auf der anderen Seite halt eben irgendwie so ein konservative Christen oder Juden oder was auch immer. Juden. Ja, also das muss man halt zum Beispiel auch sagen. Es gibt, es gab immer mal wieder Berichte, dass irgendwelche Orthodoxen bei irgendwelchen Breitparaden irgendwie mit einem Messer auf Leute losgehen. Also, weil die sind auch ziemlich... Nicht dazu. Darf ich nicht mein Messer mit den Körpern von anderen Leuten verheiraten? Nee, darfst du nicht, ne? Keine Ehe für Messer. Ja, also die haben halt auch ein Problem damit, ne? Und das ist auch, also das ist auf jeden Fall eine Randgruppe da, also da musst du halt schon wirklich irgendwie ja, zu den Extremisten halt eben gehören, also die Mehrheit der Juden ist ja sowieso eigentlich relativ säkulär eingestellt, also hat nicht viel am Hut mit Religion. Ja, aber es gibt's auch, ne? Also es ist nicht so, dass irgendwie nur Islam und nur Christentum irgendwie in solchen Sachen irgendwie schlechte Ansichten hätte, weil aus dem Text kann man das auf jeden Fall herleiten. Okay, dann hören wir doch mal, was Frau Steinbach hier in ihrer letzten Rede zu sagen hatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Grundgesetz stellt in Artikel 6 Absatz 1 Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. D die Ehe als allein der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenes Institut erfährt durch Artikel 6 Absatz 1 einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Schutz, so das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 19. Juni 2012. Der heute in einer Art Sturzgebot zur Abstimmung stehende Gesetzentwurf, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen, steht diesem Urteil diametral entgegen. Eine solche Debatte aus dem Handgelenk, das hat unser Grundgesetz und auch das Thema nicht verdient. In 38 Minuten heute. Insofern kann ich natürlich den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gut verstehen, wenn er sich über diese erzwungene Abstimmung empört. Allerdings zielt Volker Kauder mit seiner Kritik an der SPD auf den falschen Adressaten. Es war die Bundeskanzlerin und nicht die SPD-Fraktion, die mit ihrer wohlkalkulierten Einlassung, dass dies allein eine Frage des Gewissens sei, die Türen für die heutige überstürzte Entscheidung sperrangelweit geöffnet hat und sich auch noch als quasi neue Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion dazu hat hinreißen zu lassen, generös die Abstimmung freizugeben. Zudem auch noch entgegen dem eigenen, ja nach wie vor gültigen Grundsatzprogramm der CDU, denn darin steht zu lesen, die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau und deshalb steht die Ehe unter dem besonderen Schutz unseres Grundgesetzes. Daran sehe ich, Beschlüsse der CDU sind offenkundig nicht das Papier wert, auf dem sie stehen. Insgesamt ist der heutige Vorgang an Peinlichkeit so kaum zu überbieten. Unberechenbarkeit und Beliebigkeit erschüttern immer Grundfesten unserer Demokratie. Ich werde diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil er dem Grundgesetz widerspricht und auch meiner persönlichen Überzeugung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 27 Jahren im Deutschen Bundestag ist das heute meine letzte Rede. Es waren intensive Jahre. Danke für den Beitrag. Es waren intensive Jahre, die ich nicht missen möchte, insbesondere meine erste Legislaturperiode im auch erstmals gesamtdeutschen Bundestag mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Das war eine singuläre historische Lebenserfahrung. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen des Hauses für eine konstruktive, teils harmonische, teils kontroverse, zumeist respektvolle Zusammenarbeit. Und vom neuen Bundestag erhoffe ich, dass er seine Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung verantwortungsvoller wahrnimmt, als es in den letzten Jahren geschehen ist. Wir haben keine Kanzlerdemokratie, wir haben eine parlamentarische Demokratie und unsere parlamentarische Demokratie bedarf dringend der Wachsamkeit. Dankeschön. Frau Kollegin, ich möchte eine Bemerkung in Ihrer Rede doch zum Anlass für eine Klarstellung nehmen. Nach unserer Verfassung entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu jedem einzelnen, Sie haben jetzt nicht nochmal das Wort, ich habe jetzt nicht die Absicht, mit Ihnen eine Debatte zu führen, entscheidet jeder einzelne Abgeordnete, wie er sich zu welchem beliebigen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages verhält. Dazu bedarf es keiner Freigabe, weder durch Fraktionen noch durch Parteien. Das ist aber leider halt in der Praxis einfach eine Lüge, was der Lammert da sagt. Das ist einfach so. Es gibt die Fraktionsdisziplin und auch wenn man dafür nicht bestraft wird im Sinne von irgendwie einer Geldstrafe oder ähnliches, wenn man die nicht einhält, wird man bestraft, indem man zum Beispiel das nächste Jahr dann den Listenplatz nicht mehr bekommt oder ähnliches. Also erzähl mir doch nichts, Lammert. Und auch für die viel strapazierte Frage, was denn eine Gewissensentscheidung sei, gibt es eine einzige zuständige Instanz. Ergebnis der jeweils einzelne Abgeordnete. Es wäre schön, wenn das für die Zukunft unmissverständlich deutlich würde. Ja, fand ich ziemlich interessant, die Nummer. Ja. Aber ich finde interessant, wie sich die autonome Szene im Netz radikalisiert. Genau, was dann überlegt. Müsste da nicht stehen, die rechtsautonome Szene? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Ha. Es geht nämlich um alte Bekannte von uns, mit denen wir auch schon unseren Spaß hatten. Aber ich verfremde das mal lieber, was von Öffis kommt. Wenn es eines Beweises bedürft hätte, dass meine Kollegen Oliver Heinsch und Ulrich Neumann an einem ebenso beunruhigenden wie aktuellen Thema arbeiten, die Tagesschau und etliche Zeitungen liefern diesen Beweis derzeit täglich. Da werden zum Beispiel Brandanschläge auf Signalanlagen an Bahnstrecken gemeldet. Ein Bezug zum G20-Gipfel in wenigen Tagen in Hamburg könne nicht ausgeschlossen werden und ein mögliches Bekennerschreiben sei auf einer Internetplattform aufgetaucht, einer Plattform, über die sich vor allem die linksradikale Szene vernetzt. Und genau hier beginnen die Reportrecherchen. Sie gehen der Frage nach, wie sich im Netz gewaltbereite Gipfelgegner organisieren und aufputschen. Jeden Tag füttert ihr mich mit einer Portion Hass. Jeden Tag ist das meine Nahrung. Ein martialisches Video aus dem Internet, ein Gewaltaufruf, professionell gedreht und modern gemacht. Der Punkt ist, ich bin eine wandelnde Zeitbombe und ich werde explodieren. Die Frage ist nur, wen wird es treffen? Und wen es treffen soll, ist klar, die Hamburger Messe, Austragungsort des G20-Gipfels in wenigen Wochen. Getroffen hat es die Hamburger Messe schon im vergangenen Herbst. Ein Brandanschlag, gefeiert auf dieser Website. Hurra, hurra, die Messe brennt. Ein boshaftes Bekenntnis. Diese bedrohlichen Bilder aus dem Video dienen der bundesweiten und sogar internationalen Mobilisierung einer gewaltbereiten Szene gegen den G20-Gipfel. Ausschnitt aus einem weiteren Video. Mit uns gibt es Molotow-Cocktails statt Sektempfang. Und die Bauanleitung für Molotow-Cocktails findet man wiederum bei links unten in die Media. Detailliert ist hier sogar beschrieben, wie ein Brandsatz zeitverzögert gezündet werden kann. Und Nachahmern gibt man auf den Weg. Viel Erfolg und lasst euch nicht erwischen. Berlin vergangenes Wochenende. Linksextreme errichten Barrikaden, zünden Autos an, bewerfen Polizisten mit Steinen. Vier von ihnen werden verletzt. Unter anderem auch ein Protest gegen den G20-Gipfel, schreiben die mutmaßlichen Täter wieder bei Indymedia. Hubertus Knabe beschäftigt sich seit Jahren mit dem aktuellen Linksextremismus und Indymedia. Hassobjekt Nummer 1 dort, die Polizei. Da ist dann eben der Polizist kein Mensch mehr, sondern ein Vertreter des Schweinesystems und deswegen kann er mit allen Mitteln auch bekämpft werden, was dann auch Gewalt und sogar den Tod einschließt. Berlin vor wenigen Tagen. Eine Gruppe Autonomer bewirft ein fahrendes Polizeiauto mit 10 Pflastersteinen. Einer durchschlägt die Scheibe. Wie durch ein Wunder bleibt der Polizist äußerlich unverletzt. Diese Tat ist besonders perfide deswegen, weil dieser Mitarbeiter natürlich komplett unvorbereitet war, nicht erwarten konnte, dass ein derartiger Angriff passiert. Er befand sich während der Fahrt, das heißt, das Fahrzeug hätte auch unkontrolliert andere Menschen treffen können oder auch andere Fahrzeuge schwer schädigen können. Er selber hätte getroffen werden können durch diesen Stein. Unter dem zynischen Titel zum Ende. Aber Hass im Netz, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Ende einer Streifenfahrt in Ost-Berlin. Was meinst du? Backsteine im Netz existieren nicht, okay? Also bitte, das ist schon mal eine voll irrationale Angst, okay? Du kannst nicht im Internet mit Backsteinen abgeworfen werden, ja? So, aber Worte, ja, das ist das Problem, deswegen, ja. Ja, das sagst du hier mit Privilegien. Es ist da so einfach zu sagen, dass es keine E-Backsteine gibt. Du musst deine Privilegien überprüfen. Man sollte einfach mal die Adresse von denen so finden, wo die sich alle treffen und denen einfach mal Dünger bestellen oder Gülle bestellen. Einfach ein Eimer Scheiße. Opex, you're a liar, ja, you suck. Achso, okay, ja, ich gehe mich jetzt erhängen, ja. Vielleicht brauchen wir einfach ein Steinbruch-Durchsetzungsgesetz. Genau, ja, so ist es. Sicherzustellen, dass Steine nicht irgendwie zu Hass missbraucht werden. Wir machen jetzt endlich mal ein Gesetz, wo man sagt, so alle Straßen und Wege müssen 24/7 überwacht werden, damit man sehen kann, ob irgendwo einer einen Stein rausbricht. Binnen 24 Stunden oder in schwereren Fällen, leichteren Fällen innerhalb einer Woche halt da wieder eingesetzt werden. Der Stein. Findet sich bei Indymedia das Bekennerschreiben. Polizisten seien eben Mörder, heißt es hier, für die es keine Rückzugsräume geben darf. Indymedia stiftet auch an zur Gewalt, propagiert und verherrlicht diese. Hunderte Bekennerschreiben von Straftaten befinden sich auf der Plattform. Und das seit vielen Jahren. Wir sind verabredet mit Andreas Blech. Die sich da befinden, von allen möglichen Leuten, die Indymedia für Nazis hält und die sie boxen und zur Gewalt gegen einzelne Personen gezielt aufrufen. Ja, aber das sind keine Politiker und darum sind sie nicht schützenswert. Es muss erst ein Politiker treffen und dann wird darüber berichtet. Ja, sie haben jetzt außer der von der AfD. Sie haben jetzt tatsächlich hier jemanden gefunden, der quasi in diese Plattform spricht, fand ich auch ziemlich bemerkenswert. Blech Schmidt, einem maßgeblichen Autonomen der Hamburger Szene. Indymedia sei für sie eine bedeutsame Plattform. Bekennerschreiben zu Brandanschlägen auf Polizeiautos, Anleitungen zu Brandsätzen, stört Sie das nicht? Indymedia ist ein Ausdruck und eine plurale Plattform von verschiedenen, auch linksradikalen Strömungen. Insofern stört mich das überhaupt nicht, sondern das ist auch Teil linksradikaler Politik und das gehört auch in die Öffentlichkeit. Seit Monaten wird hier in der Roten Flora in Hamburg der Protest gegen den Gipfel vorbereitet. Friedlicher Protest, aber auch militante Gruppen sind dabei, wie G20 to Hell, G20 zur Hölle. Das Video dieser Gruppe zeigt, dass es um Gewalt geht. Und ihr wundert euch wirklich, warum es brennt. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe. Linker Protest ist in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik und auch der Neuen Linken immer auch mit Formen von militantem Widerstand verbunden gewesen. 8000 Gewalttäter werden in Hamburg erwartet. Die RAF charakterisieren. Also, ich finde es so unheimlich dreist. Ja? Ich meine, hätte er sich da hingestellt und irgendwie einen auf Not All Linksterroristen gemacht oder so, ja, hätte ich das belächelt. Aber sich da hinzustellen und wirklich zu sagen, ja, also die Gewalt, die gehört einfach dazu. Ne? Wir haben da viele autonome Kräfte und alles. Und wenn die gewalttätig sind, dann hat man das zu akzeptieren und so. Das finde ich mega assi. Ja? Also, ja, das erinnert mich irgendwie auch dran. Da könntest du auch sagen, ja, der Stürmer ist halt eine Publikation, die vielen Rechtsradikalen am Herz liegt. Und das war halt schon immer so. Ja. Genau, ja. Das ist auch quasi die Verteidigung von Julius Streicher gewesen. Beim Nürnberger Prozess, dass er gesagt hat, so ja, Antisemitismus gibt es in Deutschland ja schon seit Jahrhunderten, wie bei Martin Luther. Ich mein, okay, gut, ich begreife das, ich bin nicht doof, ich weiß auch, dass halt eben Gewalt bei Linksautonomen dazugehört, wenn sie irgendwo protestieren und sowas alles, ja, aber ich finde das verurteilenswert, ja. Und ich würde mich niemals, wenn ich auch nur entfernt mit solchen Leuten zu tun hätte, dahinstellen und das irgendwie entschuldigen oder so, ja. Also wirklich, da merkt man doch heutzutage mal, wie selbstsicher diese Leute geworden sind, ja. Dass sich da einer hinstellt und wirklich in die Kamera von so einem Staatsmedium sagt so, Gewalt gehört dazu, fucking deal with it. Ja, das ist echt kackendreist. Es ist halt wirklich so ein Ad absurdum, würde ich mal sagen, von dem, was ja die Linke und die Antifa sich so überlegen, so zu ihrem Image, ja, dass die ja gegen das System sind und da gehört ja auch Protest dazu, ja. Und deswegen ist ja auch die extremistische Version davon nicht wirklich weit gestreckt. Also natürlich, es gibt schon einen Unterschied zwischen du strapazierst das System daran aus, dass du die Polizei auf dich aufmerksam machst und demonstrierst, ja, oder ob du sie jetzt mit Backstein einem bewirfst. Ja? Da ist schon ein Unterschied, aber ich meine, das andere ist eigentlich nur eine Ad Absurdum-Führung und nichts, was komplett Neues. Also hat er da schon recht. Das Ding ist einfach nur, wie frech der ist, das einfach dreist in die Kamera zu sagen. So. Und wie hilft es dem Proletariat? Also, weißt du, bei der Linken hast du irgendwie das Problem, also bei der autonomen Szene, dass Gewalt zum Selbstzweck ausgeführt wird und nicht um irgendwie einen emanzipatorischen Akt des Proletariats irgendwie voranzubringen, sondern es ist einfach nur so Selbstzweck, einfach so, weil es dazugehört und nicht, weil du jetzt speziell was damit erreichst oder so. Also. Vor allem sind Polizisten auch Menschen, ja. Mann, Leute. Wartet. Indymedia ist für deren Mobilisierung die Plattform. Links unten in Indymedia.org ist die wichtigste, bedeutendste und einflussreichste Internetplattform für Linksextremisten im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Plattform dient der Mobilisierung und Agitation vor bestimmten Ereignissen wie G20. Links unten in Indymedia ist eindeutig verfassungsfeindlich extremistisch. Trotzdem ist Indymedia seit langem ungestört aktiv. Wird etwa nicht ermittelt? Wir fragen das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft. Ergebnis? Über möglicherweise laufende Ermittlungen könne man nicht reden. Daher auch nicht sagen, ob es überhaupt welche gibt. Erfolge kann jedenfalls keine Behörde vorweisen. Ja, ich wundere mich offen gestanden, dass das in Deutschland möglich ist, dass keine juristischen Schritte dagegen ergriffen werden. Man müsste eigentlich diese Seite dicht machen. Das ist richtig, und zwar deswegen, weil sie zu Straftaten aufruft, nicht weil sie linksextrem ist oder orthodox-marxistische Ansichten hat. Das ist alles legitim, das muss man hinnehmen. Aber was man nicht hinnehmen darf, ist das Aufrufen zu Straftaten. Netzwerk durch. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Linie zu Meinungsfreiheit. So, du darfst linksextrem sein, du darfst orthodox-marxistisch sein, du darfst Nazi sein, ja, solange du nicht zu Gewalt aufrufst. Das ist eigentlich auch genau das, was unser Gesetz hergibt. Ja, nur kommen da Leute hin und meinen so, nee, wir müssen jetzt noch mehr machen. Wir müssen Positionen jetzt rausfiltern, keiner abmacht. Der Witz ist halt eben genau, dass sie an anderer Stelle irgendwie sagen so, wenn einer irgendwo unter einem Facebook-Beitrag der Tagesschau schreibt, irgendwie Ausländer raus oder so, und das kriegt 3 Likes, dann brauchen wir unbedingt ein Gesetz, um uns drum zu kümmern, dass das nicht mehr passiert, weil das ja sofort allen Leuten irgendwie ihre Meinung ändert. Aber halt eben so eine Internetseite, die, da fragen sich dann jetzt halt diese Experten da, warum die überhaupt noch da ist. Ne? Also. Ja, vor allem das Ding ist ja irgendwie, dass irgendwelche rechten Neonazi-Seiten, ja, die wurden halt entfernt aus Google-Ergebnissen, die sind aus Deutschland überhaupt nicht mehr verfügbar, ja, weißt du, aber hier bei Indymedia dann sagen, ja, da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die bei Google noch verfügbar sind, ich habe das noch nie probiert, die zu googeln. Also ich finde es ja echt toll, dass wir bei links unten in die Media aufgetaucht sind, jetzt so, weil das so voll prominent sind, so die Seite. Voll cool. Also in die Media kommt vor in Google. Ja, eben. Okay. Ja, okay. Netz ohne Hass, Tagungswerk Berlin. Die nächste Veranstaltung. Ja, das war doch diese, über die wir schon geredet hatten, oder? Das war auch die mit der AA-Stiftung, wo es nicht oben drauf stand, dass die AA-Stiftung dabei ist. Das war so eine Art Gipfeltreffen von allem, was furchtbar war. Inklusive Suki und keine Ahnung was. Genau, und die hat jetzt stattgefunden. Das ist halt die Sache, warum das hier wieder auftaucht. Und das ist die Begrüßungsrede sozusagen, die Keynote. Womit haben wir es zu tun bei dem, was sich seit geraumer Zeit in den sozialen Medien beobachten lässt und was unter dem Wort Hate Speech in den Sprachgebrauch Eingang gefunden hat? Allein das ist schon ein Verbrechen. Durch massivstes Schilling, ja. Wobei beim NetzDG wird ja von Hasskriminalität gesprochen. Also wird da, weiß ich nicht, aber ist aber dasselbe, oder? Nee, für die Hasskriminalität ist das Gesetz zuständig und gegen den normalen Hass haben wir ja so tolle Sachen wie hier die Bundeszentrale für politische Bildung, die AA-Stiftung und Netz gegen Nazis und so. So, okay. Also es gibt normalen Hass, außergewöhnlichen Hass, gibt es auch raren Hass? Ich denke, ja. 50 Shades of Hate, weißt du? Ja, ja. Oh Gott. Bla bla bla, ehemaliger Leiter Netzwelt, Spiegel Online formuliert auf der letzten Republika, wenn ich das schon sehe, lapidar, aber treffend natürlich. Skandiert schlechte Laune in sozialen Medien besser als gute. Dieser Laut, also die, das ist auch geil. Ein übergroßer, oft verzerrter Lautsprecher sind die sozialen Medien und dieser Lautsprecher macht den vorhandenen Hass in der Gesellschaft schmerzhaft hörbar. Das ist es nämlich, was sie nicht aushalten. Dass es da Leute gibt, die halt anderer Meinung sind und die das dann auch noch sagen. Frechheit. Ja. Und dann freuen die sich auch noch. Das ist so wirklich schon echt pervers. Also steigt euch da mal rein, ja. Anstatt dass die jetzt irgendwie sagen, es ist echt schlecht, dass wir das Problem haben, freuen die sich hier so richtig schadenfreudig und sagen hier und eben so aus dem, auch der, Moment, wo war denn das? Das war, du bist runtergescrollt, ne? Was mit dem Lautsprecher oder? Steht hier oben. Ah ja, genau, hier, darunter, hier der nächste Absatz. Das ist gut so, das ist schmerzt, das schafft Bewusstsein für eine Problemlage. Der Hass ist deutlich sichtbar, dass unsere Gesellschaft ein Problem mit zum Beispiel Rassismus hat, ist so nicht mehr von der Hand zu weisen. Das ist so, die freuen sich darum, dass es, wenn es stimmt, was sie sagen, ja, und wir haben Probleme in der Gesellschaft, dann freuen die sich, dass wir ein Problem in der Gesellschaft haben, ja. Weil sie sich freuen, dass sie sich selbst legitimieren können, ihre eigene Existenz. Weißt du, so der Kampf geht voran. So, es ist gut, dass Frauen weniger bezahlt werden, weil ich sage, dass das Unterdrückung ist und es passt in mein Narrativ. So dumm. Absolut. Oh, so schlecht, Mann. Ah. Ja, normalerweise kommen solche Disclaimer hier immer am Anfang, damit man irgendwie so ein paar wahre Sachen sagen kann, bevor man dann den ganzen Bullshit hinten dran hängt. Ja, die freie Meinungsäußerung ist eine der grundlegenden Prinzipien unserer Gesellschaft. Nur so kann sich der notwendige Meinungs- und Willensbildungsprozess vollziehen. Mit Hass, mit Diskriminierung, mit Rassismus, egal ob on oder offline, werden die Grenzen der freien Meinungsäußerung in einer nicht tolerierbaren Weise überschritten. Toll, jetzt, ja, so, nein, mit Hass zum Beispiel, okay? Ich kann sagen, ich hasse Zensur, okay? Das ist Hass. So. Richtig tiefsitzender Hass. Sofort. Ja, so richtig tiefsitzender Hass. Diskriminierung. Ich hasse Zensoren. Okay. So, ich diskriminiere die. Ja, wir haben auch gelernt, dass hier Diskriminierung zählt, zu sagen, ja, Flüchtlinge willkommen, solange sie sich in die Regeln halten. Ja. So, Rassismus. Ja, toll. Online oder offline. Rassismus. Das ist auch. Oh. Alter, löscht mich doch einfach aus dem Leben. Das wäre doch leichter für euch, Mann. Schickt doch einfach Death Squads zu den Leuten, die online Papers rumschicken. Ab ins Tolerationslager. Ja, da wirst du toleriert von den Mitarbeitern dort. Ja. Musst du alles toll finden. So. Und mit Fingerfarben. Das ist auch schön. Als politische Bildnerinnen und Bildner wollen wir nicht gegen angeblich falsche Meinungen polarisieren. Keine Kampagnen und kein Aktionismus gegen oder für eine bestimmte Meinung, politische Einstellung oder Wertestellung betreiben. Netz gegen Nazis. Hallo? Ja, der ganze Scheiß. Also ja. Das ist ja das so ziemlich das Einzige, was die machen. Da müssen wir jetzt irgendwie einen Grimme-Preis für Ich bin hier wieder wegnehmen, oder wie? Hier, oberste Aufgabe der politischen Bildung ist die Etablierung einer Debattenkultur. Eine Debattenkultur, in der alle Herausforderungen der Gesellschaft zwar benannt werden, aber unaufgeregt und differenziert, statt diffamierend und verkürzt. Aber wie das aufgenommen wird, ist das nicht höchst subjektiv? Psch, psch, psch, psch. Und warum ist dann sowas wie Nazis klatschen oder Bullen weghauen so gesellschaftlich problemlos? Ja, weiß ich gar nicht mal, ob das so problemlos ist, aber es wird ja definitiv nicht so stark raufgespielt, wie wenn das von rechter Seite kommt, ne? Leute, man muss doch einfach mal hingehen und ganz klar sagen, ja, wir müssen den Hass, den die Leute haben, im Keim ersticken, okay? Und dafür müssen wir eigentlich einfach nur die Gedanken von den Leuten zum Stoppen bringen, die den Hass vorantreiben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass jemand wirklich aufhört zu hassen, ist, wenn er aufhört zu denken. Das heißt, wir... Genau. Ab geht's. Medikamente! Und den Leute, die den Hass empfangen haben, also der Hassbotschafter, der bekommt eine Lobotomie. Und die Leute, die den Hass mitbekommen haben, die kriegen eine Injektion, weißt du, über einen Airfit-Chip, den man den implantiert, die kriegen dann ein bisschen Benzodiazepine verabreicht und dann geht's der Republik auch wieder gut. Alter, das ist eigentlich genau wie umgekehrt von Monty Python, dieser Sketch mit dem Witz, der den Krieg gewonnen hat, ja, dieser Witz, der Leute tötet, ne? So, so das ist genau hat, wie das ist genau wie Equilibrium. Hast du den Film gesehen? Ja. Aber bei diesem Sketch von Monty Python, das passt da sogar noch besser, weil das ja jetzt gerade um Botschaften ging, ne? Da ging es dann darum, dass da der Witz halt in voller Länge die Person halt, die das hört halt, ja, und liest, halt umbringt, ne, tötet vor Lachen. Und ein Typ hat dann irgendwie drei Worte gelesen und ist dann so verkrüppelt ins Krankenhaus eingewiesen worden, weil er zu viel von dem abbekommen hat, ja. So, das ist ein sehr potenter Witz gewesen. Und hier ist genau dasselbe, aber mit Hass. Ja. Hm. Ah. Ja, das ist mir bei der Recherche zu dem vorherigen Ding aufgefallen, dass wir hier also und die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht einen gebundenen Text von Caroline Emke. Emke, aha. Und das war die, wer gestern uns zugeschaut hat, das war die Dame, die den zweiten salbadernden Vortrag da gehalten hat, den wir besprochen haben. Immer und so gesprochen hat. Genau, an das Denkende, an das Glaubende, an das Liebende und so Amen. Weiter und so fort. Ich frage mich, was hat das mit politischer Bildung zu tun? Naja. Eine lyrische, also ich meine, wir können uns nach der gestrigen Sache alle vorstellen, was da drin steht. Wer es nicht kann, kann ja nochmal in den gestrigen Stream schauen. Aber warum geben wir dafür Geld aus? Steuergeld, warum? Ich verstehe es nicht ganz. Sollten die nicht politische Bildung machen? Die machen doch politische Bildung, hallo? So, Indoktrinierung ist politische Bildung. Aber es ist schon irgendwie ganz lustig, wie oft Leute von der Republika dann auch bei der Zentrale für politische Indoktrinierung vorkommen. Also boah, ich sehe es schon vor mir. So Videoclips, wie man sie kennt, so Werbung für UNICEF, so dass man da Kindern in Afrika Geld schickt, so die Vereine unterstützt. Genau dasselbe mit so Bloggerin mit grünen Haaren, ja, so body positive, übergewichtig bis zum geht nicht mehr, sitzen da und die Kamera so muss erstmal viel größer sein, damit das Gesicht reinpasst, weil so eine Hackfresse ist, ne? So, und dann zoomt es da rein und drauf und dann so, hier sehen Sie, Hass macht aus diesen Menschen, ja, Opfer, ja. So Cybergewalt, ja. Spenden Sie jetzt. Genau. Ja, Leo-Antonio-Stiftung. Übernehmen Sie eine Opferpatenschaft, ja. Ja, adoptieren Sie einen Landwal, ja. Schon für $2 am Tag könnte diese Frau versuchen zu lächeln, aber das Patriarchat ist zu stark. Häng da mir! Gesundheit. Nur gut, dass wir keine Namen aussprechen, ja. Ja, am Freitag ist das NetzDG beschlossen worden, wie ihr sicherlich alle schon mitbekommen habt. Was ist denn das NetzDG, Chris? Ja, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, zu dem wir hier schon, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden an Material produziert haben, die scheinbar offenbar niemand gesehen hat. Weil wir haben dazu mehr Material produziert, als der Bundestag sich da zusammengerauft hat. Ja, wir haben noch mehr Zuschauer gehabt, als im Bundestag da saß, als das Ding beschlossen wurde. Wir haben wahrscheinlich 38 Stunden lang debattiert, während der Bundestag sich ganze 38 Minuten gegönnt hat. Ja, also ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen, weil es ja da auch diverse falsche Ideen zu gibt, also was da jetzt wirklich drinsteht oder so, obwohl wir es ja eigentlich schon im Detail besprochen haben. Also es geht jetzt bei diesem Gesetz halt eben darum, dass die sozialen Netzwerke Bußgelder bezahlen sollen, wenn sie sich weigern, was gegen Hasskommentare zu machen. Und da gibt es dann so Vorschriften wie, die sollen eine Meldestelle haben, wo sich die Leute hinwenden können, wenn irgendwie irgendwas nicht, also offensichtlich rechtswidrig ist, wie es so schön heißt. Und es gibt halt eine Aufzählung von verschiedenen Paragraphen, die da jetzt durchgesetzt werden sollen. Unter anderem halt eben auch der Paragraph 166 StGB, das ist der sogenannte, also im Umgangssprache sogenannte Blasphemie-Paragraph, also der die Beschimpfung von Weltanschauungen in Deutschland unter Strafe stellt, vorausgesetzt, dass dadurch der öffentliche Friede gefährdet wird, was also da dürfen dann Facebook und Twitter und so, die sollen jetzt quasi solche Sachen, wenn die offensichtlich sind, dann entfernen. Ich finde es eigentlich gut. Ich find das echt gut, weil, weißt du, so StGB 166 ist schon ein Stück weit hinten im StGB, ne? So, nö, das ist gar nicht so weit hinten. Ich weiß gar nicht, nein, es ist ganz weit hinten. Es ist 166, ist eine große Zahl, ja? So, ja. Und ich finde es gut, ja, dass wir so soziale Gerechtigkeit mal auf der Ebene von Gesetzen spielen, ja? So, hier das Gesetz, das wurde noch nicht hart genug verwendet, ja? Hier Quoten für StGB-Paragraphen. Ja. Auf jeden Fall ist also es richtet sich auch gegen strafrechtliche Falschnachrichten irgendwie, die es eigentlich auch nicht wirklich gibt. Also mir fällt Fake dafür... News. Ja, genau. Ja. Das nennen sie dann natürlich so, weil es natürlich ein bisschen blöd ist, in so einem Gesetz in Deutschland irgendwie groß Anglizismen zu benutzen. Nur das dann eingedeutscht, aber im Prinzip verbirgt sich halt das dahinter. Und also das ist schon mal ziemlich schwierig irgendwie, also es ist so einiges ziemlich schwierig. Natürlich sind die Beispiele, die auch wieder gebracht worden sind in diesen ganzen Debatten hier, könnt ihr euch auch mal angucken, ist so lang nicht. Ich glaube, das ganze Ding ging irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Ja, da wurden natürlich auch wieder so Extrembeispiele genannt, die dann offensichtlich rechtswidrig sind. Das mag ja auch gut sein, aber da ist halt auch wieder die Frage, inwieweit diese Extrembeispiele denn jetzt auch nicht gelöscht werden können oder so. Und selbst wenn nicht, inwieweit das dann möglich sein soll, dass es in Zukunft geht, weil es ist ja jetzt eigentlich auch schon so, jeder, der selber eine Facebook-Seite betreibt, kann die ganzen Kommentare entfernen. Jeder, der einen YouTube-Kanal betreibt, kann die ganzen Kommentare entfernen, die unter den Videos sind. Und so wie er oder sie das halt eben für richtig hält. Und ja, also dieses Größere drumherum ist eigentlich die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Und da hatte ja der Dr. Lehmann jetzt auch ein Video gemacht, wo ich für ihn diese polizeiliche Kriminalstatistik da rausgesucht hatte. Also es gibt selber eine Tabelle, wo man sich angucken kann, welche Verbrechen werden überhaupt begangen im Internet. Und der allergrößte Anteil sind halt Betrugsdelikte. Und irgendwas mit 130 Volksverhetzungen oder so ist halt ein verschwindend geringer Anteil an diesem ganzen Kuchen. Aber ja, es wird ein Drama darum gemacht. Wie verroht unsere Gesellschaft hier ist, ja, dass wir sowas überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Nie wieder, sage ich, nie wieder. Ja. Ja. Never forget it. Es wird halt ein Drama darum gemacht, als ob das jetzt so die gesamte Gesellschaft halt verzaubern wird und dass sie dann abdriftet ins Vierte Reich oder so. Genauso wie. Wenn man sich mit dem NetzDG und dem Gesetzesentwurf, der jetzt auch durchgewunken wurde, befasst, umso klarer wird eigentlich, um welche Inhalte es da geht. Es geht halt nicht um Beleidigen, sondern im NetzDG-Entwurf wird ja auch Hasskriminalität benannt. Das ist halt eben, also erklärt wird Hasskriminalität mit, das wären politisch motivierte Straftaten. Ja, also kann man auch davon ausgehen, dass es halt politische Inhalte besonders hart treffen wird. Und wie du schon richtig gesagt hast. Also Beleidigung ist da schon mit dabei in der Aufzählung von den Sachen. Also Die Befürchtung ist halt eben, dass die ganze Sache entlang von politischen Linien halt verlaufen wird, weil es ja auch jetzt schon so ist, dass sich da immer drüber aufgeregt wird, über irgendeine Facebook-Seite, die irgendwie Nein zum Heim oder irgendwas im Titel hat oder so, dass die nicht gelöscht wird und sich dann im nächsten Atemzug darüber aufgeregt wird, dass irgendwelche PKK-Fahnen oder so entfernt worden sind. Ne? Also das geht halt schon in die Richtung und dann, also bei, wenn es jetzt darum geht, was irgendwie gefleckt wird, also irgendwelche Flame Wars und so gibt es im Internet ja auch schon ewig, ne, dass die Leute gegenseitig irgendwie probieren, ihre Inhalte irgendwie durch False Flagging irgendwie zu entfernen, damit man ja nicht irgendwie das gucken kann, was die Gegenseite dann da jeweils irgendwie an Inhalten produziert. Das ist halt auch eine große Gefahr, die Leute jetzt vielleicht nicht selber sehen, dass es halt auch zurückfeuern kann. Ja, Also, und es sind ja auch schon genug, also der Ali Utlu, haben wir ja auch schon vielfach erzählt, ist ehemaliger Ja, Piratenparteipolitiker, aber der ist ja schon oft dafür. gesperrt worden bei Facebook von Ja. irgendwelchen Erdogan-Anhängern, die da seine Inhalte gefleckt haben. Und dafür brauchst du dann halt eben diese bestimmten Stellen, die auch vom Netz.de verlangt werden, ja, die dann halt eben sich genau ansehen, welche Sachen da gemeldet wurden und dann halt eben entscheiden können, ob sie gelöscht werden oder nicht. Ja, Ja, genau, und das müssen die im Prinzip entscheiden. Also die Vorgabe ist, dass sie diese sogenannten offensichtlichen Sachen innerhalb von, also offensichtlich das ist schon Masse, rechtswidrig, wie diese oder? Formulierung heißt, innerhalb von 24 Stunden löschen müssen und alle anderen Sachen halt eben innerhalb von 7 Tagen. Und das ist halt völlig utopisch, dass das irgendwie durchsetzbar ist, weil es dafür einfach zu viele Inhalte gibt. Da haben sie sich jetzt noch drauf geeinigt. Also in den letzten Änderungen kam da noch irgendwas rein, dass sie da auch noch irgendwie so eine Stelle der regulierten Selbstregulierung, wie das da Fachjargon irgendwie heißt, einrichten können. Und das ist dann quasi so eine dritte Partei, die dann irgendwie nochmal mehr Zeit hat als nur die 7 Tage, um die Sachen irgendwie noch näher zu beleuchten oder so. Außerdem, das hat der Bundesrat, also die Länderregierungen, haben irgendwie darauf gepocht, dass da noch so eine Einspruchsstelle dann irgendwie kommt, wo du dann quasi, wenn dann Inhalte jetzt gelöscht worden sind, dich hinwenden kannst und sagen kannst, hier, das ist so unrecht gelöscht worden. Ja, aber inwieweit das dann irgendwie anschlägt oder so, ich meine, also mir fallen da halt auch direkt wieder diese ganzen Sachen ein, die wir ja halt seit Jahren erleben. Also, dass du dann irgendwie Leserbriefe schreiben kannst, so viel wie du willst, oder so zu irgendwie Gamergate oder was der Teufel nicht was, und dann nur Ja. ausgelacht wirst, so nach dem Motto, ja, ist wieder einer von den Trollen hier oder so. Ich habe eher so die Befürchtung, dass dann gesagt wird, irgendwie ja, und wenn ihr dann irgendwie Probleme bei der Einrichtung dieser Schlichtungsstelle habt, ne, wir haben hier so eine ganz tolle NGO, die schlagen wir euch da vor und die helfen euch, ja. Ja. Keine Ahnung, Amadeo Antonio Stiftung oder sowas. Ja, das kann Die gut auch gerne sein, mal. ne? Weil das sind Ja, ja die ja. Experten, ne? Die kennt man ja schon. Ja, Ja, also ja. das sind halt so die Dinge. Also wie das häufig so ist bei diesen Gesetzen, ist es natürlich so, wenn du diesen Text jetzt liest, dann ist es natürlich alles irgendwo begründet und da steht ja jetzt nicht irgendwie drin, wir wollen so viel löschen wie geht oder so, sondern die Frage ist halt immer, welche Implikationen hat das Ganze halt, ne? Also was wäre jetzt quasi damit möglich? Oder wozu könnte das führen? Und das ist in dem Bereich halt eben die Befürchtung, dass die Netzwerke jetzt einfach sagen, so, ja, okay, wenn sie Im euch Zweifelsfall jetzt, löschen. genau, wenn ihr euch jetzt darüber beschwert, dass zu wenig gelöscht wird, dann löschen wir jetzt einfach erstmal alles, irgendwie, was uns gemeldet wird. Und dann können ja dann die Leute, die sich dann auf den Schlips getreten fühlen, einfach zur Clearingstelle dann gehen. Wo ich dann auch denke, dass so jemand dann irgendwie von der Bundestagsfraktion oder jemand, der Journalist ist oder so, wenn der sich dann an die Clearingstelle wendet, dann wird die sicherlich sofort aufhorchen. Aber wenn irgendwie Also XY das. irgendwer, ne, irgendeine Person nicht des öffentlichen Lebens, sondern ganz normaler Bürger, dem dann da irgendwas widerfährt, Ja, der dann, versauert dann, ja. ja, da Das Ding mit werden. dem Netz.de ist, Moment mal, das Ding mit dem Netz.de ist, das ist auch eigentlich echt interessant, mal für sich selbst das mal durchzulesen, ja. Die haben da so den vorherigen Entwurf und dann den neueren, ja. Und da steht halt jetzt neu drin, dass man, wenn man irgendwie was gelöscht bekommt, ja, oder gemeldet bekommt, was strafrechtlich relevant ist, ja, hat man die Möglichkeit, darauf selbst noch auf die Anklage, die man da sozusagen bekommt, nochmal einzugehen und das mal klarzustellen, ja. Und inwiefern das aber verwendet wird, ist auch nochmal eine ganz neue Frage. Ja, Ganz toll, ne? das ist das mit der Clearingstelle, was du meinst. Genau, dass du halt dann die Möglichkeit hast, da dich selbst zu erklären und mal zu Wort zu kommen. Aber das ist auch alles nur so eine Formalie. Genauso wie, ich weiß nicht, wo das war, aber ich habe mal neulich gesehen gehabt, dass es heißt, ja, hier soziale Netzwerke geben einem nur die Möglichkeit, das zu posten. Ja, heißt nicht, dass es andere sehen werden. Ja. Ah, Shadowbands. Genau. Also, es ist toll, ne? Super. Auf jeden Fall wird es die Öffentlichkeit zerstückeln. Also, wenn im vorauseilenden Gehorsam die Unternehmen dann ein Overblocking, also eine Überlöschung vornehmen, es ist auf jeden Fall nicht der Meinungsfreiheit dienlich, dass das so durchgesetzt wird. Also, Ich meine, wir haben ja auch von der UN wurden wir ja ermahnt. Das war es UN, ist EU-rechtswidrig, es ist grundgesetzwidrig. Jeder sagt, dass das Gesetz so Quatsch ist und alle haben den Kopf über einen Kopf geschüttelt und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und es kommt trotzdem durch. Genau, das ist eigentlich auch das Interessante dabei, dass es eigentlich, sowas gibt es eigentlich selten. Also es ist ja dann so, dass sich da im Bundestag in diesem Ausschuss dann halt Experten dazu befragt werden und diese Experten, die schlagen da natürlich nicht, also die klingeln dann nicht an der Tür und sagen, hallo, ich bin Experte, ich möchte mich gerne mal äußern, sondern die werden ja eingeladen halt von den Fraktionen. Und also die Leute laden natürlich dann auch jemanden ein, von dem sie sich natürlich irgendwo erhoffen, dass der natürlich dann auch in ihrem Sinne irgendwie dieses Gesetz sich anschaut. Und in diesem Fall war es halt eben so, dass die Experten also durch die Bank weg alle dagegen waren. Ne? Ja. Und das ist trotzdem gemacht worden. Also ich vermute halt eben wirklich, dass die Politiker mega Schiss haben nach der Brexit-Abstimmung, nach Donald Trump, halt vor dem Internet. Und dass man jetzt halt irgendwie meint, so, wir müssen jetzt unbedingt dafür sorgen, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert, damit die Leute uns weiterhin wählen und nicht irgendwie die AfD oder so, ne? Also, ja. Oder sonst so wie was. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Weil das ist eigentlich die einzige Erklärung, die ich habe, weil, also auch, dass das jetzt unbedingt noch gemacht werden muss in dieser Legislaturperiode, weil das war ja jetzt, diese Sitzung des Bundestages war die letzte Sitzung von diesem Bundestag. Also die nächste Sitzung wird erst nach der Bundestagswahl sein. Jetzt ist Sommerpause. Und ja, also es war halt die letzte Möglichkeit, das nochmal zu machen, ohne die AfD im Parlament wahrscheinlich, weil also die Umfragen gehen ja eigentlich alle davon aus, dass die AfD in den Bundestag einziehen wird im September. Mhm. Ja, also ja, ist halt noch die Sache. Ist schon krass, dann, auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch noch die Frage, wie das in nächster Zeit dann, weil das, da hatten wir ja im Vorgespräch auch kurz drüber geredet, also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, weil solche Sachen, die schaut man sich ja immer mal wieder nochmal an und also es wird sicherlich so sein, dass die Leute dann einzelne Beispiele haben werden von Sachen, die dann ihrer Meinung nach immer noch nicht ausreichend gelöscht worden sind und dann wird es wieder heißen, ja, das Gesetz geht noch nicht weit genug, weil das war eigentlich auch das, worauf sich unsere Opposition im Bundestag zum größten Teil beschränkt hat, halt eben zu sagen, so ja, das ist ja vielleicht nicht so gut, wie das Gesetz jetzt irgendwie gemacht wurde und da ist ja noch Luft nach oben, so nach dem Motto. Ja, es wurden ja auch Abstriche gemacht. Ne? Ich weiß nicht, hatten wir das jetzt gerade schon erwähnt oder nicht? Ja, das mit der Clearingstelle ist halt noch dazugekommen und ach so, das mit dem im ursprünglichen Referentenentwurf genau war noch vorgesehen, dass das halt eben wenn jetzt was gepostet wird, was dann gelöscht wird, dann das Netzwerk auch in der Pflicht ist, alle anderen, also wenn es jetzt ein Bild ist zum Beispiel, dann halt zu suchen, ob dieses Bild noch irgendwo anders auftaucht und das dann quasi auch noch direkt mit rauszunehmen. Also unabhängig davon, in welchem Zusammenhang das dann da auftaucht oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall rausgenommen worden, diese Verpflichtung. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Aber im Prinzip sind die Änderungen nicht großartig gewesen. Also, ja, also ich verfolge das nicht so viel, wie viel sich da ändert bei anderen Gesetzen, aber bei diesem Ding war es auf jeden Fall nicht so viel. Wir können ja nochmal hier Frau Kühners. Ich meine, in der Regel ist es ja so, das heißt eben Gesetze, die einmal verabschiedet wurden, die werden in Deutschland seltenst wieder entfernt. Siehst du irgendwie noch eine Möglichkeit, dass man das NetzDG los wird oder dass man es wenigstens entschärfen kann? Naja, es wird so einiges entfernt. Also es ist schon so, dass so Gesetze nicht immer bleiben. Das hat man ja auch mit diesem Paragraph 175 StGB gesehen, diesem, der gegen Schwule gegangen ist mal. Da hatten wir ja auch intensiv drüber geredet. Den gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Und jetzt wurden die Leute ja sogar rehabilitiert vor 2 Wochen oder so. Also es ist schon auch so, dass Gesetze auch... Wie viele Jahre hat es gedauert? Also. Ja, schon ein paar, ja. Also, und ja, ja, also aber nimm diese Brennelementesteuer. Ne? Also die ist ja ziemlich zeitnah nach ein paar Jahren schon wieder entfernt worden. Also das passiert ja schon. Ja gut, aber die ist ja auch vom Gericht gekippt worden. Ne? Also ich meinte jetzt eher, dass Gesetze halt eben durch ein neues Gesetz dann wieder gestrichen werden. Das gibt's halt auch. Glaubst du, kann noch die Hoffnung haben, dass das NetzDG vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wird? Ja, also auf jeden Fall. Also ich bin zwar kein juristischer Experte, aber wenn man jetzt den Leuten glauben darf, die ja da selber ausgesagt haben in dem Ausschuss im Bundestag, die haben ja selber gemeint, dass das wahrscheinlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und deswegen halt eben vom Bundesverfassungsgericht dann gekippt werden würde. Und das haben ja auch schon diverse. Also zum Beispiel die FDP hat schon gesagt, dass sie klagen wollen. Die Piratenpartei hat schon gesagt, dass sie klagen wollen. Und es gibt sicherlich auch noch einige andere Verbände, weil es ist ja eigentlich jeder dagegen. Also es ist ja sogar so, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung gesagt hat, dass sie dieses Gesetz nicht haben wollen. Ach stimmt, das hast du. Ja. Das hast du erwähnt. Was war denn deren Kritik? Ja, also da hatten wir damals auch eigentlich drüber gesprochen schon mal. Es gab diesen Zusammenschluss Meinungsfreiheit, irgendwie sowas, und da waren die halt auch mit dabei. Und es wurde jetzt nicht speziell. Hieß es? Was meinst du, Ewe? Erklärung für Meinungsfreiheit oder genau, irgendwie Deklaration so. Für Meinungsfreiheit hieß es. Ja, und wir hatten uns auch, glaube ich, dieses Interview von Frau Kahane angeguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie da gemeint hatte, aber. Ja, also unsere Vermutung war, glaube ich, damals, dass sie so ein bisschen das befürchten, überflüssig zu werden. Aber das ist jetzt natürlich nur unsere Vermutung. Also, keine Ahnung. Aber es ist schon lustig, weil die Amadeo-Antonio-Stiftung war ja quasi, hat zwar das Gesetz nicht geschrieben, aber sie war ja beteiligt an dieser Taskforce im Justizministerium, aus dem Justizministerium ist dann im Endeffekt dieser Gesetzentwurf gekommen, um sich halt eben dieser Problematik anzunehmen, von der der Amadeo-Antonio-Stiftung ja gemeint hat, dass sie existiert. Also im Prinzip haben sie ja schon ihre Finger da irgendwie mit drin. Ja, also. Aber das Ding ist halt auch, selbst wenn das Gesetz jetzt gekippt wird, das richtet ja auch schon einen großen Schaden an, wenn es auch nur für eine Zeit lang aktiv ist. Und die ganzen Unternehmen, die tun ja jetzt die Möglichkeiten schaffen, wie man mehr Sachen rauslöschen kann. Und dann eventuell tun die sich nachher aus PR-Gründen dazu entschließen, das unabhängig, ob jetzt ein Gesetz das fordert oder nicht, das beizubehalten. Na, du weißt ja auch nicht, wie groß der Schaden einfach ist, der jetzt dann dadurch entsteht, auch wenn es später gekippt wird. Also. Ja, es kann auch halt eben sein, dass das Verfassungsgericht jetzt. Also die machen ja im Prinzip nur eine Prüfung, ob das Gesetz mit der Verfassung zu vereinbaren ist. Und wenn die da jetzt Probleme sehen, dann zeigen sie die ja auch auf. Das hat man ja bei dieser Vorratsdatenspeicherung nochmal gesehen. Da haben sie ja quasi gesagt so, nee, das funktioniert so nicht, aber ihr müsstet jetzt so und so dies und das ändern, dann würde es gehen sozusagen. Aber das wird ja, Das wird gekippt einfach aus dem Grund, weil das Bundesverfassungsgericht ganz klar sagt, dass zur Meinungsfreiheit auch eben Hass dazugehört. Sämtliche Formen von Meinungen, ob rational, irrational, begründet, unbegründet, gefährlich oder nicht, sind erstmal von der Meinungsfreiheit geschützt. Ja, und, aber OPEX, ja. Darum geht es ja, also das in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz steht ja jetzt keine Definition von, was ist eine erlaubte Meinung oder so. Nee. Steht halt nur drin, Das kann einem ja nicht mal das Bundesministerium für Inneres beantworten. Ja. Die sagen ja selber, eine konkrete Definition gibt es nicht. Es handelt sich also bei Hate Speech um einen Sammelbegriff, der verschiedene Aspekte umfasst. Hey, das finde ich so geil. Ja, wir wissen nicht, was Hate Speech ist, ja, und Hasskriminalität. Allerdings brauchen wir unbedingt ein Gesetz dagegen. Ja, es ist schlecht. Verbotene Sprache existiert auf einem Spektrum, genauso wie die Geschlechterrollen. Auf einem Und Autismus. Existiert kriminalisierte Sprache auch auf einem Spektrum. Man kann nie wissen, ob man am nächsten Tag nicht noch weitere verbotene Wörter entdecken wird. Weißt du? Ja, aber kein Wort ist illegal. Ja. Kein Wort ist illegal. Nicht mal utopische Fotze. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eins will ich vorausschicken. Wir stellen heute ganz grundlegende Weichen für das digitale Zeitalter. Und wir machen nicht etwas, was wir mal ebenso austesten können, sondern hier gibt Deutschland weltweit ein Muster vor. Ich weiß, dass viele andere Staaten. Ja, habt ihr gerade die vollen Bänke gesehen? Also, wir haben ja eben schon die Steinbach gezeigt von der Abstimmung über die Ehe für alle. Das war die Abstimmung, die direkt vor dieser Veranstaltung gewesen ist. Also, erst kam die Abstimmung über die Ehe für alle und dann kam die Abstimmung über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und hier sind jetzt die Bänke. Das Problem war, dass viele Abgeordnete halt lieber mit einem Glas Sekt wahrscheinlich draußen auf den Gängen rumgestanden haben und sich zugeprostet haben, wie wahnsinnig progressiv sie alle doch sind und wie sie sich alle freuen. Und die Leute, die da jetzt sitzen, die haben beim Streichhölzerziehen den Kürzeren gezogen. Die mussten halt da bleiben und durften nicht feiern gehen. Ein schwules, trojanisches Pferd. Auf dieser Welt schauen, wie regelt denn Deutschland diesen Bereich? Und es macht mir, macht uns übrigens an dieser Stelle Sorgen, weil wir natürlich vorgeben, wie geht die Abwägung zwischen auf der einen Seite Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite Persönlichkeitsschutz, Schutz gegen Diskriminierung, gegen Volksverhetzung. Und da gucken auch nicht demokratische Länder auf uns zu. Und deshalb ist es so bedeutsam, was wir heute diskutieren. Und deshalb ringen wir um Seriosität und einem guten verfassungsrechtlichen Ausgleich an dieser Stelle. Und auch wenn die EU-Kommission jetzt nicht interveniert hat, aber wir wissen trotzdem, sie sieht es als Testballon und sie betrachtet und beobachtet das Ganze. Und wir wissen doch alle, und das kommt mir eigentlich zu kurz, weil diese ganze Debatte kommt jetzt zu so einer Engführung nur auf dieses Gesetz, meine Damen und Herren. Eigentlich hätte ja hier eine Debatte hergehört, was passiert eigentlich in dieser Gesellschaft mit all diesen Hasskommentaren, die teilweise strafbar sind, teilweise nicht, mit dieser vergifteten Debattenkultur, meine Damen und Herren, mit der Veränderung und das The daily grind of you're a liar, you suck, you're... Genau. Und vor allen Dingen, ja, lösch dich. Was sie gerade gesagt hat, ne? Wir müssen darüber debattieren, irgendwie die Sachen, die teilweise legal sind, teilweise illegal. Also über die Sachen, die legal sind, braucht man überhaupt nicht debattieren. Ja doch, aber da muss man das ja verschärfen, was man denn genau sagen darf. Wenn du einen Zusammenhang herstellst, alleine ist das gefährlich, bitte wende dich an dein lokales Parteiorgan oder an die Medienvertretung. Nachdenken selber ist verboten, du könntest ja aus Versehens Hasssprache herstellen oder Hassinhalte denken. Und wenn du das dann auf deinem Facebooker vertreiben tust, dann... Ja, bist du schon eine Gefahr für die Demokratie und man muss mal dann bei dir danach gucken, wie weit deine Tolerationsgrenze denn noch in Ordnung geht. Erinnert mich manchmal an diese Zeit nach der Wende. Denken Sie an Rostock-Lichtenhagen, an Hoyerswerda, an Kameradschaften, an Rechtsextreme, die Jugendzentren übernahmen, wo demokratische Jugendliche gar nicht mehr wussten, wo sie hingehen können. Und da haben wir auch Ja, denken Sie da dran und dann löschen Sie Sachen von Facebook. Denken Sie an richtige Gewalt und dann zensieren Sie Meinungsäußerungen. Auch angefangen, eine Grundsatzdebatte zu führen darüber, wie wir den Versuch von Menschen, unsere gesellschaftlichen Strukturen, den Respekt, ich würde auch positiv sagen, die Political Correctness, andere nicht zu diskriminieren, runterzumachen und zu verletzen, wie verteidigen und Ja, das ist nämlich auch das Ding, halt eben genau, also dass es in den Augen von so Leuten wie Frau Künast auf jeden Fall auch darum geht, halt politische Korrektheit in Gesetze zu gießen. Finde ich gut. Ja, Internet zensieren, politische Korrektheit in Gesetze gießen, da steuern wir auf, eine gute Zeit drauf zu. Also es gibt zwei Formen von... Meine Damen und Herren? Ja. Es gibt zwei Formen von Leuten mit Behinderung, okay? Die diese Behinderung haben und sie niemandem sonst wünschen und damit lernen umzugehen und die Leute, die, weil sie behindert sind, alle anderen auch genauso behindert sehen wollen. Und das ist halt so im Kern auch darauf anzuwenden, wie Leute mit Informationen umgehen. Es ist so, ich ja bin jetzt mal so jemand, der total eine dünne Haut hätte, ja? So, ich mag es nicht, sowas zu hören, deswegen darf es niemand sehen. Ja, deswegen, also von mir aus, ja, mache ich jetzt Gesetze, die euch verbieten, über Sachen nachzudenken und zu kommunizieren, weil ich es nicht mag. Das ist so traurig, oh mein Gott, das ist einfach Inkompetenz auf höchstem Grade. Und es geht natürlich nicht nur mit Bußgeldtatbeständen, wie wir heute diskutieren, bei weitem nicht. Das ist die Engführung der Debatte, die mich eigentlich nervös macht. Und ich sage, das Verfahren mit Verlaub war auch nicht gut hierhin. Was immer ihr untereinander, CDU, CSU und SPD, euch gekloppt hat. Aber erstmal interne Gesprächskultur zu betreiben, ohne das Parlament. Zum angebotenen Evaluierungszeitpunkt, dann wertet Herr Maas die Gespräche aus, kurz vor Ostern, plötzlich wie Kai aus der Kiste mit einem Gesetz zu kommen, das helles Entsetzen auslöst. Das ist nicht das Niveau von Seriosität, das wir hier gebraucht hätten. Und Diese Abwägung zwischen Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsschutz und Schutzverdiskriminierung hat das Gesetz. Ich möchte für was zustimmen. Das ist ja, eigentlich. Bei mir haben sie auch gerade. Fühlt ihr euch schmutzig? Das nach außen gestülpt, aber es stimmt schon, ja, was sie da gerade gesagt hat. Ich möchte hier aber nochmal daran erinnern, wie sie angefangen hat, nämlich damit sich darüber zu beschweren, dass es halt dieses Bußgeld-Ding ist, über das jetzt geredet wird. So nach dem Motto, also mit dem Satz, der davor kam, über politische Korrektheit, sehe ich das halt auch wieder so nach dem Motto, so ja, das greift ja alles zu kurz, so in Wahrheit müsste man sofort noch viel mehr irgendwie unter Strafe stellen an Meinungsäußerungen von vornherein. Und dann braucht man auch nicht den Netzwerken mit Bußgeldern kommen. Ja, sie war ja auch diejenige, die gesagt hat im Bundestag, dass sie es schade findet, dass sich das nur auf Strafbares bezieht. War das im Bundestag? Sie hat im Bundestag auch gesagt, ihrer Meinung nach wird noch viel zu wenig gelöscht. Ja. Ja, sie hatte auf jeden Fall mal im Bundestag gesagt, dass so Leute wie sie, ne, die im Bundestag sind, für sie wäre das ja nicht so schlimm mit der Hasskriminalität. Aber die Leute da draußen im Volk, die haben natürlich ein Riesenproblem damit. Wo ich mir auch nur denke, so, ja, klar, genau. Irgendwelche Leute, die sich einen Twitter-Eye-Account machen oder so, die haben ein Riesenproblem mit Hate Speech. Auch gar nicht geliefert, meine Damen und Herren. Nadine Schön, meine Vorrednerin, hat ein schauriges Beispiel gebracht. Und ich will noch eins dazusetzen, um Ihnen zu sagen, wie kompliziert das Ganze ist. Weil wir natürlich, du sagst mal so, ich habe mich auch geärgert, unterschiedlich über unterschiedliche Unternehmen, die glauben, sie können globusweit Geld verdienen mit Werbung, mit diesem und jenem und faktisch auch durch ihre Algorithmen ja doch Meinung machen, aber sie müssen sich nicht um das jeweils regionale Recht kümmern. Ja, da habe ich mich auch geärgert. Und der politische Druck, die Debatte war nötig, damit überhaupt Personal eingestellt wird, ja. Aber was. Ja, die können Meinung machen, aber sich nicht um das Gesetz kümmern. Also, welche Gesetze haben wir eigentlich in Deutschland, um vorzuschreiben, wie Meinungsbildung zu passieren hat? Also. Wir ja hinkriegen müssen in der Differenzierung, meine Damen und Herren, ist, dass wir nicht alles, worüber wir uns ärgern, wir sagen, das muss jetzt alles gelöscht werden. Wir müssen digital wie analog mit Meinungsfreiheit umgehen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, mehr zu tun als Paragraphen und sich zu wehren, aber das auch zu akzeptieren. Ich war aber einem Dienstleister, habe ein Beispiel erzählt, das mir passiert ist, weil mir jemand geschrieben hat in grenzenloser Weisheit, von Ihnen würde ich auch gern ein Enthauptungsvideo sehen. Ich habe dann die Qualitätssicherung bei Avato, wo ich nach viel Quengeln hin durfte, man muss immer nerven, ja, dann endlich hin durfte, hat die Qualitätssicherungsfrau nach langem Überlegen zu mir gesagt, ich würde es nicht löschen, weil kein konkreter Hinweis, keine konkrete Aufforderung. Und sie guckte mich unsicher an. Ja, weil sie natürlich klar war, emotional war das nicht das gewünschte Ergebnis. Aber ich konnte ihr dann sagen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwalt es genauso sieht. Und daran erkennt man das Problem. Wenn wir über Löschen von bestimmten Inhalten reden, ist auch die Frage, ob wir uns nicht was vormachen. Indem wir nur über diese Löscherei reden, aber das Verfassungsgericht hat in größter Rechtsprechung immer die Meinungsfreiheit hochgehalten. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und dafür reicht dieses Gesetz nicht, sondern die Gesellschaft muss auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Verfassungsgericht hat die Meinungsfreiheit immer hochgehalten und das ist ein Problem. Wow, Frau Künast. Krass, krasse Aussage von einer Politikerin. Heilige Scheiße, Alter. Aber dass erst durch den freien Austausch von Ideen und Meinungen sich da wirklich mal eine Verarbeitung von ganz schlimmer autoritärer Zeit hier in Deutschland erst zustande kommen konnte, ja, das ist schön und gut, ne? Meinungsfreiheit ist toll, wenn sie einem selbst was nützt, ne? Aber wenn andere anfangen, Spaß. Meinungsfreiheit zu. So sehr ich mich auch darüber ärgere und frage, wes Geistes Kind diese Leute denn eigentlich sind. Meine Damen und Herren, wir hätten uns ein anderes parlamentarisches Verfahren gewünscht. Die Mehrheit der Sachverständigen im Ausschuss hatte in der alten Fassung noch gesagt, neben der Verfahrenskritik schwere verfassungsrechtliche Bedenken, meine Damen und Herren. Ein paar Dinge davon haben sie an dieser Stelle geändert. Den Straftatenkatalog reduziert. Ich will mal loben, der inländische Zustellungsbevollmächtigte. Ja, das ist gut, immerhin etwas. Vielleicht hätten wir fast an dieser Legislaturperiode da enden sollen und uns Zeit lassen sollen. Wir haben das kann ich vielleicht noch mal kurz erklären. Also es ist jetzt auch Teil von diesem Gesetz, dass Facebook sozusagen da irgendwo jemanden hinsetzt, den man quasi, wenn man jetzt irgendwas von denen will auf rechtlicher Seite, dass man denen halt eben da schicken kann. Und bisher wäre das halt nötig gewesen, dass du deinen Anwalt das erstmal übersetzen lässt und dann das in Irland halt eben da, wo Facebook halt seinen Sitz hat, dann zustellst. Und das wäre dann halt einfacher, weil du es dann direkt in Deutschland machen kannst auf Deutsch. Das ist das mit dem inländischen Zustellungsbevollmächtigten, wie das so schön heißt. Ein paar Regelungen, die gar nicht so schlecht sind, Frau Schön. Die regulierte Selbstregulierung. Aber sie tritt ja erst als kann in Kraft und nicht sofort. Sie ist nicht ausformuliert. Sie haben bei der 7-Tages-Regelung, was ich jedem Erstsemester empfehle, unverzüglich in der Regel innerhalb von 7 Tagen zu löschen, meine Damen und Herren. Wer weiß, was das ist. Sie haben bei dem Bußgeldverfahren eine Vorabentscheidung durch das Bundesamt für Justiz. Ich wünsche viel Vergnügen bei diesem schwierigen Verfahren mit Tausenden, Zehntausenden von Angaben. Sie haben nicht gesagt, wie diese regulierte Selbstregulierung unabhängig ist, wer sie eigentlich finanziert. Sie haben immerhin einen Richtervorbehalt eingesetzt bei der Auskunft, meine Damen und Herren. Ich finde, wir haben eine Engführung. Dieses Gesetz entspricht nicht unseren Vorstellungen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Reiz zu löschen größer ist als der Reiz, das Recht und die Meinungsfreiheit einzuhalten. Und ich habe das sichere Gefühl, wir hätten eine breitere Diskussion haben müssen, wo wir die Gesellschaft aufstellen und wir uns gemeinsam für die Würde des Menschen und für Respekt einsetzen. Das ist noch die Aufgabe der nächsten Wahlperiode. Ja. Könnt ihr euch auch mal, wenn ihr einen grünen Wähler kennt, würde ich ihm das eventuell mal schicken. Lars Klingbeil ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Das Lustige ist ja auch, dass die Tagesschau hatte zu dem Thema ja auch ein kurz irgendwie ein paar Minuten Ehe für alle und dann 30 Sekunden Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und sie haben lustigerweise ein Bild im Hintergrund gehabt, wo das Parlament voll war. Das ist, ja, muss man sich auch gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Ja, und irgendeiner von diesen beiden Heinis hier von der SPD hat sich auch bezogen auf diese. Ja, lass uns einfach mit Klingbeil nochmal angucken. Ich glaube, der war das. Auf diese wunderbare Grimme-Preis tragende Initiative. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in der Tat eine schwierige Diskussion, die wir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sogar geführt haben. Und es geht um nicht weniger als die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz? Wer trägt Verantwortung im Netz und wie haben wir als Staat, als Politik unsere Rolle dort zu definieren? Und ich will das hier mal sagen, ich finde den Ansatz von Minister Maas erstmal mit den sozialen Netzwerken im ausführlichen Dialog zu sein und zu gucken, was in Absprachen möglich ist. Und dann aber auch im richtigen Moment zu erkennen, dass diese Absprachen nicht wirksam sind und zu sagen, der Gesetzgeber muss eingreifen. Ich finde das genau den richtigen Weg. Ich bin Minister. Ja, dass die Absprachen nicht wirksam sind, das bezieht sich übrigens auf dieses Monitoring von Jugendschutznet, wo halt eben die Leute sagen, das sind rechtliche Laien, die da irgendwie entscheiden durften, was irgendwie hätte gelöscht werden müssen. Ja, also erstmal sind die mit den Seiten sowieso nie wirklich in Dialog getreten und denen jetzt quasi das Verhalten aufzuzwingen, zeigt ja eigentlich auch, dass da kein Interesse an einem Dialog besteht. Es ist absolut fahrscheinlich, die Scheiße zu behaupten. Ja, Moment. Es gab ja diese Taskforce, das, was er meint damit. Also die Taskforce mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit dieser freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, mit Google, mit Facebook. Das war ja das, wo auch Frau Kahane irgendwie auf dem Foto wie heißt du, die Chefin von Facebook? Ja. Ihr wisst, wen ich meine. Weiß auch nicht mehr. Ja. Die Vorstandstante da. Ihr Name fällt mir gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall, das war halt das, was er meint. Das ist der Dialog gewesen. Minister Maas außerordentlich dankbar für das Gesetz, was er hier in den Bundestag eingebracht hat. Und ich finde auch, dass wir es als Große Koalition geschafft haben. Und dafür danke ich auch dem Koalitionspartner an vielen Stellen, nochmal Hinweise auch von Sachverständigen aufzunehmen. Und ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, dieses Gesetz in dieser Legislatur noch auf den Weg zu bringen und hier im Deutschen Bundestag jetzt gleich dann zu verabschieden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind einige Punkte, die in der Tat sehr wichtig sind für uns. Der inländische Zustellungsbevollmächtigte ist angesprochen worden. Ich glaube, niemand hier im Haus stellt in Frage, dass es einen solchen Bevollmächtigten geben muss und dass es die Ansprechpartner auch bei den sozialen Netzwerken braucht. Wir haben es orientiert auch an dem Positionspapier der SPD-Fraktion jetzt in den Verhandlungen geschafft, die regulierte Selbstregulierung in das Gesetz aufzunehmen, sie möglich zu machen, die 7-Tage-Regelung, die ja von vielen kritisiert wurde, zu lockern. Das, was immer als Zensurvorwurf im Raum stand mit dem sogenannten Overblocking, haben wir auch entschärft. Übrigens schon das Ministerium durch viele Hinweise, weil wir deutlich machen, es geht nicht um den einzelnen Post, sondern darum, dass ein effektives Beschwerdemanagement vorgehalten werden muss. Und das, was uns als SPD-Fraktion sehr Moment, wichtig was, war, dass der was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, was er da gerade geredet hat? Was hat denn das Overblocking mit einzelnen Posts und dem ganzen Netzwerk zu tun? Overblocking entsteht immer dann, wenn irgendein einzelner Post gelöscht wird. Und wenn es nur einer ist, ja, dann haben wir schon Overblocking. Ja, das, worauf er jetzt hinaus will, ist halt eben dieses, dass sie jetzt halt meinen, so ja, dieser Bußgeldkatalog, der ist ja jetzt nicht. Also du musst jetzt nicht ein Bußgeld bezahlen, wenn man dir sagt, hier guck, so eine Sache irgendwie, die hast du nicht gelöscht. So, jetzt 5 Millionen Bußgeld. Das ist halt nicht. Und so regulierte Selbstregulierung. Ja, so drehen sie das jetzt halt hin, dass ja dadurch, dass das ja so nicht ist, dann halt diese Incentive halt für die Netzwerke auch nicht besteht, dass man halt eben so viel wie möglich löschen muss. Aber im Endeffekt halte ich das damit nicht für ausreichend gewährleistet. Also, weil sie können sich halt immer noch hinstellen, wieder ihre Einzelbeispiele bringen und sagen, so, es geht alles noch nicht weit genug oder ihr habt nicht genug gemacht. Ja, hattest du diesen Tweet vom Handelsblatt gesehen, vom Freitagabend, wo das Handelsblatt irgendwie auf Facebook einen Artikel über die Probleme von Bayer in Brasilien einstellen wollte und unten drunter war so ein netter Schrieb von Facebook, leider haben wir festgestellt, dass ihr Artikel anderen irgendwie anstößig erscheinen könnte, deswegen haben wir ihn nicht veröffentlicht. Es war am Freitagabend, also es gibt kein Overblocking, ganz sicher nicht. Mit einem Richtervorbehalt versehen wird und dass, sagen wir, eine enge Begrenzung haben, auch das wurde jetzt in den Verhandlungen aufgenommen. Ich finde, wir haben jetzt hier ein sehr gutes Gesetz, dem wir als Parlament auch zustimmen können. Und wenn die Kollegin Künast sagt, das darf aber nicht der Endpunkt sein, dann bin ich voll bei Ihnen, weil ich glaube, dieses Thema wird uns an unterschiedlichsten Stellen in der nächsten Legislatur wieder begegnen. Die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz und wie gehen wir mit all dem, was wir dort im Netz erleben, um? Wir reden hier heute aber über offensichtliche Rechtsverletzungen. Alles das, was unter dem Stichwort Fake News, ich finde, das ist ein schwieriger Begriff, aber was unter Manipulation, unter Falschmeldung, unter Lügen dort auch diskutiert wird, das bedarf anderer Maßnahmen. Da müssen wir endlich mal hier im Bundestag intensiv reden über die Frage, wie schaffen wir eigentlich digitale Bildung und Sensibilität. Da müssen wir darüber reden hier im Parlament, wie wir Initiativen wie Ich bin hier, die in sozialen Netzwerken auf Toleranz, auf konstruktiven Dialog setzen, wie wir die auch zivilgesellschaftlich stärken können. Und da müssen wir auch mit Geld. Stopft sie, stopft sie voll mit Geld. Macht ihr doch sowieso schon. Echt, digitale Sensibilisierung, wenn ich so einen Schwachsinn höre. Ey. Vor allen Dingen, es ist. Entweder man ist sensibel und man kann irgendwie mit Menschen umgehen, oder man ist ein Idiot und dann sagt man, du Hurensohn. Ja, also das hat. Das ist egal, ob du das on- oder offline machst. Ja, es ist. Das ist hier Astroturfing von morgen, was wir da jetzt schon wieder sehen, so nach dem Motto, ne? Hier halt eben, ja, wir haben doch so viele tolle. Und da geht das nächste Doppel-Einhorn, das nächste Demokratie-Leben-Ding, ne? Also die SPD halt eben, ihre Kumpels irgendwie. Und man muss nochmal dazu sagen, das war letzte Woche auch schon mit dem Ich bin hier, mit dem Typen, der das erfunden hat, der bei der FDP-Stiftung war, also bei der Naumann-Stiftung, und da seinen Vortrag da halten durfte. Das ist ein Medienfuzzi, das ist ein Medienstratege, der irgendwie den anderen Leuten vorwirft, dass sie irgendwie alle agieren wie Medienstrategen und dass man da deswegen irgendwie was machen muss, nämlich so ein Mob bilden, irgendwie der Ich-Bin-Hier-Mob, Hashtag Ich-Bin-Hier-Mob. Na, also das ist eigentlich noch näher an Gamergate als andere, was ich bisher irgendwie gesehen habe. Zum einen machen sie irgendwelche Boykottaufrufe für Medienpublikationen, die ihnen nicht gefallen, und dann machen sie noch irgendwelche Sachen von wegen, ja, wir machen jetzt hier einen Hashtag, damit wir allen sagen können, dass wir nicht deren Meinung sind. Also ich finde ja sein Verständnis von Hate Speech ganz, von Fake News ganz toll hier, Lars Klingbeil. Ja, Manipulation, ne, finde ich auch gut. Wir sind gegen Manipulation, aber wir wollen gerne so eine Kampagne von einem Werbetypen. Die wollen wir gerne stärken. Was ich noch genauer meine, ist, dass er sich ja hier gegen Falschaussagen und Falschmeldungen und Lügen ausspricht. Und das ist ja hier illegal, ja. Aber Religionen basieren auf Falschaussagen, auf Lügen. Und sind jetzt Religionen auch Fake News? Zählt das jetzt dazu? Ja, das muss zusammen mit ein paar Blasphemie-Paragraph jetzt hier gerecht werden, was du da gerade gesagt hast. Abel, bitte. Sind alle wahr. Abel, bitte, ich bin Level 7 Jude, okay? Du kannst mir nichts tun, okay? Gibt es bei den Juden eigentlich auch eine Hölle? Weil da landest du jetzt, das weiß ja, ne? Nein, bei den Juden gibt es keine Hölle. Ach, das ist aber günstig für dich. Günstig. Nee. Ich musste gerade noch mal kurz schmunzeln, wo er meinte, irgendwie, Fake News ist, was sagt er noch? Fake News wären, manipulative Versuche, irgendwie Meinung zu verbreiten und so. Und dabei finde ich, Fake News an sich ist schon voll der ultra manipulative Begriff. Ja. Findest du das ein Begriff einzuführen, mit dem man dann andere Leute rumfiltern kann und wie mit so einer Nazi-Keule rumschwingen kann? Ja, findest du das gefährlich? Findest du das irgendwie beeinflussend? Nee, komm. Da steht auch ganz klar drauf. Ja, das ist nicht unterdrückend. Das ist nicht autoritär. Das geht einfach nur darum, dass man das Schlimme ja wirklich als schlimm bezeichnet. Und was das Schlimme ist, ja, das ist halt verschwommen. Aber komm, ja. Fake News ist einfach nur ein Bericht, den sterbende Medienhäuser verwenden, weil ihnen das Publikum wegläuft. Und dann sagen sie denen, du musst unsicher sein, wenn du irgendwas anderes liest. Weil also das könnte ja Fake News sein. Bitte komm zu uns, Welt.de, Spiegel, da musst du bei uns lesen. Genau. Fake News ist die Antwort der Medien auf den Vorwurf darüber, dass sie Lügenpresse sind. Ja, und vor allen Dingen die SPD, da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet, die SPD hat ja Anteile an diversen Medienhäusern, also zum Beispiel an der Matzak-Gruppe, das ist bei mir in Hannover, also die Lokalzeitungen werden von denen herausgegeben. Und also es gibt so eine deutsche Journalistengesellschaft oder irgendwie so heißt die, und die wird halt von der SPD, das sind halt deren Hauptanteilseigner. Und damit kaufen die halt Medienhäuser und die oder Anteile zumindest daran. Und die Rechtfertigung, die sie dafür haben, ist, dass ja die Definition einer politischen Partei halt eben beinhaltet, dass sie die Meinungsbildung irgendwie vorantreiben in Deutschland. Und das tun sie halt eben, indem sie sich an Pressehäusern beteiligen. Das ist so die Rechtfertigung dafür. Ja, die sind ja auch an Radios sind sie ja auch beteiligt, Radio 21, Hit-Radio-Antenne, keine Ahnung, Neue Presse Hannover, Göttinger Tagesblatt. Ja, das ist die Matzak-Gruppe, ja. Also da haben wir da die Öko-Test-Holding, Tivola Publishing, Edutainment, es sind schon durchaus ein Medienhaus. Und dann machst du auch noch Legislatur, was dir deine Monopolstellung sichert. Hervorragend. Also, denn ihre Medienbeteiligungen haben einen Umsatz von 970 Millionen Euro erwirtschaftet. Von einer Medienlandschaft, die ja insgesamt gar nicht so groß ist. Also, die machen schon einen bedeutenden Teil an den Medien aus. Also. Ja, nicht mehr so groß, ne? Also. Das Interessante ist auch so, man spricht ja immer von diesem Effekt davon, dass man ja, wenn es übers Internet läuft, halt ja nicht wirklich so einen Bezug zu Menschen hat, ja, den verliert man ja, weil man ja nicht weiß, was genau da hinten sich so abspielt, ja, man bekommt nur was und reagiert darauf, ja, und da kann man auch überreagieren, ja, das ist so ein Phänomen, das gibt es und das ist auch zu kritisieren an der ganzen Sache, aber dass man hier das Phänomen komplett ausblendet und sagt, wisst ihr was, ohne dass wir wirklich die Situation einschätzen können oder verstehen können, einfach zensieren, weglöschen, entfernen, verbieten, raus damit, weg damit, melden, ist halt, ja, schön gesagt, ja, ziemlich inkompetent. Ja, es wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich frage mich halt auch, warum braucht eine politische Partei überhaupt Unternehmensbeteiligung? Ja, sollte eine politische Partei nicht so wie ein Fußballverein, also wie ein, also nicht Bayern, aber so ein, sagen wir mal, ein örtlicher Fußballverein sein, dass man da hingeht und sich für was engagiert und was macht und so. Und man zahlt auch Mitgliedsbeitrag und davon, da gibt es vielleicht noch staatliche Förderung, davon finanziert sich der Verein, die Partei, wie auch immer. Ja. Warum brauche ich? Naja, also ja. Es ist halt so, wie ich dir das gerade gesagt habe, ne? Also das es wird halt nicht gesagt, irgendwie, das ist jetzt hier mit dem Ziel, irgendwie uns zu bereichern oder so, sondern es heißt halt eben von wegen, die Medienhäuser sind halt daran beteiligt, hier irgendwie die, den Diskurs irgendwie zu führen in Deutschland. Und das ist halt auch die Aufgabe der politischen Partei. Und insofern ist es halt eben dadurch legitimiert, da halt eben mit Geld also sich halt eben zu beteiligen, ne? Also das ist halt die Rechtfertigung des Ganzen. Sollte die dritte, also sollte die Partei sich an der vierten Gewalt irgendwie, ich finde das irgendwie. Also das Beispiel wäre quasi, wenn jetzt zum Beispiel ein Tennisverein irgendwie sagt, wir beteiligen uns jetzt auch noch an der Firma, die Tennisbälle herstellt oder so, weil wir die ja brauchen für unseren Tennisverein. So wäre das quasi so ein bisschen. Seriöse Inhalte auch im Netz stärker verbreitet werden. Alles das sind Punkte, die wir sicherlich seriöse in der nächsten Inhalte. Legislatur intensiv was diskutieren. Was ist das? Ja, genau, was ist das für ein Wording? Seriöse Inhalte weiter verbreiten und das unterstützen. Das ist nicht eure verfickte Aufgabe. Und da vor allen Dingen auch gerade wieder die Drohung, dass das in der nächsten Legislaturperiode auf jeden Fall dann weitergeführt wird. Also auch den Beitrag könnt ihr auch gerne an einem SPD-Wähler schicken. Also... Falls ihr einen findet. Ja, gibt schon noch ein paar. Also. Ja, aber da müssten sie, glaube ich, jetzt inzwischen muss man schon ins Seniorenheim vor Ort gehen, damit man welche. Nee, komm mal nach Hannover, da findest du noch einige, die auch keine Senioren sind. Der rote Klecks in Niedersachsen, der. Weil es ja durchaus unterschiedliche Kritiken gab. Die einen haben gesagt, das Gesetz kam zu schnell. Die anderen haben gesagt, das hat alles zu lange gedauert. Ich möchte mich beim Koalitionspartner entschuldigen, wenn wir ihn das ein oder andere Mal überfordert haben in dieser Gesetzgebung. Für uns war es wichtig, dass das passiert. Und das passiert mit dem heutigen Tag. Vielen Dank. Das war so, liebes Volk, tut mir leid, wenn was gelöscht wird, was nicht so funktioniert. Ja, jetzt passiert was. Halt jetzt, ne? Mal umgehen. Jetzt passiert was! Happening! It's happening! Ja. Okay, Entschuldigung. Die sind aber echt altmodisch, Alter. Die haben noch ihren Podest und da reden die über Sachen, anstatt Hashtags zu posten. Okay, und das hier Statement zum NetzDG überlassen wir heute einfach Padme Amidala, Königin von Naboo. Herr Heiko Maas, wir sehen uns wieder. Hä? Und diese Szene. Ja, das ist jetzt das Archiv halt, deswegen ist kein Video da und das zeigen wir besser auch nicht. Aber es ist halt diese Szene, wo Padme sagt, ja, so geht die Republik zugrunde mit tosendem Applaus. Ich bin übrigens von Heiko Maas geblockt auf Twitter, das würde ich nochmal erwähnen, das ist so lustig. Ja, du hast ihn auch beleidigt. Glückwunsch. Ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe ihn eine streng medizinische Frage gestellt, ob er denn behindert sei. Ja, ich mache mir Sorgen um den Mann, ja. Zum Glück hast du nicht nach seiner Körpergröße gefragt. So von wegen, du musst so groß sein, um Gesetzesbeschlüsse zu erlassen. Und dann stellt er sich aufs Grundgesetz, damit er das auch machen kann. Nee, ich bin gar nicht geblockt von dem, das ist ja fies. Und dabei ist der Saarländer, das wäre eigentlich eine Ehrensache. Naja. Ja, das sage ich, ist echt nice. Aber mich hat wenigstens diese Woche die Amadeo-Antonio-Stiftung geblockt, nach all den Jahren. Ja, ja, Wahnsinn. Das hast du dir aber hart ergrindet, glaube ich. Ja. Boah, Leute, ich stelle mir das schon so vor, dass da irgendwo aus so einer feministischen Social-Justice-Ecke von den Leuten, die wir eh schon immer kennen und fast jeden Livestream dabei haben, ja, dann Berichte rauskommen, so Blog-Einträge wie die Trolls, die wir verscheuchten, so prahlen jetzt mit ihrem Blocken, ja, so von wem sie alles geblockt wurden, wie schlimm das doch ist, ja, denn so daran erkennt man, dass die Menschen sich nicht rehabilitieren lassen. Wir haben als Gesellschaft versagt, ja. Ja, komm, aber das mit dem Blocken ist genauso wie der Vorwurf von den Medien aus der rechten Ecke zu kommen. Das ist ja schon fast ein Ritterschlag. So ist dann jemand, der was zu sagen hat. Oh, das ist kontrovers. Stellen wir die Person schnell mal in die rechte Ecke, dann hat er bestimmt keinen Einfluss. Ja, haben wir alle bei der Kolja-Bonke-Geschichte gesehen. Den kannten vorher nur Leute auf Twitter. Jetzt kennen ihn auch Leute, die die Mainstream-Medien lesen. Voll gelohnt, Twitter. Ich habe noch eine Verschwörungstheorie zum Netz-DG und zu Twitter. Wollt ihr die gerade mal hören? Hau raus. Ich zieh kurz meinen Hut auf. Ja. Ich habe Nein gewählt, ja. Ich habe Nein gestimmt. Ihr habt euch nach mir zu richten. Ich bin Moslem-Jude, ja. Aha. Ja, aber nein. Auf geht's, komm. Nee, also pass auf. Und zwar vor kurzem wurden ja wieder tausende User geshadowbanned, ja, was angeblich ein Fehler war, abgesehen von der Tatsache, dass geshadowbannte User auch nicht den Support anschreiben konnten, also gar keine Möglichkeit hatten, nachzufragen, was denn mit dem Account nicht stimmt. Ja. Und ich habe die starke Vermutung, das war quasi so der Vorlauf, der vor dem NetzDG, um sicherzustellen, dass, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, auch die Möglichkeiten vorherrschen, bestimmte Benutzer gleich sofort stillzustellen, damit man halt eben keine Strafe zahlen muss, wenn man das nicht kann. Ja, also ich bin der Meinung, man sollte einfach sofort die Konten von allen Leuten, die eine Beschwerde einreichen, sperren, vor allen Dingen als allererstes von Jugendschutz.net. Und damit wäre das Problem ja auch behoben. Also können sie keine Hate Speech mehr sehen und ich würde sagen, damit ist das Problem gelöst, oder? Ja. Ich meine, findet ihr das nicht verdächtig, dass halt eben kurz vor dem Beschluss des NetzDGs tausende User auf Twitter gebannt, also geshadowbanned wurden, die alle so aus einer bestimmten politischen Ecke kommen? Ich finde das verdächtig. Aber, oh, Moment, Entschuldigung, mein Aluhut hat ein Loch. Warte, politische Vergesst Richtung. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Warte, politische Richtung, meinst du so Antifeministen und Anti-Social Justice Warrior? Medienkritisch, ja, genau, so ja. Eine Art, ja. Ja. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Kurzzeit-Shadowban damit zu tun hatte, dass ich unter Heterosexual Pride Day gepostet habe, weil das ist nicht nur mir passiert, sondern mehr Leuten, die da... Aber ich habe das auch und einer meiner Tweets hat sogar ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber ich bin kurz davor auch aus dem Shadowban wieder rausgekommen. Also ich weiß jetzt auch nicht wirklich, ob es was damit zu tun hatte. Also bei mir findet kein Shadowban statt, einfach weil die wahrscheinlich vom Algorithmus her gecheckt haben, dass ich progressiv bin und intersektional. Nein, die gucken auf deine Vorhaut, sehen, fehlt, alles klar, darf man die Shadowban. Fehlt. Das ist der Start, so Send Nudes, so voll professionell. Dickpics für die Meinungsfrage. Fehlt. Ich sehe schon die Hashtags vor mir, so. Dicks for freedom, ja. Dicks out for freedom. Dicks out for Harambe. Ah. Ja, da ist diejenige Person, die das entscheiden muss, Susie Grime. Und dann. Geilo, Alter, geil, Alter. Irgendwann haben wir einfach eine Gruppe an Oompa Loompas, kleinwüchsigen Menschen, die dann einfach selbst entscheiden, was andere Leute, die größer sind als sie, nicht tun dürfen. Herrlich. Oh. Hör auf, gegen Raoul Krauthausen zu diskriminieren. Oh, ja. Was hast du jetzt gemacht? Ja. Also, um mal zu diesem hier nochmal zurückzukommen, was ich hier gerade einblende. Also, ich fand das auf jeden Fall ziemlich bemerkenswert, dass die identitäre Bewegung hier ausgerechnet mit Star Wars um die Ecke kommt. Also, irgendwie mit so einer multirassischen Multispezies. Sache. Ja, irgendwie. Aber die sind doch ethnopluralistisch. Da hat jede Spezies ihren Planeten. Ich bin einfach. Aber das haben wir ja im Prinzip nicht, weil, also ich meine, das Imperium hat ja im Prinzip dann quasi die Kultur gleich gemacht, sozusagen. Nee, das Imperium hasst Aliens. Das stellt nur Menschen ein und so. Und also Klone. Hier frisch bei den Weltraumaffen so eine Analyse von der identitären Bewegung durch die Linse von Star Wars. Geil. Ich wollte es gerade sagen, ne? Da gab es doch vor kurzem, haben sich alle lustig drüber gemacht, dass da irgendeine Feministin anhand von Harry Potter eine wissenschaftliche Analyse gemacht hat, ja. Und jetzt kommt halt die identitäre Bewegung mit Star Wars um die Ecke, was ja eigentlich auch nur Fantasy im Weltraum ist, ja. Aber okay, gut, das ist nur ein Tweet. Ja, also. Ja aber ja. Ich wollte es nur mal. Ich fand's lustig. Die Prequels genommen und die braucht eh kein Mensch. Ja, das stimmt. Das ist egal. Ja, genau. Ich muss vor allen Dingen auch sagen, dass ich meine Meinung so ein bisschen geändert habe über Star Wars, seitdem ich die jetzt zum ersten Mal mal auf Englisch gesehen habe, die Originalfilme. Und die sind auf jeden Fall wesentlich weniger nervig. Boah, Leute, Alter, noch eine Verschwörungstheorie, okay? Harry Potter ist für die Linken. so das Ding und Star Wars ist für die Rechten das Ding. Ja, jetzt kommen so. Wir auf jeden Fall zu das Nibelungenlied ist für die Rechten. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu White Genocide in Space. Ja, zu der guten Science-Fiction-Serie. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017 und ja. Raw Story beschwert sich über den weißen Genozid im Weltraum. Ja, na gut, die beschweren sich darüber, dass angeblich sich die Leute darüber beschweren, beziehungsweise die rassistischen Fans, wie hier das benannt wird. Und ja, also auf gar keinen Fall. Also das ist vollkommener Bullshit. Ich will doch diesen Artikel jetzt gar nicht öffnen, um den irgendwie einen Klick zu geben oder so. Ich glaube mal, dieses Bild hier im Hintergrund mit der amerikanischen Flagge als Kopftuch, das reicht eigentlich schon, um zu wissen, in welche Ecke. Das ist von einer anderen Kampagne. Irgendwie Raw Story. Irgendwie hab's schon mal gesehen, ja. Also es ist vollkommen ja, Quatsch. Also Star Trek und das nochmal, also das war ja, da hatte ich ja auch schon mal drüber geredet, das war ja dieses Ding, wo es den ersten gemischt rassigen Kuss im amerikanischen Fernsehen damals gegeben hat in der Serie und wo quasi jede Folge irgendwas mit irgendeiner moralischen Geschichte irgendwie erzählt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das im Kalten Krieg war, als das entstanden ist und dass eine Figur wie Chekhov zum Beispiel absolut verwirrend für die Leute gewesen sein muss. Ein guter Russe, so ungefähr. Genau, das also im auch. Endeffekt war dieser Multikulturalismus immer schon Teil von Star Trek. Ja, und ich sag mal so, also es war zwar keine Frau, aber einen Schwarzen in der Führungsposition gab es in den 90ern bei der Serie Deep Space Nine halt auch schon. Ne? Also da war ja das ja sozusagen der Commander da von der Raumstation. Und ja, also es ist alles schon immer gegeben, beim Star Trek und es ist überhaupt nicht neu und es gibt auch keine rassistischen Fans, die das irgendwie stören. Also, was mich vor allen Dingen stört an diesem Kram ist, ich habe mir irgendwie diesen Trailer angeguckt und diese ganze CGI sieht einfach super kacke aus. Also, wenn man das mal vergleicht mit diesen Modellen, die sie gebaut haben für die Serien aus den späten 80ern, aus den 90ern oder meinetwegen auch mit der ganz alten Serie, es sieht einfach scheiße aus. Also, ne? Das ist was mich daran stört an diesem Kram, aber noch nicht irgendwie, also ja. Wenn überhaupt, dann wäre es höchstens, wenn sie da jetzt plötzlich so eine Sache wieder draus machen, als wäre das so das neueste Ding irgendwie, dass wir jetzt plötzlich Diversität haben oder wenn halt eben diese ganze Bande irgendwie wirklich komplett irgendwie ausgesucht das ist einzige, nach Teint oder so. Das Einzige, was mich an den neuen Star Treks wirklich triggert, sind die ganzen scheiß Lensflares. Ja, das auch, ja. Aber das ist jetzt dieser J.J. Abrams-Scheiß, der nervt mich auch, aber das nervt mich halt eben auch hauptsächlich wegen, weil es halt eben kein Star Trek mehr ist. Das ist so richtig so von wegen, ja, die ganze Geschichte schmeißen wir so in einem Rutsch auf den Müll. So, es hat jetzt alles nicht mehr stattgefunden, weil Zeitreise so Deal Visit. Und dann, ja, es ist alles nur Action-Kram, weil das angeblich heute die Leute sehen wollen, so, ne, diesen ganzen Action-Kram. Und ja. Ich frage mich halt auch, ob denen noch klar ist, dass sie das selber erzeugen, diesen Gegenwind. Ja. Indem sie halt jedes Mal irgendwie, wenn irgendwo wieder ein Schnipsel rausfällt und dann heißt es alle, es gibt nur einen Weißen im neuen Star Trek, in der neuen Star Trek-Serie und der ist homosexuell. Und dann machen sie da 15 Artikel drüber, ob sie nicht halt gerade durch dieses, komm, wir reiben euer Gesicht jetzt nochmal ordentlich rein in die Nummer, ja, ob sie damit nicht diese Opposition noch multiplizieren. Ja, ich glaube, die wollen damit einfach ihr Publikum bedienen. Ich glaube, die wollen damit einfach ihr Publikum bedienen, deswegen saugen die sich so eine blöde Scheiße aus den Fingern. Das mag sein, aber nebenbei radikalisieren sie den Diskurs, meiner Meinung nach, weil sie solche Sachen immer in den Vordergrund stellen. Sie sprechen nicht zum Beispiel, was Chris gesagt hat, darüber, dass CGI nicht so gut aussieht wie Modellbau. Aber sie sprechen lang und breit drüber, ob welcher Hauptdarsteller jetzt Schwänze mag und welcher Muschis. Ja, aber hast du das nicht in anderen Genres jeden Tag? Ja, ich weiß nicht, wie heißt nochmal diese eine Sendung mit den beiden Brüdern, die Monster für den Teufel jagen? Naja, ist egal, auf jeden Fall, hast du da überall auf den ganzen Fanseiten, ja, homoerotische Fanfics und sowas und das wird, weißt du, es gibt ein Publikum dafür, also gibt es auch Artikel dafür, auch wenn sie Bullshit sind. Ja. Lasst Star Trek in Ruhe. Genau. Also. Oh Gott, Gap Support. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist eine sehr merkwürdige Botschaft. Ah, das ist wunderbar. Okay, alles klar. Nee, mach du. Ich weiß nicht. Ich fand die Botschaft irgendwie merkwürdig. Ja, die auf jeden Fall. Sich weil für die AfD aus. Genau, und du kannst Merkel und Schulz und so, ihr dürft doch die Far Right nicht vom demokratischen Prozess ausschließen. Hallo? Also da sieht man mal wieder so, die Leute haben keine Ahnung von Deutschland. Die Far Right vom demokratischen Prozess ausschließen, das wird hier seit 1945 gemacht. Eben, ja, also was die da, ich weiß gar nicht, was die für ein Bild außerhalb von Deutschland von der AfD haben oder so, ja. Also ich glaube, ich habe irgendwie mal was mit Alt-Right gehört und so. Wahrscheinlich, weil viele IBler ja auch über die AfD berichten, folgen, denen zu tun haben und von denen unterstützt werden und auch teilweise zur AfD gehören. Aber das ist in meinen Augen kein Grund dafür zu sagen, sie wären irgendwie, was man als Alt-Right bezeichnet. Das sind für mich Neokonservative. Und ich denke, das sehen viele Deutsche ganz ähnlich. Ja? Außer natürlich die sagen, das sind Nazis! Naja, neokonservativ sind die ja im Prinzip nach ihrer eigenen Definition gerade nicht. Also dieses Ganze, was die Neokonservativen gemacht haben mit, wir müssen jetzt irgendwie die arabische Welt irgendwie und denen unsere Werte irgendwie bringen oder so, das lehnen die ja gerade ab, diese ganzen Interventionskriege und so, die Alt-Right. Die hat sich ja gerade deswegen eigentlich gegründet, zumindest nach dem, was ich von den Leuten halt so gehört habe. Also halt eben sich wieder beschränken auf unsere eigenen Sachen sozusagen. Deswegen sind die auch so ein Freund von Trump halt gewesen, weil er halt gesagt hat, so nach dem Motto, ja, nee, diese ganzen Handelsabkommen, die werden jetzt alle überdacht, dass die Neokonservativen waren ja auch Globalisten, ne, dem bösen Wort. Und da sind die eigentlich eher dagegen, gegen die Neokonservativen. Ja. Aber auf jeden Fall zu diesem hier, ja, also man merkt halt eben, dass die Leute nicht wissen hier irgendwie, was hier bei uns so ein bisschen los ist. So ein paar von Sachen, ja, dass es nur durch Redefreiheit geht oder so, aber mit so einem Anfang brauchst du den Leuten erst gar nicht kommen, also zumindest nicht so den Mainstream-Politikern in Deutschland, da wird jeder das Ding zuklappen und sagen, nee, die Far Right, die soll aber ausgeschlossen werden, das ist schon alles gut und richtig so. Aber im Prinzip, ne, haben sie ja hier nicht ganz unrecht, dass Censorship halt eben nicht von den, das wurde ja nicht von den Juden begangen, ne, so, sondern von ihren Feinden im Prinzip oder von den ganzen anderen Gruppen. Es ist halt auch eine Demokratie irgendwo unwürdig, dass du sagst, ich muss Sachen einschränken, damit es funktioniert, also. Ja. Und dann ist das Vierte Reich. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass das Gap-AI eigentlich jetzt auch als prädestiniertes Kommunikationsmedium für Rechte gilt, so wie Discord? Ja, die scheinen sich ja da auch so ein bisschen anzubieten, ne? Also. Ja. Ist es nicht irgendwie, keine Ahnung, ich finde es auffällig, dass halt eben Social-Media-Plattformen, die Meinungsfreiheit nicht nur im Werbetitel tragen, dass die gleich immer sofort als rechts bezeichnet werden, ja? Ja gut, wenn jetzt sich der Support und der CEO für die AfD ausspricht, kann ich schon verstehen, warum man das als... Ja, vor allen Dingen religiös und patriotisch, ne, also in Deutschland, das finde ich ja gerade so schlimm, dass dieses hier in Deutschland sogar durchgehen würde als ohne guter Wert. Ja. Die New York Times hat es auch verstanden, zumindest dieser Herr Bittner hier, der wahrscheinlich... Ja, das hat mich gefreut, also dass du einfach von einem Blatt wie der New York Times dann auch mal was Kritisches darüber hörst, dass wir hier versuchen, Meinungsfreiheit einfach zurechtzustutzen und kaputt zu machen. Und der tut sich halt drüber aufregen, dass halt das NetzDG da ist und das Einzelfallinfos, die Einzelkarten, Einzelfallmap, dass die zensiert worden ist und steht das da echt so drin? Ja, da unten. One such account is called Einzelfall Infos, roughly individual case reports. The account's name mocks the mainstream narrative in Germany that crimes committed by refugees and migrants are individual cases. Something the account's operators clearly dispute. Instead, they see a recurring pattern of sexual assaults against women perpetrated by young men of mostly Arab origin. So they persistently post official police reports about, as they put it, crimes committed by refugees, migrants and presumed migrants. Mein wunderbares Englisch. Ja, aber auf jeden Fall solche Sprüche, zum Beispiel after years of negotiations. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das seit Jahren geht. Also wann haben sie die Taskforce ins Leben gerufen? 2016? Oder war es schon 2015? Naja, wenn du das Geweine von den Aktivistinnen davor dazu zählst, kannst du kommen. Ja. Na gut. Ja, das war nochmal so ein Ding, wo ich drüber gestolpert bin diese Woche, weil das ja immer häufiger hier bei uns auch schon hieß, so nach dem Motto, ja, wenn es irgendwie Zensur gibt, macht er nichts, das hat ja eh der VPN oder so, ne? Also die Russen, die Russen sind jetzt dabei, VPNs illegal zu machen, also im Parlament das jetzt vorangebracht. Und das kann halt in Deutschland genauso gut auch passieren, ne? Also. Und das wird das auch funktionieren, toll, weil also ja. Du kannst auf jeden Fall deinen Internetdienstanbieter, also wenn ich über mein Handy zum Beispiel das mit meinem Computer verbinde, dann kann ich auch kein VPN benutzen. Also es lässt sich schon. Das ist halt wirklich toll. Das lässt sich schon unterbinden. Wisst ihr, Russland ist halt echt so ein Land, wisst ihr, das sorgt sich um ihre Bürger. Das kümmert sich um sie. Wisst ihr. Also, ja, ihr solltet wirklich mal, wenn ihr vorhabt, nach Russland zu gehen, wirklich dahin voll und ganz umziehen. Es wird euch gefallen. Das Wasser wird da abgestellt, es gibt kein Essen, nichts im Internet, nichts im Fernsehen, nichts im Kopf, alles scheiße. Aber dafür ein Tracksuit von Adidas. Beste Leben. Die gibt's in Deutschland nicht. Ja, seht ihr mal. Ja, das ist halt das Ding. Ja, hier in Deutschland werdet ihr noch wegen kultureller Aneignung da hier geschlagen. Ja, aber in Russland werdet ihr geschlagen, weil jeder euch hasst, ja, so, warum hast du einen schönen Tag? Halt's Maul, ja, du hast nichts Schönes zu haben, ich hab nichts Schönes. Also Soviet Raschler, Kultur eignet dich an. ja, also, ach, das ist einfach so traurig. Das ist auch sehr traurig. Ja, also das ist ein verifizierter Account einer kanadischen Polizeidienststelle. Wir haben darüber gesprochen, dass man in Kanada jetzt Ärger kriegt, wenn man die Leute mit den falschen Pronomen anspricht. Was ist, wenn ich sie über das Internet mit den falschen Pronomen anspreche? Kanadische ja, möglicherweise. Ne? Das ist in dem Fall ja auch wieder so ein Fall, wo das halt nicht das Gesetz explizit sagt. Aber das ist halt eine der möglichen Auslegungen, wenn man das jetzt als Hass versteht, die Leute mit dem falschen Pronomen zu bezeichnen. Ja, natürlich, das ist Hass. Natürlich, Sprache ist Gewalt, okay? Und da zählen auch Pronomen mit dazu, ja? Als nächstes kommen Verben, ja? Und Adjektive und Adverben und Temporal Adverbien, ne? Ja. So, und Präpositionen, ja? Doppelfluss gut, muss man dann noch sagen. Ja. Sie went to the store to buy herself a hat. I saw Sam wearing her hat today. Klingt deutsch. Ja, yeah, this sounds very German to me. Yeah. Sie went to the store to buy itself a hat. Yeah. I thought Sam wearing your hat today. Ja, wo denn? Tell us, where are the women? Stell. English pick. Ja, sie went to the store to buy itself a hat. Also es gibt auch schon wieder das neueste Ding aus Kanada. Also die haben sich schon wieder eine neue Bill mit einem Buchstaben und zwei Zahlen überlegt. Dieses Mal heißt es, glaube ich, C16. Und da geht es irgendwie darum, dass die Leute in so Prozessen über Vergewaltigung und so, dass man da keine Nachrichten mehr vorlegen soll als also keine privaten Nachrichten mehr als Beweismittel vorlegen kann. Also so viele Leute werden ja freigesprochen dann, weil man dann irgendwie die privaten Nachrichten halt dann hat von vorher und hinterher, wo halt eben nicht zu erkennen war, dass es da irgendwie Zwang oder irgendwas gab. Und dagegen wollen sie jetzt wohl so ein bisschen angehen. Also ich habe das noch nicht selber gelesen, was da jetzt genau drinsteht, aber es scheint wohl so zu sein, dass, also ich glaube, es war, dass man das irgendwie anmelden muss irgendwie, also dass es erst zugelassen werden muss als Beweismittel Und durch dieses Verfahren, dass das irgendwie zugelassen wird, weiß dann halt eben auch die Anklage, was man halt vorbringen will. Und die können dann auch entsprechend natürlich sich sozusagen direkt was ausdenken, wie sie dann da halt dann das entkräften wollen. Ich glaube, Kanada hat das so mit der Sprache nicht ganz verstanden. Ja, Pronomen sind eigentlich nur Platzhalter, die so ja syntaktisch für den Namen oder für ja das Nomen einstehen, was da gerade besprochen wird. Das heißt, anstatt dass wir jetzt noch mehr Pronomen einbauen, können wir es bei diesen Pronomen belassen, die wir jetzt schon in der Sprache haben und einfach, wenn wir konkreter sein wollen, einfach die Namen von Leuten besser merken. Wenn die jetzt allen Leuten irgendwie mandatorische Namensschilder in Form von gelben Sternen hätten aufgezwungen, ja, dann wäre es okay. Das ist okay. So ein gelber Stern mit deinem Namen drauf, das ist richtig und wichtig. Dann kann man genau wissen, wer du bist und wie du heißt. Ja, so ein Genderstern, ne? mit deinem Namen drauf. Ein gelber Juden-Genderstern, ja. Ach, Mann. Oh, Kanada. Oh, Kanada. Blame Kanada. Blame Kanada. AfD erleidet mit ihrem ersten Antrag eine Bruchlandung. Ja, es hat halt keiner dafür gestimmt. Ne? Das ist die Bruchlandung bei der ganzen Sache. Und der Antrag, bei dem ging es darum, dass die hier eine Demokratieklausel für Organisationen und Initiativen einführen wollten, wenn die Fördermittel vom Land zur Extremismusprävention beantragen. Also sowas wie die DTIP oder die AA-Stiftung oder sonst wie was. Das ist ja eigentlich das, was die Christina Schröder auf Bundesebene damals gemacht hat, was die Manuela dann gleich wieder kassiert hat. War das so? Also hier haben sie zumindest geschrieben, dass es das wohl im NRW auch schon mal gegeben hat. Und dann war hier irgendwie die Formulierung, dass sie das irgendwie Selbstverständlichkeit gegen ihre Praxis... Ja, ich gab ja damals die Zeit, als der Rüttgers in NRW regiert hat. Ja, genau, 2014 haben wir es abgeschafft. Da steht da halt drin, dass Demokratieklausel in der Vergangenheit als Ausdruck des Misstrauens empfunden, sagte sie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vielen von diesen Leuten, die solche Gelder bekommen, gerade aus dieser Demokratie-Leben-Initiative, durchaus Misstrauen entgegenbringe. Ja, und was ist das denn auch für ein, was ist das für ein Argument? Oh, ich fühle mich misstraut. Oh ja, dann schaffen wir das Gesetz natürlich gleich ab. Wenn, ja, können Sie mir mal Ihren Führerschein zeigen? Oh, ich fühle mich misstraut. Entschuldigung, fahren Sie weiter. Oder was? Ja, also, wissen Sie, wie schnell Sie waren? Und du dann so, nein. Und also ich auch nicht, fahren Sie weiter. Ja, auf der anderen Seite ist es halt auch schon die Frage, inwieweit das halt notwendig ist, weil ich sag mal so, gut, dann legt der einen dann Zettel hin und da steht dann drauf, bitte unterschreiben Sie hier, wenn Sie Demokratie gut finden. So. Und das soll dann irgendwie was bringen, oder was? Viel interessanter wäre es halt, eine genaue wiederkehrende Prüfung durchzuführen. Ja. Ja, aber eine Evaluation, ob die Dinger denn überhaupt irgendein gewünschtes Ergebnis befördern. Also gerade sowas wie das Doppeleinhorn, da würde ich mal gerne wissen, wie sie denn ihren Erfolg messen. Weil normalerweise kriegst du ja nur dann Geld, wenn du nachweisen kannst, dass du was damit gemacht hast und dass du so und so viele Leute erreicht hast. Und bei der Demokratie-Leben-Initiative kommt es mal so vor, wie als ob einfach nur Geld überall hingeschmissen wird und sich niemand drum kümmert, was am Ende dabei rauskommt. Also was direkt mit dem Geld gemacht wird. Das kommt dir nicht nur so vor, Abel. Das ist so. Ja, also. Wir werden es nicht zulassen, dass sie eine Spaltaxt in unsere Gesellschaft treiben, betonte der SPD-Abgeordnete. Mhm. Ja. Was macht ihr denn? Ja, und dann halt eben vor allem dieser Kram, dann kehren sie für ihre eigenen Haustür. Das muss ich den Leuten halt eben leider auch sagen. Also wenn sich Lastlik bei einem Bundestag hinstellen kann und sagen kann, wir brauchen Unterstützung für Ich bin hier. Also, ne? Dann kehr du auch mal vor deiner eigenen Haustür. Oder für die AA-Stiftung. Nach dem Glaubenssatz kann man auch alle Gewalt, die jetzt in Hamburg passiert, der SPD, der Linken und den Grünen vor die Füße legen und sagen, was sind das? Wir hatten den Haufen gemacht, hä? Genau. Ach ja. Ja, das ist halt Quatsch hier, ist von wegen bla bla bla. Ja, wenn sie sich so viel Sorge machen, dann gucken sie sich doch mal selber an, bla bla bla. Das ist aber echt einfach ein tu quoque ad hominem Argumentation. Das ist eigentlich so ein total Polemik hin und her rumgeworfen. Gar nicht demokratisch. Du bist selber undemokratisch. Deine Demokratie, Alter. Schau dich an, Alter. Zur Demokratie gehöre auch die Teilnahme an Wahlen als Abgeordneter, rügte Siefke mit Blick auf 16 ungültige Stimmen bei der geheimen Wahl von Laschet zum Ministerpräsidenten. Ich erinnere nochmal an das Bild zur Abstimmung vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Teilnahme an Wahlen. Wie ist mit Teilnahme an Abstimmungen? Die sind nicht so wichtig, oder was, Siewicke? Ja, wenn du was zu feiern hast, dann ist das doch gut. Dann bei der Abstimmung für das Durchgechippe, mandatorisches Durchgechippe von allen Bürgern, damit man weiß, wo sie sind und was sie denken und so, ne, ist dann nur eine einzige Person dabei. Sie ist dann da und klatscht und wirft Konfetti. Das ist so traurig, oh mein Gott. Das mit dem Konfetti ist eh so eine Unverschämtheit gewesen. Also, John. Man kann vieles machen, aber im Bundestag irgendwie so eine Juhu, Pem, Party. Das ist Kindergeburtstag feiern, weißt du? So auf dem Niveau. Im Bundestag jetzt mit Happy Meal. Das beschädigt das Ansehen eines wichtigen Verfassungsorgans. Aber gut, macht nur. Ja, ne? Das ist ja ihre Freiheit, ne? Wenn die sich so fühlen. Und hier, das ist ein normales religiöses Verhalten. Die Redefreiheit auf dem amerikanischen Campus ist in Gefahr. Der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan Haidt im Gespräch über die Ursachen. Ja. Ja, sehr gut. Der antwortet gleich auch ganz viel triggerndes Zeug, ja, weiter unten. Also ich finde, da kann man ruhig mal ein oder zwei Sachen aus diesem Artikel zitieren. Zitatissimo. Oh, ja, Berkeley. Die ganzen Geschichten, ja. Die Sombrero-Party, also es kommen die ganzen Buzzwords auch wieder vor, die wir aus den ganzen Diskussionen zu amerikanischen Universitäten kennen, die wir in den letzten Monaten hier auch gefühlt haben. Ja, das ist interessant mit diesem Concept-Creep. Also den Satz finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Es herrscht eine Verabsolutierung der Opferperspektive, das ist absolut richtig. Ja, und auch der Satz danach, eine der Opfergruppen gegen sich aufbringt, hat sich automatisch auch gegen alle anderen versündigt, weil alles in diesem gigantischen Unterdrückungszusammenhang verbunden ist. Intersektionalität und den Wahnsinn dahinter gut zusammengefasst. Ja, das ist ja gerade, was ich gesagt habe mit diesem Concept-Creep, ja, was dann halt, wenn dann einer sagt, ja, wenn du gegen Transleute bist, bist du gegen Minderheiten, dann bist du auch gegen Schwarze, die sind nämlich auch eine Minderheit, dann bist du ein Rassist und dann, weißt du, und so weiter und so fort, ja. Es ist auch sehr problematisch, wenn du dich als Opfer siehst. Also, weil im Normalfall tust du, wenn du politische Gewalt rechtfertigen tust, tust du dich erst zu einem Opfer stilisieren und dann tust du zu Gewalt schreiten. Also, das ist jedes Mal, wenn du irgendwo Übergriffe, massenweise Übergriffe auf Leute siehst, tut sich die Tätergruppe zuerst zum Opfer stilisieren und sagt dann, wir schlagen ja nur zurück, bevor die uns an die Gurgel gehen. Also, kann man auf jede Gruppe anwenden. Ne? Die Nazis haben ja auch gesagt, wir sind bedroht. Ne? Ja, wir sind ein Opfer. Dann irgendwie bedroht. Aber ich finde es interessant, dass hier so ein Fachmann eigentlich genau die gleichen Sachen wieder sagt, die wir schon die ganze Zeit sagen. Dass das halt, dass das ein schlechter Prozess ist. Dass es zum Beispiel auch an der Erziehung liegt. Ja? Ja. Dass die Eltern dieser Millennial-Generation versucht haben, ihren Kindern jegliche Frustration zu ersparen. Und dass das halt nicht zum Bilden eines überlebensfähigen Charakters beiträgt, wenn man keine Frustration erfährt und nicht lernt, damit umzugehen. Da schmeißt man dann schreiend Mülltonnen auf den Boden und tut so. Ja, nicht nur. Er sagt ja auch, in diesem Artikel sagt er ja auch, weißt du, früher sind die halt zu ihrer Mama gerannt, die Probleme für sie gelöst hat, und heutzutage wird sich dann an eine Autorität gewendet, die dann dieses Problem für sie lösen muss, ja, weil sonst wird halt eben rebelliert. Dann fliegen die Mülltonnen um, wie du gerade gesagt hast. Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanaken. Deine Mama soll losgehen und die wird Sachen wegpacken. Stich, Stich, Stich, Stich. Oh Mann. Das ist auch geil, ja. Die Sache wird noch verschärft durch das sogenannte Reporting Bias System, das heißt den institutionell verankerten Umstand, dass jeder, der eine reale oder vermeintliche Transgression melden will, diese anonym an die Autoritäten weitergeben kann. Jede Beschwerde, die eingeht, wird mit einem riesen Aufwand untersucht und kann für den Angeklagten empfindliche Konsequenzen haben. Wer hat denn eigentlich diese Einrichtung in die Welt gesetzt? Lassen Sie mich nachdenken. Die Stasi? Das ist auch lustig, ne? Also das ist bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, hätte man das ja vielleicht auch mal sagen können, sozusagen als Kompromiss. So, jeder, der jetzt irgendwie einen Artikel meldet, der muss dann seine kompletten Daten hinterlegen, so wo er wohnt, wie er heißt und so, für den Fall, dass es jetzt eine Falschmeldung war, aus politischen Motiven oder so, damit man sich dann da quasi zurück beschweren kann oder so. Aber so eine Idee hatten sie natürlich nicht. Ach ja, es ist doch schön. Ich mag es, überwacht zu werden. Ja, ich mag es, wenn Leute mir zuschauen. Ja, so, das ist toll. Das hier ist auch wieder so ein Ding aus der Ecke, die ich gar nicht erwartet habe. Der Udo war ja jahrelang unangreifbar Bürgermeister in München und über alle, obwohl München in Bayern liegt und der Herr Ude in der SPD ist, und war eigentlich sehr respektiert als Bürgermeister. Ja, und jetzt kommt irgendwie ein Buch von ihm raus, wo er ganz andere Töne anschlägt. Und weiß nicht, also man könnte sagen, vielleicht wird er so eine Sarrazin-Karriere jetzt machen bei der SPD oder so. Auf jeden Fall, ja, die Merkelianer. Ja. Macht endlich Politik, hat sein Buch den Untertitel, was ich auch sehr passend finde. Ne? Dieses ganze Gewese und Getue, das wir in der Politik im Moment sehen, das halt lauter Symbolakte gebiert und nicht eine vernünftige Sache, die an den Problemen irgendwie was dreht. Das ja, ist schon... Ich meine, Willkommenskultur ist ja einfach nur eine Chose an sich. Du hast die Kontrolle über Einwanderung verloren und dann tust du deinen Kontrollverlust als Staat uminterpretieren in, wir heißen die jetzt willkommen. Und du hast 50% von den Leuten, die gekommen sind, die nie einen Anspruch auf Flüchtlingsstatus gehabt haben, die dann reingekommen sind, und dann stellst du dich hin und sagst, wir willkommen jetzt die Leute und wir brauchen Willkommenskultur, und tust es den Leuten verkaufen, als ob du jetzt humanistisch bist. Also es ist einfach nur eine Chance. Also so rechnet Udo auf vielen Seiten ab mit den einschlägigen Parolen gutmütiger Repräsentanten der Willkommenskultur. Ja. Ja, das hast du gemacht. Ja. Ja, hier ist nochmal was. Bereitet euch schon mal darauf vor, euch gleich richtig aufzuregen, weil, also mich hat es auf jeden Fall Moment, richtig aufgeregt. Moment, ich muss eben hier das Besteck zur Seite legen, damit ihr nichts wegfliegt. Moment. Ja, das Messer besser gleich in die Küche bringen. Nicht, dass du dich ritzt. Nicht, dass das Messer gewaltsam wird. Ja, hier geht's nicht, dass ich gleich meine Monitore zerhacke. Und also unterschiedlichen Behandlungen von verschiedenen Leuten. Und hier gibt es dann halt dieses Beispiel, wo hier einer ein Kind, glaube ich, umgebracht hat. Nämlich dieser Mustafa okay. K. Und das war einer, der 2008 schon mal in München eine Wohnung angezündet hat. Und deswegen hat er 5 Jahre und 10 Monate Haft bekommen. Und hier kommt jetzt der Spaß. Während seiner Zeit im Gefängnis seiner Zeit im Gefängnis war er zum Christentum konvertiert. Deshalb konnte der Afghane nach der Haftentlassung nicht mehr abgeschoben werden, denn in seiner Heimat drohe ihm als Christ nun Verfolgung. Ich finde das so toll. Also wirklich, unser Land, unserem Land hier kann man echt nicht unterstellen, dass es nicht sich um die Bürger sorgt, okay? Das nimmt sich wirklich die Zeit und die Möglichkeit, den Leuten zu helfen, da, wo es wirklich wichtig ist. Und wenn du mal so Sachen anzündest und Kinder tötest, ja, dann kannst du nicht abgeschoben werden, wenn du einfach sagst, ich glaube jetzt aber an ein ganz anderes Hirngespinst. Ja, weil dich die Leute da ja verfolgen. Und ich meine, ist doch schön. Dazu passt die Entscheidung des BAMF von dieser Woche. Bis auf Weiteres, solange es in Afghanistan wieder so schlimm ist, keine Anträge mehr weiter zu bearbeiten. Sie nehmen noch neue an, aber sie bearbeiten die im Moment nicht. Verstehe ich irgendwie nicht den Zusammenhang. Ja. Also wenn man am Ende das sagen würde, okay, wir schieben es jetzt momentan nicht ab, weil da irgendwie die Gefahr zu groß ist, dann hätte ich dafür noch einen ganz kleinen Funken Verständnis. Aber zu sagen, oh, wir bearbeiten die einfach nicht weiter. Wir haben hier zwar bis zur Decke hoch Anträge, aber die legen wir jetzt mal zur Seite und gucken mal, was sonst noch so ist. Oder ja, was vor allen Dingen diese Christenscheiße, ne? Ja, also genau. Die brauchen ja im Prinzip so, okay, so jetzt bist du abgeschoben, jetzt kommst du in Afghanistan an, da kommt einer und sagt so, ja, hier, bist du jetzt ein Christ? Dann sagst du, nein, so, Problem gelöst. Boah, Leute, ich hab eigentlich das so richtigen krassen Lifehack, ja. Passt auf, ihr macht Folgendes, okay? Ihr identifiziert euch als ein Afghane, okay? Ihr identifiziert euch als Afghane, ja, dass ihr aus Afghanistan kommt, das ist eure so Herkunft, ihr identifiziert euch damit, ne? Dann begeht ihr Verbrechen, dann konvertiert ihr zum Christentum und dann könnt ihr nicht in euer Land abgeschoben werden, müsst hier bleiben, ja? Dann kann ich nicht nach Deutschland abgeschoben werden, sondern muss hier bleiben. Ja, das ist aber ein Lifehack, lass mich doch. Also was mich hier an dieser Sache unglaublich aufregt, zeigt eigentlich auch, also es zeigt ja eigentlich, der versteht, wie unser System funktioniert. Genau, ja. Und das funktioniert leider ja auch so. Ja, genau. Und das quasi so, ja, in meinem Land, wenn ich da politisch oder religiös verfolgt werde, können die mich nicht abschieben. Wie kann ich das nutzen? Ja, wie kann ich das nutzen, dass ich, obwohl ich illegal eingereist bin, nicht abgeschoben werden kann? Ja? Und dafür gibt es ja auch die ganzen Unterstützervereine und so, die den Leuten dann noch erklären, wie das geht. Ja. Das ist einfach nur eine große Farce. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass dieser Typ sich irgendwie gedacht hat, so, ja, hier das Christentum, das ist das einzig Wahre für mich. Im Leben. Ja, eben, weißt du ja nicht. Ah ja, klar, ich meine, irgendwelche Töchter töten, das sind klassische christliche Werte, ja, ist doch klar. Nee, natürlich hat er das nur gemacht, damit er nicht abgeschoben wird, obwohl er vorbestraft ist da wegen hier, Brandstiftung, ja, ist unmöglich. Und das finde ich übrigens auch schon. Das finde ich übrigens auch unmöglich. Das finde ich übrigens auch unmöglich bei Leuten, die nicht vorbestraft sind. Also meines Erachtens nach ist diese Nummer, weil es wird ja im großen Stil gerade durchgezogen, mit von wegen, wir taufen die jetzt alle und dann sind das jetzt alles hier Christen oder so und dann müssen wir die jetzt hier behalten. So. Weil die nehmen nämlich im Endeffekt die Ressourcen ein, die Leute, die wirklich verfolgt werden, eigentlich bräuchten. Ja, also Leute, die tatsächlich verfolgt werden. Und dann hast du so Schmarotzer, die Leuten, die wirkliche Probleme haben, den Platz wegnehmen. Also. Und hier drunter, so kam er in das Flüchtlingsheim in Arnschwang, ohne dass die Gemeinde erfuhr, wie gefährlich dieser Mann war. Bei jedem Job, den du anfangen willst, musst du heutzutage eigentlich ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Ja? Naja, also warum können die nicht bei einigen Jobs, ja. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet und musste das. Also, das ist inzwischen relativ weit verbreitet. Aber das war warum, so gefährlich aus. Warum werden diese Leute nicht gewarnt? Also, ja, vor allem, wenn es bekannt ist, da hast du recht, ja. Und der hat immerhin ein Haus mit 64 Parteien angezündet. Was ist, wenn er das nochmal macht? Erinnert mich an die Simpsons. Ah, ich habe das getan, ich werde es wieder tun. Ah, ich werde das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine protokollieren. Ja, ja, ist echt wahr. Das ist so nervig. Und vor allen Dingen, also die Leute, die, also ich habe noch nie gehört, dass irgendwer gesagt hat, so, wir müssen jetzt hier die ganzen Ungläubigen der Welt irgendwie bei uns Unterstupf denen geben, weil die ja verfolgt werden. Und das stimmt ja auch. Also ich sag nur, dieser Raif Badawi und die ganzen Leute. Und in der Türkei wird es auch immer schlimmer für die Atheisten da. Und die Türkei, die hatte da ziemliche Bewegungen, weil das ja mal ein richtig laizistischer Staat war im Gegensatz zu Deutschland. Und da sagt kein Mensch, stellt sich auf deren Seite und sagt irgendwie so, wir müssen die beschützen oder so. Dabei kannst du das mit solchen Leuten noch am ehesten machen. Aber hier irgendwie, ja, jetzt bin ich hier angekommen und ach wie, ich soll wieder gehen? Scheiße was, ich habe mich gestern im Teich untertunken lassen und jetzt geht das nicht mehr. So ein Dreck, ey. Aber es ist typisch Deutschland, das ist wirklich typisch Deutschland. Ja, und dann ist hier noch eine Geschichte von irgendeiner Familie, wo die alle studieren und so und die durften dann wieder gehen. Ist halt so. Und dann wurden die alle abgeschoben. Die eine, die noch nicht einen Tag irgendwie gelebt hat und die Sprache nicht richtig spricht, von ihrem Heimatland, in Anführungsstrichen, ist jetzt mit abgeschoben. der auch einen deutschen Pass hat. Ja, aber was, ich meine, was für ein Einwanderer, also was für ein Asylgrund hat jemand aus Nepal, frage ich mich gerade so. War da nicht Bürgerkrieg vor irgendwann in den 80ern oder so? Ich keine Ahnung. Vor allem ist die, mir ist gerade was eingefallen, okay, dieses Konvertierungsding, scheiße, ja. Du kannst aus dem Islam nicht austreten. Wenn du in einem muslimischen Land bist und du bist Muslime, dann kannst du nicht aus dem Islam austreten. Du kannst also nicht konvertieren in irgendeine andere Religion. Das heißt, entweder erste Sache, ja, der Typ kann wieder zurückgeschickt werden und kann sich genauso schnell, wie er sich zum Christentum bekannt hat, auch wieder mal entbekennen, ja, und ihm droht überhaupt nichts, ja, denn er ist immer noch ein Moslem, ja. Oder, ich meine, ja, so abschieben auf jeden Fall. Warum hier lassen? Das ist so unmöglich. Okay, die sind wohl vor dem Bürgerkrieg geflohen. Das passt von der Zeit her. Ja, ich wollte gerade nur sagen, auch wegen. Ja, ich wollte nur gerade sagen, irgendwie, also, Quelle wird noch nachgereicht, aber angeblich hat der Herr auch nicht ein einziges Wort aus der Bibel gewusst, als man ihn fragte, was wäre denn eine seiner Lieblingspassagen? Ja, ne? Ist ja cool, ne? So viel dazu. Nicht verwunderlich, ja. Ja, also das hier ist irgendwie eine aktivistische Website. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Vertrauen in die, dass die jetzt ein großes journalistisches Standing haben oder so, aber es geht hier vor allem um die Grafiken auch und um die reinen Daten, die sie besprechen, weil uns wird ja ständig erzählt, es gäbe so ein super Jobwunder und es arbeiten so viele Leute noch nie und so Sachen. Und wenn man sich dann hier anguckt, da das Jahresarbeitsvolumen pro Erwerbstätigen in Stunden ist seit den 90er Jahren um mehr als die Hälfte gesunken, wenn man dem glauben kann. Das heißt, wir haben unglaublich viele Mini-Teilzeit- und was weiß ich Jobs dazu gekriegt, die halt das so weit verwässert haben, halbiert haben sie sich nicht. Quatsch. Das ist ja hier eine ganz andere Skala. Aber dass wir jetzt 150 bis 200 Stunden fast weniger Jahresarbeitsvolumen haben. Also, das ist schon ganz schön viel. Aha. Natürlich hat man dann auch mehr Arbeitsplätze. Ne? Wenn man dabei halt eine gleichbleibende Bevölkerung hat oder steigend sogar, wie auch immer. Aber uns wird halt erzählt, das wäre alles tutti, weil wir haben ja so viele Arbeitsplätze im Moment. Geht allen gut, dass man von so einem scheiß Minijob nicht leben kann. Oder von einem Teilzeitjob, weil das einfach nicht mehr möglich ist. Das ist geschenkt. Da muss halt, wird dann heimlich still und leise Aufstockung gezahlt, aber das taucht ja dann nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik auf. Aber Moment mal, also André Teilzeit schafft es irgendwie auf Teilzeit zu leben. Ja, und hier ist auch nochmal, die ist auch nochmal ganz interessant, weil man sieht halt ganz klar, wie ab da 2011 praktisch explosiv die Teilzeitarbeit nach oben gegangen ist. Und sich, das ist halt offensichtlich auch das, was halt die Sättigung des Arbeitsmarkts mit so tollen Zahlen momentan bedingt. Leiharbeit ist glücklicherweise nur 1 Million Menschen. Ich hätte das viel höher geschätzt, aber. Und Minijobs scheinen auf dem absteigenden Ast so ein bisschen zu sein, aber halt. Ja. Schade, dass hier nicht jetzt nochmal der Graph für Vollzeit dabei ist, aber hier ist ja sowas Ähnliches. Sieht man auch, dass sich die Bereiche kannibalisiert haben, dass wir also keinesfalls von großem Jobzuwachs sprechen können. Wir haben die Arbeit nur prekärer verteilt. Hervorragend. Ist auch interessant, ne? Der Großteil der Arbeitslosen geht dann schön in die Rente oder in beschäftigungsschaffende Maßnahmen oder in geringfügige Beschäftigung. Und genau 8,7% der Leute kommen in Vollzeit. Ich finde den Bereich der Teilzeit-Selbstständigkeit interessant. Da war ich auch mal kurz drin und es hat überhaupt nicht funktioniert. Du bist quasi selbstständig, hast die ganzen Verantwortung, Verpflichtungen, ne? Hier Steuererklärung, ganzen Scheiß, musst du alles selber machen und so weiter. Und bist aber dann, verdienst aber nicht so viel, dass du davon leben kannst. Du bist deswegen Teilzeit-selbstständig und auch noch teilabhängig vom Arbeitsamt. Hast also quasi, ist so eine richtige Lose-Lose-Situation. Ja, ja, aber im Moment ist die Politik wohl, wenn du zum Arbeitsamt gehst und sagst, du willst irgendwas selbstständig machen, sagen die ja bloß nicht. Weil sie gemerkt haben, dass nach zig Projekten wie der Ich-AG und Teilzeit-Selbstständigkeit, das ist einfach nicht, das rechnet sich nicht. Da fehlt einfach die Aufbauarbeit dafür. Ne? Also irgendwelche Seminare, wo du halt eben lernst, was deine Pflichten sind als Arbeit, also als Selbstständiger. Das halte ich für extrem wichtig, ja, bevor du dich da selbstständig machst, dass du da wenigstens das Grundwissen besitzt. Naja. Sollte man drüber nachdenken, bevor man bei der Bundestagswahl irgendwie... Ja. Ja. Es gab diese Woche so eine Veranstaltung wieder von der Naumann-Stiftung und der Pip News war dabei. Der hat hier auch mal schon mal bei uns auf dem Sonntag mitgemacht und ja, der hat auch eine Frage gestellt und die wollte ich jetzt nochmal abspielen und auch was dann dazu gesagt wurde. Bin ich mit Sicherheit nicht die Kompetente, aber wir haben zum Beispiel einige Vereinigungen in der FDP, die sich gerade mit diesen Fragen auch einer stärkeren Beteiligung durch alle möglichen digitalen Angebote befassen. Und das fände ich wäre wirklich positiv. Es wäre eine positive Entwicklung des Internet. Hallo? Ja. Jetzt kommt die Frage. Also, ja, ich finde die, um auf meinen Vorredner, Bezug zu nehmen. Ich finde die Idee ziemlich erschreckend und freue mich, dass es keine Online-Wahlen gibt, dass ich große datenschutzrechtliche oder habe datenschutzrechtliche Bedenken. Und ich freue mich auch, dass ich anonym im Internet unterwegs sein kann, auch in sozialen Medien und da auch an politischen Debatten anonym teilnehmen kann. Sodass zum Beispiel Arbeitgeber nicht sofort nachvollziehen können, dass ich in der Gay Group mich zum Thema, wann ist gerade wieder die heiße Stunde im Tiergarten geäußert habe und damit diskutiert habe gegen den CDU-Vorschlag, dass ich da gegen die Einzäunung des Tiergartens bin. Da will ich dann nicht, dass mein karitativer sozialer Träger sofort guckt, ach na hör mal, ey, was haben wir denn hier für einen? Also ich bin ganz froh, dass da noch bestimmte Möglichkeiten sind, sich zu anonymisieren. Bezüglich der Möglichkeiten, da dann rauszufinden, wer dahinter so eine IP-Adresse steht, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, die noch zu verschleiern und. Es ist insgesamt ein schweres Feld. Ich fand die Diskussion jetzt super spannend und sehr interessant. Das fand ich gut, wenn auch sehr erschreckend. Was mir insgesamt gefehlt hat, jetzt, weil ich immer meckern muss, jetzt als Kritikpunkt, ist auch so eine Einordnung in vielleicht so einen Rahmen einer weitergehenden, so einer metagesellschaftlichen Entwicklung, die ich, weiß ich nicht, da würde ich sagen, wir erleben gerade so eine Zeit, in der wieder in der politischen Debatte sehr viel restriktiver wird und mich hätte interessiert, zum Beispiel nicht nur zu erfahren, was ist Hate Speech, sondern welche Gruppen gehen auch mit dem Begriff hausieren, weil sie angeblich empfinden oder wer empfindet denn mehr Hate Speech, ich zum Beispiel nicht. Wenn ich irgendwo Post hochlade und kriege da, weiß ich, 1000 Mega-Kommentare, drücke ich auf Blockieren und das Thema ist durch für mich. Andere machen da ein Fass draus auf. Also wer geht damit hausieren? Wie sind diese NGOs, die sich da in diesem Bereich engagieren, besetzt? Das hängt ja viel mit der SPD zusammen. Welche Gruppen hatten wir da? Wir hatten da die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel ganz stark vertreten. Wo kommen wir her? Welche Positionen werden da noch vertreten? Ja, der war schon mal Gast bei uns. Also er guckt auf jeden Fall Weltraumaffen, ja. Neue Deutsche Medienmacher ist auch so eine Lobbytruppe. Also wer hängt dahinter? Und geht es nicht viel eher auch darum, so einen Begriff zu instrumentalisieren, auch so einen Begriff zu erweitern und gerade auf dieses vorauseilende Löschen aus Angst natürlich vor Repressionen, worum es ja letztendlich auch geht, geht es nicht auch darum, damit bestimmte Positionen freiheitliche Denke lieber auszuschalten oder zu unterdrücken. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Die Frage an jemanden konkret? oder ans Podium? Ja, als insgesamt. Also es ist so, was ich beobachte und was ich in der Debatte vermisse. Wir hatten jetzt neulich in der Humboldt-Uni eine Veranstaltung, da wurde eine Knesset-Abgeordnete irgendwie rausgebuht und rausgeschmissen von irgendwelchen Studenten. Also, weiß ich, schwer antisemitischer Vorfall, ging auch durch die Presse. Wir haben es auch in anderen Universitäten in Europa erlebt, dass es immer restriktiver wird. Wir haben Gruppen, die nennen sich SJW oder sie werden so benannt, Social Justice Warrior, die mit einer recht totalitären politischen Agenda losgehen. Und da sehe ich Bezüge und da hätte ich gerne nochmal so eine Verortung. Wo kommt diese ganze Hate Speech-Debatte her und wem nutzt sie? Wem nutzt dann auch letztendlich diese Einschränkung unserer? Also vielleicht ganz kurz, ich glaube, ein Punkt, der ist zu Recht kritisiert worden im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren, dass es viel zu wenig genau das gibt, was Sie angesprochen haben, nämlich mal auch eine Analyse über ja, Hate Speech, wo sie herkommt, welche Gruppierungen gesellschaftlicher Art, ziviler Art, in welchen Form von Zusammenschlüssen, politisch verortbar oder nicht, dahinter stecken, wo wird das gezielt benutzt. Da kann man jetzt ja Vermutungen äußern, wenn man manches sich ansieht. Also ich habe mal dieses Thema Flüchtlinge angesprochen und da, was mir von Einzelnen berichtet wurde, Frau Künast ist bekannt, wie sie auch angegangen wurde. Das kam natürlich aus einem gewissen politischen Bereich, mit einer ganz bestimmten politischen Auffassung, nicht nur... Ja. Ja, also ich glaube, sie hat das jetzt falsch verstanden, oder? Er wollte eigentlich wissen, welche Gruppierungen benutzen Hate Speech, beziehungsweise hat wahrscheinlich gemeint, dass Hate Speech ja immer nur Thema ist, wenn es als Anschuldigung benutzt wird. Und sie denkt jetzt so, ja, aus welchen Bereichen, welche Gruppierungen benutzen denn Hate Speech oder verursachen das? Ja, schon so ein bisschen. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass die Leute das noch gar nicht groß gehört haben. Genauso wie mit den neuen deutschen Medienmachern, die werden ja auch gleich noch Thema werden. Das kommt als nächstes dran. Aber ich fand das auf jeden Fall gut, weil es ist wichtig, dass man das halt eben anspricht. Ne? Also letzte Woche habe ich ja berichtet über diese Veranstaltung von der Naumann-Stiftung, die in Süddeutschland war, die ja auch so teilweise völlig am Thema vorbeiging. Und diese Veranstaltung jetzt, also ich hatte dem Pip das geschrieben, dass die stattfindet. Also er ist da quasi hingegangen, weil ich ihm da quasi das empfohlen hatte. Und er hat auch diese Aufnahme hier angefertigt, die wir uns hier gerade angucken. Aber es gibt auch noch eine andere von Reporter ohne Grenzen, die waren da auch. Das ist der Herr, der jetzt auf der rechten Seite da von Frau Lauthäuser-Schnarrenberger sitzt. Also wenn ihr nicht wisst, wer das ist die Sabine Lauthäuser-Schnarrenberger, die ehemalige Justizministerin, also quasi eine der Vorgängerinnen von Herrn Maas. Und das ist auch die Dame, die auf jeden Fall schon gesagt hat, dass sie auch gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz klagen wird. Also die FDP halt eben mit ihr als der Juristenexpertin sozusagen. Und sie ist jetzt halt auch die Chefin im Moment von der Naumann-Stiftung, also von diesem Think Tank von der FDP. Ja. Aber ja, also die Antwort von ihr ist ein bisschen uninformiert, aber ich finde sie auf jeden Fall noch besser als alles, was ich bisher gehört habe, irgendwie von den anderen Eseln, von den Grünen und so weiter und so fort. Die Messlatte liegt ja auch ziemlich tief. Ja, genau. Also wenn das jetzt die SPD oder so gewesen wäre, hätten die jetzt wahrscheinlich angefangen, irgendwas zu schwafeln von wegen, ja, aber die Frauen wären doch so stark oder keine Ahnung wie was. Und da ist sie auf jeden Fall keine davon. Sie ist auch eine, die, als man sie mal befragt hat zu der Geschichte von diesem ganzen hier Paragraph 175, ne, diese homosexuellen Sache, wo sie direkt gesagt hat, so ja, das hat nur Männer betroffen und so. Also, die ist absolut keine Gender-Ideologin, Politikerin irgendwie, die die ganze Zeit irgendwie versucht, alles zu verklären, sodass es nur Frauen trifft oder so. Und die hat auch damals gesagt, dass man das Sexualstrafrecht nicht ändern muss, um dieser Istanbul-Konvention da irgendwie gerecht zu werden. Und sie ist ja auch damals zurückgetreten, weil sie die Vorratsdatenspeicherung nicht mittragen wollte als Justizministerin. Und das ist auch ein ziemlich einmaliger Vorgang. Also meistens kleben die Leute ja fest an ihrem Kram und nehmen dann alles mit. Aber sie hat halt eben gesagt, nee, das kann ich nicht verantworten und hat dann halt ihren Posten da wem anders übergeben. Ja. Ja, jetzt kommt jedenfalls die Sache mit den neuen deutschen Medienmachern, weil hier, wir hatten das, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal, dass hier Zapp so einen Beitrag gemacht hat, wo sie sich darüber beschwert haben, dass Saudi-Arabien irgendwie gegen Al Jazeera vorgeht, also gegen diesen Propagandasender von Katar. Und jetzt ist hier das nächste Ding, wo jetzt hier quasi auch irgendwie so die Forderung an die deutsche Politik gestellt wird, sich doch da bitte mal einzuschalten und irgendwie sich vor Al Jazeera zu stellen sozusagen, was ja ein reiner Propagandasender ist von der Monarchie, ne? Von der Monarchie, wo es teilweise richtig heftige hier die ausländischen Arbeiter irgendwie die Pässe weggenommen werden, wie Sklaven behandelt und so, und wo es auch mit Frauenrechten und allem Kacke ist. Und Islamismus unterstützt wird und so weiter und so fort. Na klar, und Saudi-Arabien auch, aber Katar ist halt eben auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Und das wird dann jetzt hier irgendwie sozusagen verteidigt hier vom Zapp, das Medienmagazin, dass man sich da irgendwie auf deren Seite stellen muss, obwohl sie dann sagen so, ja, Al Jazeera ist ja nicht mehr so das Ding für die Meinungsfreiheit, wie es anfangs mal war, oder irgendwie so ist ein Spruch, von dem er da irgendwie ablässt. Und das fand ich halt ziemlich bemerkenswert. Und also ich bin da schon länger der Meinung, dieses hier hatten wir uns nämlich schon mal angeguckt. Das ist hier von Al Jazeera der Bericht über Turkophobie in Deutschland. Ja, ich habe auch furchtbare Angst vor Türken. Und der ist hier halt gehostet auf dem YouTube-Kanal der Neuen Deutschen Medienmacher. Und Neue Deutsche Medienmacher, ne, das war die der Pip auch gerade angesprochen hat, das ist dieser Zusammenschluss von diversen Journalisten in Deutschland, die unter anderem die Dunja Hayali ist dabei, also viele Leute vom NDR, vom WDR, von allen möglichen so Sachen, und das sind die diese, Peschke? Nee, ich glaube die nicht, weil die hat ja keinen Migrationshintergrund, also das, das ne, ist halt für die neuen Deutschen halt eben, also irgendwelche Migranten. Und das ist halt eine Vereinigung mit einer politischen Agenda, ne? Und das sind dieses Wörterbuch herausgegeben haben für die Einwanderergesellschaft und so ein Kram. Und die hosten hier auf ihrem YouTube-Kanal dieses Al Jazeera-Video. Und ich habe halt, also, wo auch die Chefin von diesen neuen deutschen Medienmachern hier irgendwie interviewt wird in diesem ganzen Kram. Und das scheint für mich schon so ein bisschen so eine Connection zu sein, ne, die da irgendwie besteht. Oder so eine ideologische Nähe oder keine Ahnung. Vielleicht geht da sogar Geld hin und her. Also würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich kann es nicht beweisen. Ich glaube, das ist Kübra hier sogar. Ja. Glaube ich, beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ja, ne, also das finde ich dann schon doch ziemlich bemerkenswert, dass das hier irgendwie so verteidigt wird in einem Medienmagazin vom ZDF. Das ist die Dame hier von den neuen deutschen Medienmachern. Was meinst du? Ich dachte, glaubst du, da ist eine Verbindung? Ist das so naheliegend für dich? Ja, also das scheint... Weil ich meine, könnte ja auch nur um Content gehen, ne? Also nach dem Motto, ach, das passt ja auch bei uns auf den Kanal. Ja, aber es reicht ja schon. Also ich meine, sie wurde ja hier interviewt. Das ist die Chefin hier von den neuen deutschen Medienmachern. Und die ist ja hier nicht reingeschnitten, sondern die hat ja da dran teilgenommen, ja, in dieser Produktion von diesem Al Jazeera-Beitrag. Ach so. Na, das sah für mich am Anfang noch aus wie ein fremdproduziertes Video. Entschuldigung. Nee, das ist ein Al Jazeera-Video, was hier auf diesem Kanal halt gehostet wird. Von den neuen deutschen Medienmachern. Hm. Ja. Also könnt ihr euch dann Quellen nochmal angucken, wenn ihr wollt. Wir hatten das irgendwann schon mal angeguckt, das war auch ziemlich hanebüchner Krag hier. Ja. Ja, von wem war das? Von mir war es nicht. Rubex! Von mir war es auch nicht. Also. Ich glaube, es war von mir. Ja, also von mir war es nicht. Ich hätte mir meinen Peiniger gemerkt, ja. Ja, warte mal, hätte der Regierung schaden sollen? Stand das da gerade wirklich? Genau, also die Überschrift ist ja eigentlich schon der Spaß an dem Artikel hier. Also eben. Das Bundesverfassungsgericht stellt sich da ganz klar hin und sagt, dass Häme, und weißt du so, wenn wir schon von so einer richtig weiten Verfassung von Meinungsfreiheit sprechen, wie das Bundesverfassungsgericht so tut, ne, dann ist das doppelt und dreifach so breit für den Staat. Der Staat hat Häme auszuhalten. Der Staat hat all das Zeug mit auszuhalten, ja. Bekämpfung von News, die Regierung schaden könnten. News, okay? Der Staat hat es auszuhalten. Das ist die Aufgabe vom Staat. Ja. Vor allem, da wird ja, vor allem wird da von News gesprochen, nicht mal von Fake News. Das ist ja mal interessant. Und was hat das, also die SPD waren, in der SPD sind ja auch Leute, die dafür waren, zum Beispiel Snowden und so. Oh. Leute, oh. Leute, wenn ihr mal ganz laut lachen wollt, okay, schaut euch die Bildunterschrift an. Bestseller-Autor und Justizminister Heiko Maas. Jetzt greift doch nicht vor, ich wollte das am Ende noch als White Pill einstreuen. Aber Nein. Naja, also, das ist Jewtown hier, okay? Und in Jewtown machen wir alles straightforward und mit einer großen Nase, ja? Ich wollte gerade sagen, kannst du mal deine riesen Nase aus meinen Themen raushalten? Ja. Ui wei, ui wei. Ja, wir sind ja hier schon auf Philosophia Perennis, die sind ja schon eher nicht so die Freunde von Heiko. Ja. Achso, im Endeffekt. Glaubst du, die würden das sarkastisch meinen? Aber wenn ich das jetzt hier mal so sehe, bestätigt das ja eigentlich nur das, was ich vorhin auch wieder gesagt habe, dass das Netz-DG lediglich dazu dienen soll, bestimmte politische Inhalte aus dem Netz zu entfernen. Ja, nochmal, das ist doch voll klar. Ich meine, die Person, die die Zügel in der Hand hält, gibt den Kurs vor, okay? Und wenn da Leute hinkommen und sagen, wisst ihr was, wir bauen jetzt so tolle oberflächliche Begriffe ein wie Fake News und Hate Speech und Fake Speech und Hate News, ja, bam. Hate Fake News. Ja. Hate Fake News und Fake Hate News und Hate Fake Speech und Fake Hate Speech. Und ja. Fake Hate. Fake Hate vor allem, ne? Ja. Ja, falscher Hass. Das ist doppelt so schlimm. Ja, hier. Twitter is looking for ways to let users flag fake news and offensive content. Gibt's doch schon. Dachte ich mir halt auch, toll, jetzt wollen sie dann neben Pfaff und Retweet noch einen Button machen, mit dem man dann Flame und Meldewars dann... Ja. Ich hab ne Suche. Also wenn dann irgendwann mal 90% des Traffics darin besteht, dass sich User gegenseitig melden, ja, dann farewell Twitter. Ja. Ist das nicht, wenn man das gamifiziert, das Problem? Du machst also irgendwie so ein Online-Rollenspiel Frontend und für jeden, den du meldest, kriegst du einen Erfahrungspunkt. Ne? Oder auch mehr, wenn er gesperrt wird, kriegst du auch mehr oder so. Und dann kannst du deinen Charakter hochleveln und dann in Gilden zusammenschließen, damit ihr alle zusammen dann Massen reporten könnt und so. Und dafür gibt es dann Erfolge und wieder Gold und so. Wäre doch eigentlich eine coole Sache. Schöne Grafik dazu, schon hätten wir eine Stasi, die das dann auch freiwillig macht. Also ich meine, man weiß ja jetzt auch noch nicht, ob der Button dann wirklich kommt, ob das dann nur teilweise getestet wird, aber auf jeden Fall schmahnt mir Übles, wenn der Button tatsächlich kommen sollte. Also. Dann guckst du so wie er. Ja, ist mir irgendwie vor die Füße gefallen, das hatte ich auch... Wie viele wahrscheinlich nicht mitgeschnitten, dass halt letzte Woche schon das Bankgeheimnis praktisch geändert worden ist. Ja, Moment. Streicht das neue Steuerumsatzgesetz, was auch immer, streicht nämlich vollständig den bisherigen Paragraph 30a der Abgabenordnung Schutz von Bankkunden, dessen Absatz 1 die Finanzbehörden bislang mahnte, bei der Ermittlung des Sachverhalts auf das Vertrauensverhältnis zwischen Kreditinstitut und Kunde besonders Rücksicht zu nehmen. Das ist aber voll antisemitistisch, weil hier so Juden viel mit Banken zu tun haben, ja. Ja, also welche Banken betrifft denn das jetzt eigentlich? Nur die deutschen? Ja. Du dein Konto hast. Also kannst du dann quasi immer noch dein Konto auf den Cayman Islands haben und die können da nichts machen? Das ist natürlich so, ich meine. Ja. Gut, also ich weiß ja nicht. Das in Cayman Islands hat einen inländischen Zustellungsbeauftragten, aber bei solchen, warum machen wir das da nicht genauso? Warum muss nicht jede scheiß Bank auf den Cayman Islands bei uns einen Zustellungsbeauftragten haben? Da hätten wir viel weniger Probleme mit Steuerhinterziehung, was nämlich viel mehr Sprengstoff bietet als Hate Speech. Sag mal, Mars, hast du wirklich vor, jetzt gerade irgendwie hier Sachen zu verbessern? Oh, Entschuldigung, stimmt, das war nicht das Thema, ne? Was soll denn das hier? Wir sind hier mal in Weltraumwaffen, hallo? Welt geht unter, so. Ich wollte es gerade sagen, ja. Alarm, wir haben nicht mehr lange. Ja. Wir haben doch keine Zeit, wir müssen uns vorbereiten für den Bürgerkrieg, Weimarer Verhältnisse. Stockpiling-Memes. Ja. Nee, aber ich kann mich da Markus nur anschließen, dass man hier, ja, dass es ja doch vielleicht schön wäre, wenn man was gegen Steuerhinterziehung macht, anstatt gegen Hate Speech. Und dass der gesellschaftliche Schaden von Milliarden, die am Fiskus vorbeigehen, vielleicht höher ist, wie wenn Ronny aus dem Plattenbau schreibt, finde ich gut, dass wieder ein Boot untergegangen ist. Weißt du, das ist auch nicht so toll, aber ob nicht vielleicht der Schaden von Steuerhinterziehung der gesellschaftliche größer ist, wie wenn jemand einen dämlichen Kommentar ablässt. Also so irgendwie so. Ja, und zusammen mit den Bestrebungen zur Abschaffung des Bargelds und so, ne, lassen sich lustige Verschwörungstheorie-Szenarien draus stricken, auf jeden Fall. Du mit deiner Verschwörungsideologie. Ja, ich habe Verschwörungsideologie. Das war hier die Woche dieser, wie heißt, ich weiß gar nicht, spricht man ihn Iblali oder Iblali aus? Iblali. Wir sind keine Fans. Ich wollte gerade sagen, da sprechen die Fans. Also ich bin schon ein Fan von dem, okay? Ich finde ihn schon toll, okay? Halt's Maul. Ja. Mag den. Nein, also der hat sich auf jeden Fall was getraut, ja. Ist der Original-Dings noch oben? Nee, ne? Was hat er? Ich glaube, er hat halt was gesagt, er hasst es, dass die Feminazis irgendwie, wie war das, die Diskussion kaputt machen, ja. Irgendwas in der Richtung. Und dann haben sich halt die Leute über Feminazi aufgeregt. Und er hat dann, finde ich, ganz cool geantwortet, indem er ihnen erklärt hat, er meint halt auch nur Feminazis, halt die so abnerven mit Männerhass und Intersektionalität so ungefähr. Ja. Über Leute, das denke ich auch, über Leute, die sich hauptsächlich an Begriffe klammern und den Kontext ignorieren. Erinnert an den Streit mit sturen Kindern. Also, auch wenn ich seine, wie ich habe da mal zwei Videos oder drei, das würde ich nicht länger als eine Minute aushalten, was der an Videos macht, aber ich freue mich, dass jemand mit so einem Publikum, auch vor allem wohl unter jungen Leuten, halt es sich traut, aus dieser ganzen Geschichte auszubrechen und einfach mal seine Meinung zu sagen und halt nicht zu sagen, hey, ich habe 2 Millionen Viewer, wenn ich jetzt demonetisiert werde oder so, sondern einfach zu sagen, was er denkt. Ja, meinst du, er macht jetzt so die PewDiePie? Ja, bemerkenswert ist es eh, ne? Also 2 Millionen User mit deutschem Content muss man erstmal schaffen. Ja, das stimmt allerdings. Und wenn du dir dann den Content anguckst, dann fragst du dich halt noch mehr. Warum? Vor allem, ich sehe gerade, der hat den Doktorand retweetet. Hm. Interessant. Der hat auch bei 2 Millionen Views. Nicht schlecht. Der Bundesrat prüft die Dienstpflicht für Frauen. Auch Frauen sollen ins Militär oder in den Zivildienst. Dieses Modell will der Bundesrat nun analysieren lassen. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind, aber das stimmt nicht. Auch Frauen sollen bei uns ins Militär. It's cool, person. Er erinnert sich noch. Ja, gut, gut. Ja, also ich finde das gut auf jeden Fall, weil in der Schweiz ist es halt so, dass du da richtig diskriminiert wirst, wenn du keinen Militärdienst gemacht hast als Mann. Und das war ja auch einer der letzten Länder, wo die Frauen das Wahlrecht bekommen haben, was ja immer wieder so verkauft wird als unglaubliche Ungerechtigkeit. Aber es liegt halt auch daran, weil man von den Frauen halt weniger, die haben halt weniger Pflichten, ne? Aber wir haben weniger Pflichten, aber das heißt dann so von wegen, ja, aber alle Rechte müssen sie natürlich bekommen. Ja, die Schweiz hat ja auch so einen Sonderstatus, weil die ja keine stehende Armee haben in dem Sinne. Sondern einen Haufen Armeeangehörige, die ihre Waffe daheim liegen haben und die im Zweifelsfall halt dann sich an vorbestimmten Sammelpunkten treffen. Ne? Nicht so wie bei uns. Die haben noch die Wehrpflicht, richtig? Ja. Ja, ziemlich extrem sogar halt. Ne? Und in der Schweiz ist es auch so, dass sie vom Zivilschutz her sehr extrem sind. Also wir müssen in der Schweiz, also sowas zumindest vor ein paar Jahren, also ich denke mal, es immer noch so sein wird, wenn du irgendwo ein Haus bauen willst oder so, dann musst du nachweisen, wo die Schutzräume sind. Also du musst quasi sagen, wo du die Leute halt hinpacken kannst, irgendwie, wenn irgendwie, keine Ahnung, Flugzeuge irgendwie das Land bombardieren oder so. Das ist bei denen immer Pflicht. Aber interessant sind auch die Äußerungen hier drunter, vor allem von einem hier von der SVP, Schweizer Volkspartei nehme ich mal an, der dann sagt, irgendwie diese Gleichmacherei, das weiter, also relativ weit unten, glaube ich, war das, dass man diese Gleichmacherei aufhören sollte praktisch. Ja. Oder war das nicht hier, war das in einem anderen Artikel dazu? Kann auch sein. Auf jeden Fall meinte halt ein Vertreter der Schweizer VP, dass man mit der Gleichmacherei aufhören sollte und das doch nicht alles und so. Also ja, das Typische, wenn es um Aufsichtsratsposten geht, ist es frauenfeindlich, wenn da nicht genug sind. Wenn es um im Dreck rumrobben geht, dann ist es frauenfeindlich, wenn man das will, dass Frauen das auch machen. Interessant. Jetzt sagt gerade ein User aus dem Chat auch, dass es wohl so ist, dass man wird nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen, wenn man in der Schweiz keinen Militärdienst geleistet hat. Ja, es ist richtig heftig. Die dürfen da ziemlich offen diskriminieren gegen die Leute. Ist ja krass. Auch wenn ich stattdessen Zivildienst gemacht habe, auch, oder was? Ich glaube, ja. Ich meine, gut, hier habe ich das auch schon ab und zu mal erlebt, dass es recht positiv aufgenommen wird, wenn man nachweisen kann, man war bei der Bundeswehr, aber das war, glaube ich, bisher nie vollkommen ausschlaggebend oder so. Ja, also, ja, schon krass. Ja, dass man so jemanden gerne nimmt, irgendwie, wo man sich denkt, so, ja, der ist diszipliniert irgendwie, der erscheint dann wahrscheinlich auch pünktlich auf der Arbeit und meckert nicht wegen jedem Scheiß oder so. Der ist belastbar, ne, könnte man sich ja schon halt denken, wenn jemand vom Militär kommt. Aber ich habe schon, also nach allem, was ich gehört habe, werden die in der Schweiz halt ziemlich offen diskriminiert, wenn die da keine Lust drauf haben, sich dem auszusetzen. Ja, und hier dieser Artikel, der ging halt darum, dass man die Möglichkeiten für Geflüchtete halt öffnen möchte, Arbeit zu finden und dass man im Niedriglohnsektor Möglichkeiten schaffen möchte, dass da einfach die Flüchtlinge in die Jobs reinkommen. Und man sagt, dass man nicht damit ein Zwei-Klassensystem aufbaut, sondern die Leute zumindest mal irgendwie in den Job reinbringt, weil Integration funktioniert halt auch über Arbeit besser wie über halt mit Sozialgeld irgendwo in einer Baracke zu leben. Und das war eigentlich ein ganz angenehmer Artikel zu dem Thema. Und so eine ähnliche Lesart kannst du dir halt in Deutschland irgendwie kaum vorstellen, dass da einer dann sowas Ähnliches schreiben würde. Also war ein ganz interessanter Artikel. Wieso, dass die Leute in Arbeit sollen? Das schreiben doch viele. Also ja. Wo ich mich immer wundere, also entweder, ja doch, das also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die FDP dafür ist, dass dieser Vorrangstatus irgendwie von Deutschen bei der Einstellung irgendwie weg soll. Und dass halt eben auch diese, ne, also dass quasi jeder Asylbewerber gleich irgendwo arbeiten kann. So. Ja, die haben doch auch diese anonymisierte Bewerbung, wird da immer wieder ins Gespräch gebracht und so, aber das ist doch auch alles Augenwischerei. Kann ja fünfmal anonymisiert sein, wenn der Typ keinen Muslim einstellen möchte und ihn dann trotzdem einlädt, weil die Bewerbung anonymisiert war, wird er ihn nicht einstellen nach dem Gespräch. Wo ist das Problem? Ja, dann können sie wahrscheinlich dann leichter unterstellen, dass es dann Vorurteile sind. Also wenn du dann denjenigen zum Bewerbungsgespräch einlädst und ihn nicht einstellst, dann kriegst du dann gleich Post vom Anwalt oder so. Ja, das hier ist wieder auch mehr so ein Ding aus der Abteilung. Ja, da seht ihr es mal wieder. Autogrammstunde einer feministischen Autorin. Und ein Fan lässt sich was ins Buch signieren. Weiter unten gibt es das auch nochmal als Bild. Und die gute Frau schreibt da rein: Hast du heute schon einen Mann umgebracht? Wenn nicht, warum nicht? Love, Clementine. Ja. Und als sich dann ein Reporter darüber beschwert hat, hat sie nicht darauf reagiert oder bei ihr angefragt hat, hat sie nicht darauf reagiert, sondern hat die Telefonnummer von dem Reporter getwittert. Also, ja. Das hier habe ich gefunden, weil ich Ayan Hirsi Ali folge auf Twitter, kann ich auch nur jedem empfehlen. I'm glad the Dyke March banned Jewish stars. Also der Lesbenmarsch hat die Judensterne verbannt. Ja. Es war in Chicago, halt mal wieder so eine, es ist ja dieser Pride-Monat im Moment, da war halt auch eine Parade und man hat Leute gebeten, die halt mit Davidsstern oder anderen jüdischen Sachen gekommen sind, dass, dass sie da bitte gehen sollen, weil ihre Flaggen ein Trigger sind. Hm? Ja, intersektionell, schön. Ja, intersektionell antisemitisch. Der das Lesbenmarsch-Kollektiv möchte nichts, das irgendwie offen oder verborgen Zionismus ausdrückt. Ja. Echt? Ja. Nicht Antizionismus, okay. Geil. Die fressen sich selbst. Ich find's schön. Nee, was heißt selbst? Was ich meine, mir tun die Leute eher leid, die lesbisch und jüdisch sind, weil wie scheiße ist das denn? Du wirst von den Leuten, wo du eigentlich deinen Safe Space erwartest, wirst du dann auch noch. Ja, aber weißt du, das ist halt eben, das ist doch genau das, das ist doch genau das, was diese Intersektionalität macht, weißt du, die kommen vom Hundertstel ins Tausendstel und grenzen sich dadurch gegenseitig ab wegen dieser Identitätsscheiße und dann kommt nämlich so ein Mülldauer raus, ja, dass halt eben irgendwelche jüdischen Homosexuellen ausgegrenzt werden, weil es angeblich Zionismus repräsentiert, wenn sie einen Judenstern auf ihrer Flagge haben und so weiter. Ja, das ist doch, wir wissen, dass es Bullshit ist, aber diese Leute nehmen das hundertprozentig ernst. Und das finde ich wieder lustig, ja. Ja, also ich würde mich da eher dran stören, wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt eben das Judentum, also im Alten Testament gibt es halt diesen Absatz von wegen, das wäre Blutschande oder so, aber das bezieht sich natürlich auch auf die Männer dann nur und nicht auf die Frauen. Also insofern würde ich das auch ein bisschen komisch finden, da jetzt einen Davidstern zu sehen, aber es ist natürlich, also bedacht unter dem Aspekt, wie die meisten Leute, Anhänger dieser Religion das wahrscheinlich heutzutage verstehen, ist es natürlich vollkommen unproblematisch. Aber soweit denken wir. Sie sagt ja auch, sie hat das Ding schon über 10 Jahre lang dabei gehabt bei vergangenen Paraden. Aber jetzt, dieses Jahr, ist sie von unzähligen Leuten dafür angegriffen worden. Das zeigt doch auch diesen, dass das über die Klippe ist irgendwie mit diesem ganzen professionellen Blödsinn. Ja. Naja. Das ist brodelnd. Dass sie nur drauf lauern, sich gegenseitig an die Kehle zu springen. Und es brodelt verdammt nochmal weiter. Dave Rubin ist der größte Illusionist der Alt-Right-Szene. Rubin hat die perfekten Gesichtszüge und den Blick eines Nachrichtensprechers. Er bezeichnet sich selbst als Linksliberalen, der nur im Moment ein paar Probleme mit seinen Gesinnungsgenossen habe. Außen sieht sein Leben wie das eines Vorzeigeprogressiven aus. Ein modernistischer Bungalow aus Waschbeton, Glas. Ach, diese blöden Einleitungen immer. Können die sich mal was anderes ausdenken? Verdammt nochmal, ich will doch nichts über die Bude von den Typen lesen, sondern was über die Typen. Ja, das kriegt mich auf, verdammt nochmal. So, okay, zu Ende geraged. Mach weiter. Ja, richtig. Was hier? Flur, gesamte Cover, linksliberalen Hausplatz, New Yorker, bla bla bla. Hey, an diesem Tag sind 2 Muslime zu Gast. Er interessiere sich sehr für den Blick auf Trump, sagte Rubin. Gerade jetzt nach dem gescheiterten Einreisestopp für Menschen aus muslimischen Ländern. Doch in der Sendung stellt sich schnell heraus, die Ägypterin Yasmine Mohammed und ein Iraker, Fasid Said Al-Mutar, sind Ex-Muslime. Sie verabscheuen den Islam. Und das oh Gott, wie furchtbar. Das dürfen sie aber gar nicht. Also wenn das jetzt getaufte Christen wären, die Asyl haben wollen, so, dann wäre es okay. Aber Ex-Muslime, die den Islam verabscheuen, ifui, weil die Rassisten. Und während das ganze Setting suggeriert, dass hier eine normale Talkshow stattfindet, lässt Rubin sich von Yasmine Mohammed erklären, wie schlimm der Islam sei, und zwar von ihr als Betroffener, die gegen ihren Willen mit Al-Qaida verheiratet war, wie sie sagt. Oh, wie furchtbar. Also wenn das jetzt im Zug passiert, Hashtag wäre oder so, oder ich bin hier, Hashtag, so, dann würde ich auf jeden Fall die Leute befragen, wie ihre Sicht der Sache ist. Aber Ex-Muslime, die über den Islam reden, nein, das geht gar nicht, das ist Rassismus. Der Iraker Mutar genießt sichtlich, dass die üblichen Grenzen politischer Korrektheit ausgesetzt sind und er mit seiner Nummer als Islamhasser im rechten Amerika so prima ankommt. Heilige Scheiße. Spiegelmann, Spiegel ist vorbei, also it's over. Spiegel don't have to be your audience anymore. Nein, wie war das noch? Hey, und die tun Rubin mit Cernovic in einen Topf schmeißen. Ich weiß nicht. Das ist lächerlich. Wie Cernovic ist auch Rubins Talkshow über die Webseite Patreon zu abonnieren. Rubin verdient hier $28.070 im Monat. Er hat 4.374 Sponsoren. Am Abend moderiert er noch eine Veranstaltung an der University of South Carolina in Los Angeles. Eingeladen haben die rechte Studentenorganisation Young Americans for Liberty und das Ayn Rand Institute, ein konservativer Think Tank. Es ist schon furchtbar, dass sich Konservative organisieren. Das sollte man doch glatt mal verbieten. Der Campus der University of South Carolina ist eine Oase mitten in Los Angeles. Er strahlt Wohlstand, Bildung und Kultur aus. Den Zorn der wütenden weißen Unterschicht wähnt man weit weg. Doch die Aula ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Zwei bewaffnete Sicherheitsmänner haben Positionen. Ja, das sind alles Unterschichtenleute, die da sitzen. Genau, das sind alles Trucker, die da nach Los Angeles gefahren sind, um sich da an der Uni was anzuhören. So ein das Verbindende, das ist geil. Das verbindende Element im Saal ist eine verschworene Scheinheiligkeit. Rubin, der Moderator, sagt, es heißt, dass sie seinen Alt-Right treffen oder eins von Rassisten. Dafür ist es hier allerdings ziemlich ethnisch vielfältig, finde ich. Ja, und wenn das so ist, was ist da drin Scheinheiligkeit? Du Wurst. Also, das ist wie mit Not Your Shield halt. Ja. Das können die nicht glauben, dass nicht nur weiße heterosexuelle Männer irgendwie für sowas sind, sondern Dieser beschissene Colin Moriarty, jetzt weiß ich auch wieder, woher ich den Namen kenne. Das ist so ein Heini, der irgendwie meinte so, ja, wenn es mit GEMA geht, irgendwelche Absprachen gegeben hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall gewusst, gab's nicht. Etwas vereinfacht gesagt war Gamergate der Aufstand des blassen, pickligen Computerspielers, der sich vor allem für Titten und Knarren interessiert, gegen eine steigende Anzahl von Frauen in der Spielewelt, wie überhaupt gegen ein wachsendes Maß von Vielfalt. Weißt du was, Spiegelautor? Fick dich. Lösch dich. Fick dich. Du bist Teil des Problems. Wer solche Fake News verteilt und solche Lügen verbreitet, der ist Teil des Problems. Genau, bisher nur Scheiße geschrieben und außerdem ist ja diese Woche auch noch dieses Video rausgekommen von Anita Sarkeesian bei VidCon, aber nicht aus diesem Jahr, sondern schon älter wohl, wo sie da irgendwie sagt, so ja, es ging ja nicht um die Spiele, so es geht um den kulturellen Wandel, also dieser ganze Bullshit von wegen, ja, wir wollen ja mehr Frauen da reinkriegen, dass alles besser wird, so, weil wir ja so Fans sind von Computerspielen, ist halt Quatsch. Muss man jetzt ganz klar so sagen, diese angebliche Debatte, die da stattgefunden hat, angeblich, wie das bei ZDF und ARD und überall hieß, die gab es nicht. Das war eine Art und Weise, um irgendwie diese Ideologie da irgendwie voranzutreiben und das ist alles. Und das ist jetzt ein Fakt mittlerweile. Direkt bestätigt von dem Gesicht von dieser ganzen Kacke. Ja. Viele Kanäle und Memes, die heute auch Alt-Right nutzt, wurden damals etabliert. Auch das Vokabular, wie zum Beispiel Social Justice Warrior als abfälliger Ausdruck für linke Aktivisten. Wenn man so schlecht recherchiert, wie hat man dann einen Job beim Spiegel, echt? Der arme Rudolf. Ja, da gibt es bestimmt genug Republika-Experten, die man da fragen kann dazu oder zitieren könnte. Ja, aber die... Das nutzt ja nichts, wenn die alle aus der gleichen falschen Quelle trinken. Ja, das spielt ja aber keine Rolle im Journalismus. Wenn du die hast, dann ist das ja belegt so. Heilige Scheiße. Sie reden von Pepe dem Frosch und auch Kekistan, einem fiktiven protofaschistischen Land. Es geht um die Kacks in den klassischen Medien und alle die Beta-Männer, das Gegenteil von Alpha-Männern unter den Linken. Alter, Kekistan ist ein Nein zur Identitätspolitik, ist ein Meme gegen Identitätspolitik. Ja. Von links genauso wie von rechts. Aber du weißt doch, die verlieren plötzlich jede Art von Humor, wenn es darum geht, über solche Sachen zu berichten. Und die merken überhaupt nicht, wie absurd das Ganze wirkt. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du hättest keine Ahnung, wärst ganz regulärer Spiegelleser, klickst auf irgendeinen Artikel, auf einen Artikeltitel. Und dann hast du, dann liest du das, dann liest du das. Ja, für diese Leute ist das gemacht. Für die Leute ist das gemacht. Genauso wie dieses Ding damals, wo wir darauf reingefallen sind, hier mit dem Ebmeier. Ne? Also, dieser Beitrag war ja auch nicht geschrieben, um irgendwelche GEMA-Gelder zu überzeugen. Aber das versteht doch keine Sau, außer denen, die sich da ein bisschen mit auskennen. Ja, doch, du liest das jetzt und dann sagst halt so, ja, das sind diese ganzen Alt-Right-Leute, von denen ich schon so viel gehört habe. Ach ja, Kirgisistan, das ist ein fiktive protofaschistisches Land. Das sind doch schon Beschreibungen. So, ist doch nicht so, dass das irgendwas offen gelassen wird zum selber nachforschen oder so. Ist doch schon fertig charakterisiert. Ja, ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Also, ja, aber es ist geschrieben, für Leute, die keine Ahnung haben. Ja, ja, und die sind danach auch nicht schlauer. Also ist es Bullshit, ja. Doch, sie glauben dann das offizielle Narrativ im Zweifelsfall. Ja, genau, das offizielle Narrativ, dass halt Kirgisistan ein fiktives protofaschistisches Land ist. Das suchen die nachher doch auf dem Globus. Komm, hör doch auf, ja. Ja, fiktiv steht doch da. Suchen die doch nicht auf dem Globus. Ja, und dann ist noch die Übersetzung des Ganzen, ja. Schon hervorragend. Oh, Dave Rubin, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Weißt du, all right. Wie, warum? Also, man vermischt alles. Das ist irgendwie Sprache als Waffe. Du tust die Leute einfach nur versuchen, mit Schmutz zu bewerfen und hoffst, dass irgendwas kleben bleibt von den Sachen, die du behaupten tust. Das ist alles. Ja, das hier ist auch nochmal aus der Gamergate-Ecke. Wir erinnern uns ja alle dran, wie schlimm und harassend Gamergate so war und was die alles Böses getan haben. Und dann kommt jetzt Feminist Frequency um die Ecke und hat einen Tweet und empfiehlt in diesem Tweet eine Fanfiction-Geschichte. Und in der Fanfiction-Geschichte geht es darum, Randy Pitchford umzubringen. Also den Typen von Gearbox. Und zwar wird ihm vorgeworfen, und weshalb man ihn umbringen sollte, ist, weil er Duke Nukem wieder zurückbringen will. Also um das zu verhindern, dass dieser zutiefst misogynistische Duke Nukem zurückkehrt, wird in dieser Geschichte halt lieber mal vorsorglich derjenige, der dafür verantwortlich wäre, umgebracht. Und das findet Famfrax so gut, dass sie es das glaube ich, der oberste Link ist, glaube ich, dieser Tweet, das Archive. Sie hat ja eine Fanfiction oder so geteilt, wenn ich richtig informiert bin, ne? Also genau. Irgendwas, irgend so eine Geschichte jedenfalls. Und ich muss sagen, irgendwie, keine Ahnung. Wenn es parodisch, also so wenn es so wie eine Parodie war, satirisch den Inhalt hatte, dann kann man das ja auch mal machen. Aber da Feminist Frequency so eine Heilige als der Papst-Attitüde hat, finde ich, geht es nicht. Ja? Mhm. Weil du kannst nicht einerseits sagen, Frauen sind im Gaming das Ziel von gewaltbereiten Gamern, Männern, ja, und dann aber, weißt du, das Wespennest treten und so eine Geschichte teilen und sagen, hö. Und dann wiederum einen Satz später wieder sagen, ja, wir müssen uns verstecken, weil wir das Opfer von irgendwelchen Typen sind und weil die wollen uns umbringen und so. Da kriege ich einen Knoten in mir, ja. Will ich gar nicht mal nachdenken. Heuchelei halt, wie immer. Und das Lustige als Sahneklecks oben drauf ist, dass Randy Pitchford das Ding nur gefunden hat, weil sein Sohn zu ihm kam und meinte, Papi, ich habe da was gelesen. Oh Mann. Ja. A child read it. That's how I found out about it. In person later, she did not apologize. Natürlich nicht. Wie uns Games zu braven Arbeitern erziehen und was wir dagegen tun können. Gamer aller Levels, vereinigt euch! Ein Pamphlet für mehr Ungehorsam bei Spielen. Ach, das ist Herr Huberts mal wieder. Huberts. Das reicht ja schon. Also. Ja. Weiß. Gut, ratet, es geht um Revolution. Ich habe langsam schon so ein bisschen das Gefühl, dass das Geschäftsmodell der WASD ist. Ihr überteuertes Scheiß-Pamphlet da zusammenzuschreiben und dann jeden Artikel einzeln nochmal an irgendwelche befreundeten Leute zu verkaufen. Hier in dem Fall an Wise Motherboard. Das ist der erste Artikel, den Christian Huberts je für Wise Motherboard schreibt, und der kommt kurz nachdem sein bester Kumpel Dennis Kogel zu Wise Motherboard gewechselt ist. Also wir haben gar keine Seilschaften in Deutschland. Gar nicht. Nee, purer Zufall. Mhm. Ja, aber hier geht es jetzt darum, dass halt, dass Ja, worum geht's? Ich habe jetzt auf Eben gewartet. Warte, hier. Zu weit gescrollt. Das heißt Super Mario Jumpman und arbeitet am Bau. Fun, das wusste schon Adorno und Horkheimer, ist ein Stahlbad. Games sind in einer gesellschaftspolitischen Atmosphäre groß geworden, in der Effizienzordnung und Leistung den allerhöchsten Stellenwert besitzen. Also, weißt du, wenn ich den Leuten Postmodernismus, Fun Kulturmarxismus vorwerfe, Fun ist ein Stahlbad. Und Horkheimer in ihren Artikeln beziehen, wo Fun sie ihr Gesabbel raushauen. Ein Stahlbad. Ja, diese Perspektive brauchen wir auf jeden Fall in der Games-Industrie oder in der Unterhaltungsindustrie generell. Das ist die perfekte Perspektive. Das ist der richtige Ansatz. Zeitverschwendung dürfen Games schon seit den frühen 80ern nicht mehr sein, sondern generieren brav Rendite, Jobskills und Erholung für harte Arbeiter. Hallo? Was zum Teufel, ey. Was meint er so, diese Edu-Games oder was? Education-Games oder was? Oder nee, er meint alle. Ja, das ist irre, weil Spiele heutzutage auf Erfolg als, weißt du, also man arbeitet ja auf einen Erfolg hin und allein das ist ja schon wie Arbeit, ja? So meint er das. Er meint das Adorno- und Horkheimer-mäßig. Also, naja gut, ich meine, er ist halt progressiver Journalist. Ich denke mal, der hat überhaupt gar kein Konzept von Arbeit, ja. Zumindest nicht körperlicher. Also, deswegen kommt er auch mit Adorno und Horkheimer an, weil er nämlich noch niemals den scheiß Backstein in der Hand hatte. Ein Trauma, von dem sich die Spieler bis heute nicht ganz erholen konnten und das mit Flow-Heilsversprechen und dem Auslachen von Nicht- und Casual-Gamern gelindert wird. Weißt du, wenn ich Spiele so sehr hasse wie du, Christian Huberts, warum gehe ich da nicht irgendwo hin, wo keine sind? Git Good ist, das wusste schon Adorno und Horkheimer, ja, Provokation. Ja. Git Good ist das Stahlbad. Arbeit macht frei der Gaming-Welt. Ja, Git Good ist jedem das Seine, ja. Und natürlich wird dann proklamiert, dass es eine Revolution geben muss und dass Spiele halt jetzt damit aufhören müssen und anders sein müssen. Und ja, nee, finde ich nicht. Ich spiele übrigens jetzt auch mittlerweile Euro Truck Simulator 2, wollte ich nur mal sagen, ne? Ja. Finde ich gut und wichtig. Ja, ich spiele Solitär auf dem Tablet, aber es scheint ja mittlerweile schon illegal zu sein, wenn ich diesen Artikel hier richtig lese. Ich weiß zwar nicht mal, wer Klassenkampf im Gaming gelingen, wenn man vorher Mitarbeiter des Monats werden muss. Wer bloß spielt und wer maschinenhafter Effizienz am nächsten kommt. Die Ideologie des Gaming-Mainstreams zeigt sich genau in diesen verlorenen Unterscheidungen von Regeln und Befehlen. Sag mal, der hat doch EVE Online installiert und wurde dann in seiner Raptor bei Jita abgeknallt, oder? Und anstatt zu sagen, ich bin scheiße in dem Spiel, nein, das liegt nicht an mir, das liegt an den Gamern und das liegt natürlich auch daran, dass Spiele wie Arbeit sind. So, da schreibe ich jetzt mal einen Artikel drüber. Spielen macht frei. Wo sich der faule Hartz-IV-Empfänger vermeintlich in der sozialen Hängematte gemütlich macht, chillaxen Casual-Gamer dreist auf der ludischen Sonnenbank und machen Spieleerfahrungen, ohne etwas dafür zu leisten. Wer ist so schlimm wie Florida Rolf? Genau, Firewatch Arno, der statt Headshots in Counter-Strike zu üben, faul durch die friedlichen Wälder von Wyoming Strom hat. Nee, ist ja gar nicht nee, den akzeptieren wir vollkommen, der kann machen, was er will. Was wir nicht wollen, sind Arschlöcher wie du, die behaupten, er würde das Gleiche machen wie wir. So einfach ist es. Er kann gerne was anderes. Genau wie ein Fußballspieler nichts gegen Volleyballspieler haben muss oder Handballspieler. Aber es sind halt keine Fußballspieler. Ja. Und vor allen Dingen keine Footballspieler. Ja, und ja, also nochmal zur Erinnerung: Christian Huberts ist das Genie, was mal geschrieben hat, dass Kunstfreiheit Narzissmus ist. Wie soll der Bruch mit politischen Systemen ein Thema sein, wenn Spielmechanismen länger im Amt bleiben als jede weggescrollt? Also wieder auch diese idiotische Idee, dass Spiele in irgendeiner Form ein revolutionäres Medium sein müssen. Habt ihr sie noch alle? Wirklich? Naja, also... Ja, Anita Sarkeesian halt. Ne? Es geht um den kulturellen Wandel. Die Spiele sind ja gar nicht das Ding. Ja, nun hatten schon die Testsubjekte der Arbeitswissenschaft ihren Spaß am Optimieren von Fließbändern. So what? Doch wenn sich ähnlich ideologisiertes Medium dazu aufschwingt, gesellschaftliche Probleme zu behandeln, ist Skepsis angebracht. Wie soll der Bruch mit politischen Systemen ein Thema sein, wenn etablierte Spielmechaniken länger im Amt bleiben als jeder Autokrat? Kann der Klassenkampf im Gaming gelingen, wenn man vorher Mitarbeiter des Monats ist? Klassenkampf. Ja, du, aber es ist kein Kulturmarxismus. Es ist auf gar keinen Fall Kulturmarxismus. Du spielst doch so viel Factorio. Hat das vielleicht irgendwas mit deinen Erfahrungen zu tun, die du in China gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist per Definition Kulturmarxismus. Ich keine Ahnung, Alter. Das ist ein Marxist, der versucht. Ja, stimmt. Fellow kids, don't you want to build communism? Weißt du, das ist so. Keine Ahnung. Ja, schon. Ich lach gerade, weil du irgendwie, ich weiß nicht, in den letzten 10 Streams jedes Mal kommt dein Kulturmarxismus-Rant, aber ich finde, diesmal ist der perfekt angebracht. Ja. Ist immer sage, perfekt ja, das angebracht. Ist so willkommen auf dem Bingo, ja, Kulturmarxismus, ein einziges Feld, ja. Mhm. Du hast gewonnen, wenn du Kulturmarxismus siehst. Oder? Also bitte, hier steht das Wort Klassenkampf, so. Also beschwert euch nicht. Was meint er denn für Klassen? Ritter, Heiler, Bogenschütze oder was? Ja, genau. Die verschiedenen Level, ne? Das ist ja auch Unterdrückung wahrscheinlich, dass es unterschiedliche Level gibt in Spielen. Ja. Adorno und Horkheimer waren fucking deprimiert wie sonst was, weil sie sich als erbsündig verstanden haben. Ja, weil Kapitalismus alles ringsrum hat, was ihnen Spaß macht. Das sind überhaupt keine Rollenmodelle. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das hier jetzt? Walking-Simulatoren wie Proteus sind Punk! Weil sie Technokraten über weite Strecken ohne Führer zurücklassen. Führer. Ja. Ja, genau, alles Punks. Weil, hier, aus Gnade, weil auch Mutti beim Monopoly manchmal Geld rüber schiebt, damit das Spiel weitergehen kann. Dann ist Mutti aber ganz schön doof, weil dann ist Mutti nämlich eine von denen wieder, die einem Kind keine Frustration gönnt. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man beim Monopoly Fehler macht, dann ist man pleite und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist eine Lehre, die man draus zieht, damit man beim nächsten Mal besser wird. Das mit dem Tank. Unter Gamern herrscht eine antiaufklärerische Atmosphäre, in der Abweichler von der Hardcore-Doktrin nicht selten von Konsumentenrevolten heimgesucht werden. Antiaufklärerisch bist du mit deinem postmodernen Gehirnschiss, Alter. Nur weil die Linke ihr Argument, ihr marxistisches Klassenkampfargument verloren hat und ihr in die Kultur geflüchtet seid, heißt es nicht, dass jetzt die einzigen Leute, die sich gegen euch wehren und aufstehen und sagen, so nicht mit uns, dass die dann antiaufklärerisch sind. Ja, mein Arsch, was zum Teufel ist hier die autoritäre Ideologie? Satz. Hier, Spielverderben scheint es, ist das Mittel der Stunde, um autoritäre Ideologien gehörig auf die Palme zu bringen. Er gibt also zu. Nee, autoritäre Ideologen. Oder Ideologen. Er gibt zu, dass es ihm wieder mal nicht um die Spiele geht, genau wie Anita, sondern er nutzt dieses Mittel nur, weil es halt das Mittel der Stunde ist, um angeblich autoritäre Ideologen gehörig auf die Palme zu bringen. Ey, Hubert, sowas Verlogenes. Ey. Ja, er ist der jetzt irgendwie, der hier für die Freiheit einsteht, oder was? Die anderen sind die autoritären Ideologen. Ja klar, natürlich. Ja, mit der marxistischen Ideologie, so, ne? Also was mich jetzt interessiert ist, was ist hinter Konsumentenrevolten in Anführungszeichen da versteckt? Ja, er meint damit Gamergeld, ja. Natürlich, was sonst? Ach toll. Computerspiele könnten Teil einer Revolution sein, wenn sie sich wieder darauf besinnen, dass Regeln keine Dogmen sind, sondern Ergebnis gemeinsamer, flexibler Absprachen. Die Spielenden, die sind nicht im Spiel. Dogmen. Was soll der Blödsinn? Vor allen Dingen, wenn die programmiert werden, du hirnloser Idiot. Ja. Ergebnis gemeinsamer, flexibler Absprachen. Das heißt, du kriegst dann irgendwie eine Standleitung zum Entwickler, während du spielst, und sagst dann, könnte der Ork nicht 3 Hitpoints weniger haben? Oder irgendwie kann ich mit dem Ork nicht drüber diskutieren? Und der muss dir das dann so einbauen? Ne? Ja, genau. Damit es dann so, oder wie? Wie ja, stellt dann, er sich die Scheiße vor? Dann rennt man so ins richtige Leben dann. Und sagt dann da so, haben. Da ist ein Nazi so, der muss jetzt erstmal runtergelevelt werden hier von Twitter oder von Facebook oder so. Ich will so eine Gameshow haben, okay? Ich will eine Gameshow haben, in der Leute, so Demagogen aus und Ideologen aus verschiedenen politischen Lagern, ja, eine Kopie von Fallout New Vegas bekommen, so, und dann sich einen Charakter erstellen und schauen, wie lange der überlebt im Hardcore-Modus, ja. So, und dann können die mir von mir aus ja mal dann später irgendwas von so einer Computerrevolution erzählen, ja, hier. So, schlimm, Alter, schlimm. Wenn ihr Freiheit wollt, bitteschön, macht doch was aus eurem Leben. Aber so, weißt du, so, das sind genauso wie die Feministen, die da nicht in Ingenieurbereiche reingehen als Frauen und sich dann einfach mit einem Gender Studies Degree dann hinstellen und sagen, wir brauchen mehr Frauen in STEM. Ja, so, du bist eine Frau, du hättest da reingehen können. Ja, auf jeden genauso Fall zu dem Thema Punk, wo ich mal kurz eine kleine Anekdote sagen. Ich kannte ja so ein paar Leute, die auch Spiele entwickelt haben aus meiner Berufsschulzeit. Und einer von denen hat mir mal erzählt, so, ja, am Wochenende gehe ich betteln. Oh nein. Oh Mann. Oh Mann, das ist traurig. Okay, hier, Hannoversche Allgemeine. Genau, junge Frau erfindet. Achso, ja, junge Frau erfindet sexuelle Belästigung. Die junge Rettungsassistentin sagt aus, auf der Toilette eines Fastfood-Restaurants von Hausmeister sexuell belästigt worden zu sein. Warum weiß sie heute nicht mehr? Angeblich, jetzt, ja. Ja, jetzt muss die Frau wegen falscher Verdächtigung 2000 Euro Strafe zahlen. Ja. Zu wenig. Nur. Okay. Ja, ja, hätte der keine Kamera, wär's da, hätte es da keine Kamera gegeben, die beweist hätte, dass das Bullshit ist, was sie sagt, dann wäre der wahrscheinlich verurteilt worden. Genau. Wow. Also. Genau. Und das einfach halt ja. So ein Typ, Hausmeister, so irgendwie im Fastfood-Restaurant, weil der privilegierte weiße Mann wahrscheinlich, wobei der Asiate war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, warte mal, was ist da für ein Satz da unten rechts, da in der Ecke? Jetzt komm mal ein bisschen runter, da steht da, oder zur Seite halt, das ist so ein Balken, den kannst du bewegen. Ja. Zur Seite, sage ich, zur Seite! Wir möchten wissen, ob sie sich entschuldigt hat oder nicht, aber klar hat sie sich entschuldigt, natürlich. Weil es war ja klar, dass sie keinerlei Handhabe hatte mehr nach dem Video. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwo den Vorschlag gelesen, dass Leute in so einem Fall eigentlich die Strafe kriegen sollten, die der Täter im Falle einer Verurteilung bekommen würde. Das fände ich auch richtig, ja. Ja. Das ist genau das Ding halt eben, wie ich meine mit dem Netz-DG, ne? Dass die Leute dann zum Melden quasi die gleichen Sachen da irgendwie vorlegen müssen, die jemand dann irgendwie befürchten müsste, wenn, ja. Da würde mich jetzt vor allem auch interessieren, wie sieht es aus mit dem Hausmeister? Konnte der seine Stelle behalten? Weil ich weiß nicht, wenn ich da an ein bestimmtes Fastfood-Restaurant denke, da die sind ja extremst um ihr Ansehen in der Öffentlichkeit bemüht, dass es positiv bleibt und wenn dann irgendwie was negativ belastet ist, wird sich davon getrennt. Also die haben zu ihm gehalten. Also, ja, okay. Weil die meinten auch am Schalter, die haben die Frau lachend rauskommen sehen aus der Toilette und meinten dann, ja, bestimmt belästigt worden. Weil man assi, nicht irgendwie. Vor allem eine Rettungsassistentin, ja, die auch mal näher an Leute ran muss. Ja, ja, oh, das ist Mann, leider so, dass da auch manche Spinner gibt. Also auch in so Sachen, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Also, das ist halt das Irre. Ne? Aber ja, scheint mir schon so zu sein, dass es, also es gibt es auf jeden Fall. Das ist halt ein Phänomen, was auch auftritt. Ne? Also irgendwie Frauen, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, wahrscheinlich Geltungsbedürfnis oder so, solche Sachen dann einfach mal erfinden. Und gerade in der Zeit, wo das so eine unglaubliche Badge of Honor irgendwie ist, wenn man so ein Opfer von irgendwas ist, da nimmt das dann eher noch zu als ab. Und ja, es tut halt sehr viel. Also ich bin zwar keiner von den Leuten, die dann immer gleich sagen, so ja, das schadet ja auch den Leuten, die wirklich Opfer sind, obwohl das halt eben stimmt, weil im ersten Fall schadet es erstmal den Leuten, die falsch beschuldigt werden. Ja. Und ja, also es darf auf jeden Fall nichts an, also es muss ein hoher Standard weiterhin gelten und es tut mir leid, also im Bundestag wurde das ja in dieser ganzen Legislatur auch mal so hingedreht, von wegen so, ja, hier das Strafrecht schützt Täter und nicht Opfer, so ein komplett widerliche Art und Weise, das irgendwie hinzudrehen, aber das muss so sein, dass jemand, der unschuldig ist, auch geschützt wird und dass man den Leuten das erst nachweisen muss, dass sie was falsch gemacht haben. Es reicht leider nicht, sich da nur irgendwie auf das Wort zu verlassen. Und dann, oder man kann auch nicht einfach sagen, so, ja, hier, wir haben hier die Anzahl der Beschuldigungen und hier die Anzahl der Verurteilungen und diese Zahl ist nicht gleich und das bedeutet, es läuft falsch. Weil es kann halt genauso auch gut auch bedeuten, dass alles richtig läuft. Ja. Nur noch zum guten Abschluss. Podcast. Oh. Die Jungs aus der Nerd-Ecke. Podcasts erreichen in Deutschland eine beachtliche Zahl an Zuhörern. Besonders beliebt sind derzeit lustige Gesprächsformate. Warum haben die ein Bild von Sam Hyde drin? Ist es nicht Nils Buckelzwerg? Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, doch, dieser Ex-Viva-Typ ist das doch, oder? Ex-Viva-Typ, ja. Okay. Der sieht schon verschallert aus, Alter. Ja. Naja, wenn du Viva-Moderator gewesen wärst und dein Leben lang danach keinen vernünftigen Job mehr gemacht hättest. Ja. Nee, aber ich fand den Artikel ganz interessant, weil ganz unten fragt der Artikel danach, warum so wenig Frauen Podcasts machen. Und die Hürde, sich einen Channel auf YouTube zu erstellen und einfach anzufangen, die ist ja auch verdammt hoch. Ja, also wir haben das ja auch nicht geschafft. Ne? Also wie viele Minuten ich gebraucht habe, um alles einzurichten. Das waren bestimmt 2 oder so. Ja. Wahrscheinlich hatten die Frauen einen kleinen Nachteil, weil das Ganze ursprünglich aus einer Informatiker-Nerd-Ecke kam. Oh. Na, ja, natürlich. Ja. Frauen haben einfach einen genetischen Nachteil. Sie sind nicht lustig. Ja, also. Genau, da hast du absolut recht, würde ich sagen. She's funny, get over it. Vagina. Ach Gottchen, ach Gottchen. Herrlich. Na gut, ihr Lieben. Das waren die Weltraumaffen. Da hätten wir es auch so weit, nach 3,5 Stunden. Ja. Ich hätte jetzt nur noch gefragt, guckst du mal kurz in die Twitter-Kabale rein, dass wir da quasi mit so einer witzigen White Pill beenden können. Dauert auch nicht lang. Dauert nicht lang. Okay, dann guck ich da mal kurz rein. Also allen Leuten, die jetzt da gerade zuschauen, Alter, 405 Zuschauer jetzt gerade, das ist so krank. Habt ihr Sonntag echt nichts Besseres zu tun? Was soll der Scheiß? Ja, selbstverständlich nicht. Hallo, ich meine mich an. Es ist doch alles alternativlos. Oh Mann, Alter, 143 Likes und 3 Dislikes und über 6.500 Abonnenten. Oh mein Gott, scheiße, Mann, was geht da ab? Hört auf. Oh mein Gott. Was meinst du denn jetzt eigentlich von diesen 3 Sachen, die ich jetzt hier sehe? Das letzte Ding. Das letzte Ding ist von Evel. Sorry, dann der davor. Von mir. Na, Moment. Nicht weggehen. Nein, nicht weggehen. Wir haben noch was vorbereitet. Moment. Ja, da sagen mir hier Leute schon Tschüss, ja. Was soll das hier? Der hat nichts. Danke für den Stream. Da kommt noch was. Nichts, was, danke. Ja, da kommt noch was. So, und zwar geht's um den Bestseller Aufstehen statt Wegducken von unserem Lieblings-Kasper Heiko Maas. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht und auf novelrank.com mir angesehen, wie die Verkaufszahlen für das Buch aussehen. Und man, das Ganze ist recht überschaubar. Es wurde seit seinem Erscheinen ganze 78 Mal auf Amazon gekauft, davon aber alleine 49 Mal im Juni. Ja, witzig an der Geschichte, ich glaube, es gibt so circa 200 Bewertungen bereits zu dem Buch, was wahrscheinlich auch dafür spricht, die Leute kaufen sich das Buch, bewerten es und lassen sich das Geld erstatten, was auch das Vernünftigste ist, was man machen kann. Ja, gut, so sieht es also aus, wenn man Innenminister ist und einen Bestseller schreibt. Also, ja, man kriegt einen Medienblitz und Medienecho, alle schreiben darüber und was kommt bei rum? Wenn die ganze gesammelte Medienmannschaft schreibt, dann kommt 78 bei raus. Das ist dann doch wieder sowas, wo man sich denkt, vielleicht. Aber das ist natürlich auch, das ist natürlich auch wieder so ein Fall für den normalen Buchhandel. Ne? Also den Shit kannst du dir wahrscheinlich auch irgendwie um die Ecke irgendwie abholen. Ja, weiß ja nicht, wie viele Leute. 5 Euro aus der Nabelkiste. Ja, genau. Modernes Antiquariat heißt das, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. Gut, also, ja. Das wollte ich nur noch mal kurz zeigen. Nun gut, da draußen. Lasst euch nicht gendern. Haut rein. Wir haben euch alle lieb. Danke, dass ihr nichts Besseres zu tun habt, außer uns zu hören. Wir haben auch nichts Besseres zu tun, nur die ganzen Artikel zusammenzusuchen. Es ist harte Arbeit, den ganzen Krebs sich durchzulesen. Ich habe auch nichts Besseres zu tun. An der Stelle nochmal der guten Lillian, die immer wieder interessante Dinge beisteuert. Ja. Beste. Lillian ist Beste. Dankeschön. Danke, dass ihr euch alle im Chat so benommen habt. Tschüss. Und nochmal danke an den Pip, dass er bei der Veranstaltung war und dass er uns aufgenommen hat. Also für die Allgemeinheit. Und hoch die Fahnen der autistischen Einheitsfront Deutschland. Genau, ein dickes Nein zu Identität. Wenn es dann in Hamburg brennt, die Woche, ne, wisst ihr, es war die autistische Einheitsfront. Ne? Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Hier ist die Filterbubble.